Sonntagabend, 18 Uhr. Pünktlich wie immer, die Weltraumaffen sind da. Guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend und einen wunderschönen 1. April. Bei uns gibt es heute ernsthafte Nachrichten, wie sonst auch immer. Nachher kommen noch Hengame und Elliot, also unsere super Gäste, aber die erst später. Genau. Könnten wir eigentlich noch schnell so einen Affen machen? Für die. Damit die Leute, die. Ja, das mache ich nochmal eben. Und zwar. Hengames Affe passt aber nicht auf den Bildschirm. Ja, stimmt. Ah, jetzt meckern die im Chat schon wieder, dass wir nur zu dritt sind. Sei doch froh, dass wir zu dritt sind. Sei doch froh, dass wir überhaupt da sind. Es ist Ostern. Wir könnten auch Eier suchen sein oder sowas. Ich habe aber gehört aus zuverlässiger Quelle, dass Abel mit seinem Familienurlaub bald fertig ist. Also wartet einfach noch einen Moment. Und vielleicht könnte der Mammon gleich auch mal auftauchen irgendwann. Wer weiß, wer weiß. Beginnen wir doch mal mit einem etwas lustigen Thema. Und zwar, Mann überprüft mit Rakete, ob die Erde eine Scheibe ist. Das ist ein Herr, der ist halt von der derzeitigen Weltordnung nicht so ganz überzeugt und denkt sich, das funktioniert anders und ist ein Skeptiker TM. Und deswegen sagt er sich, überprüfe ich doch einfach mal meine Theorie mit einer Rakete. Da haben sie alle gelacht und sagen, ja, du bist ja ein Spinner, du glaubst nicht nur an die flache Erde, sondern du erzählst ja irgendwas von einer Rakete. Ja, und jetzt hat er sich einfach mal eine Rakete gebaut und hat sich gedacht, jetzt zeige ich das allen einfach mal. Die Das finde ich Rakete, aber die auf jeden er Fall gebaut gut. hat, ist jetzt keine wirkliche Rakete, mit der man in den Orbit fliegen kann. Es ist eine dampfbetriebene Rakete gewesen. Und ja, er ist auch nicht so hoch gekommen, wie er ursprünglich geplant hatte. 572 Meter war wohl das Maximum, was er erreicht hat. Und ich meine, wenn man 500 Meter hoch ist, ob man da hoch genug ist, um endlich den wissenschaftlichen Beweis anzutreten, dass die Erde doch flach ist, ja, ich glaube, da war er selber ein bisschen enttäuscht. Ja, und jetzt möchte er ein Crowdfunding starten oder was auch immer, ein Geld sammeln und ein Team zusammenstellen und möchte eine neue Rakete bauen, die er dann bis zu 30 bis 35 Kilometer in die Höhe schießen will mit einem Ballon und bis zu 100 Kilometer Höhe in den Orbit geht, weil er meint, dann kann er endlich beweisen, dass die Erde flach ist. Und ich meine, da kann man sagen, was man will. Der lässt wenigstens Daten sprechen. So. Ja, aber ist das erlaubt, dass man in Amerika einfach seine eigene Rakete baut und sich irgendwo hinschießt? In Deutschland würdest du ja Ich sofort glaube danach, schon, dritter wenn du Verfassungszusatz aufschlägst. oder so. Also es ist ja nicht so, dass er das einfach gemacht hat. Er hat das gemacht, er hat das aufgebaut, er hat das gefilmt. Das sieht man auch in der Wüste. Und natürlich ist das ist alles eine etwas, ja. Also ich denke mal, in Amerika in der Wüste kann man sowas machen. Und anmelden dürfte da auch nicht so eine große Sache sein. Vor allem, da er nur 500 Meter hoch gekommen ist. Ja, ne, dann muss er Stelle ich mir vielleicht. das vor, hat der da eine Dampfmaschine wird er ja dann nicht drin haben. Die wird wahrscheinlich vorher dann irgendwie am Boden irgendwie Druck betankt oder was? Ja, also mit den technischen Details habe ich mich jetzt nicht wirklich befasst, aber es ist halt eine, es ist nicht eine Feststoffrakete gewesen, sondern es ging wirklich um eine Dampfrakete. Und ja, ich meine, er hat es immerhin versucht und er hat es gemacht und er hat es überlebt und ist alles gut gegangen und Was wir ja. jetzt aber wissen wollen, ist, was ist denn sein Ergebnis gewesen? Ist die Erde rund oder flach oder was? Ja, er hat keinen Kommentar dazu gegeben. Er meinte Oh. halt so nach dem Motto, ja, es war halt nicht hoch genug, um das definitiv sagen zu können. Aber immerhin, der Autor von dem Artikel heißt Bernhard Pluto, das passt ja schon. Ja, der Pluto. Er war mal ein Planet und jetzt ist er nur noch ein Hund. So wie sagt man? Ja, runtergestuft, das war das Wort, nachdem ich gesucht habe. Hassaktion bewirkt Gutes. Spenden gegen Herrn Krebs setzen Krebshilfe matt. Ja, das ist leider auch schon wieder so eine Überschrift, die ich ziemlich von Arsch finde, weil was heißt Hassaktion? Ne? Die Leute fanden es einfach nicht gut, dass dieser Herr Krebs, also die ganze Geschichte dreht sich um die Webseite Programm. Das ist ein Imageboard, Und der Herr Krebs ist ein Journalist, der dem Imageboard praktisch unterstellt, aktiv an der Entwicklung von so einem Bitcoin oder halt Kryptocoin meiner Ding beteiligt gewesen zu sein, dass praktisch ohne Zustimmung des Nutzers die Rechenkapazität von einem Rechner, auf dem halt eine Webseite geöffnet ist, wo dieses Plugin installiert ist, zum Minen von Kryptowährungen benutzt. Das Dumme ist halt nur, zwar war der Autor des Plugins mal mit Programm verwandelt, aber ist es schon lange nicht mehr. Und hat das da zwar irgendwie mit Leuten besprochen und wohl auch mal getestet, aber eigentlich hat die Seite nichts damit zu tun. Und trotzdem hat sich dieser sogenannte Journalist halt das nicht nehmen lassen, praktisch die Leute zu doxen, die hinter der Seite stehen. Ja, das hat natürlich zu ein bisschen Aufregung gesorgt, für ein bisschen Aufregung gesorgt und hat dazu beigetragen, dass die Leute angefangen haben, das übliche Verhalten im Internet halt, Schmähschriften und leider auch Drohungen wohl. Aber irgendjemand hatte da eine gute Idee, weil der Mann heißt halt Krebs. Und was kann man da tun gegen den Krebs? Man kann an die Krebshilfe spenden. Das letzte Mal, dass ich geguckt habe, waren es über 200.000 Euro, die Community zusammengekriegt hat gegen Krebs bei verschiedenen Organisationen. Ich glaube, die Deutsche Krebshilfe-Website ist auch erst mal abgestürzt, weil da so ein großer Andrang wohl selten herrscht. Ist wieder mal so ein Punkt. Sind Journalisten für sowas zuständig? Sollten Journalisten einfach irgendwie Informationen raushauen, Privatinformationen über Leute, wenn sie sich nicht mal die Mühe machen, ordentlich zu recherchieren? Ja, also ich finde das Thema auch sehr interessant, den Community-Aspekt, und die Krebshilfe hast du jetzt ja schon angesprochen, und ich finde, das ist eine sehr tolle Angelegenheit, und ich bin, ja, das, falls jemand, der da gespendet hat, zugehört hat, oder vielleicht können wir ja auch jemanden noch animieren zu spenden, für die Krebshilfe, das ist ein guter Zweck. Oder gegen Krebs, für die Krebshilfe, wie ihr es sehen wollt. Also erstmal Respekt, und das ist eine richtig schöne Angelegenheit, die zeigt, ich meine, wenn man hier über Hass redet, wie es vorhin auch schon kritisiert wurde, es ist, ja, ich meine, so viel Hass scheinen diese Leute ja nicht im Herzen zu haben, wenn sie an die Krebshilfe spenden und dadurch den Ausdruck bringen. Was die Crypto-Mining-Sache angeht, das CoinHive ist ja im Endeffekt ein distributiertes Netzwerk gewesen, was überall Monero-Sachen im Hintergrund meint. Wir hatten das Thema Crypto-Miner in Webbrowsern oder in Plugins und ja, halt auch in Programmen, die dann runtergeladen werden, hatten wir ja auch schon mal. Das ist schon ein Problem. Und der Brian Krebs ist, er ist schon immer eine sehr kontroverse Figur gewesen. Er ist halt im Internet-Security-Bereich unterwegs und ist da halt auch sehr, nicht sehr unerfolgreich. Er schmückt sich manchmal wohl auch mit den Lorbeeren von anderen Leuten, aber er hat schon gute Sachen aufgedeckt. Und von, weißt du, dass er halt die Namen der Leute preisgegeben hat und so weiter und so fort, das ist nicht entschuldbar. Das finde ich nicht gut. Ich will den hier überhaupt gar nicht verteidigen. Aber an sich, ich will ihm da auch nicht unterstellen, dass er das nicht aus niederen Motiven getan hat, weil er irgendwie gedacht hätte, das gehört zum Journalismus dazu oder so. Ich finde das auch übertrieben. Aber ich glaube, er ist einfach ein Journalist und er ist ein harter Hund. Und sogenannter Journalist, nicht jeder der hergelaufene Journalist sollte Leute doxen können. Kein Journalist sollte Leute doxen. Das sollte irgendwie unterbunden werden. Aber der Herr ist jetzt auch nicht jemand, der total aus dem Nirgendwo kommt, und ich unterstelle ihm zumindest eine gewisse Kompetenz, aber ich habe ja schon ein paar Sachen gesagt. Er ist halt eine sehr kontroverse Gestalt. Ja, gut, das muss ich jetzt mal ein bisschen größer machen hier. Genau, das ist eine Sache, die jetzt diese Woche auch gelaufen ist. Ich weiß da gar nicht so viel Hintergrund zu. Ich weiß nur, dass auf Twitter wohl da einige Meldungen hin und her gegangen sind, wo sich dann auch manche Leute gefragt haben, ist der vielleicht gehackt worden? Warum macht er hier solche Aussagen? Und dann war auf der Webseite der Text hier zu lesen. Ich kann ihn ja mal vorlesen. Also ich weiß wirklich nicht, was er heißt. Erstmal, welche Website? Also das ist jetzt hier von Nerdcore. Genau. Also von den, Nerdcore. Ihr werdet René hatten wir ja auch schon mal hier, den René von Nerdcore als Gast. Und ich war auch schon mal bei dem als Gast. Also ja, der macht halt so, dass einer der ältesten Blogs sozusagen, erfolgreichen Blogs in Deutschland war das, so wie es momentan aussieht. Ja, deswegen wollte ich euch mal fragen, ob ihr da auch vielleicht noch mehr dazu wisst, weil außer die Tweets und das hier habe ich da nichts mitbekommen. Das ist halt, es liest sich schon sehr komisch. Ich lese mal vor, ihr werdet euch noch wünschen, dieses Scheißspiel nie angefangen zu haben. Es war ein Fehler, darauf einzugehen und ich bereue vor allem den Kontakt zu meinen, in Anführungszeichen, Freunden. Sie sind keine. Am allermeisten aber tut es mir für die Leser leid, die keine Ahnung haben, was hier vor sich geht. Ihr könnt zum Beispiel den Pressesprecher des CCC fragen, der weiß Bescheid, wird aber alles abstreiten. Ich kann nur jedem raten, um diesen, in Anführungszeichen, Verein einen sehr großen Bogen zu machen, sehr in Sternchen. Sie sind nicht vertrauenswürdig. Ich werde nun versuchen, eine alte Version von Nerdcore wieder zum Laufen zu bringen. Ob das überhaupt möglich ist mit dem Level an Manipulation, Fake und Lügen, mit denen ich hier zu tun habe, ist fraglich. Sollte sich der CCC noch ein einziges Mal zur Datensicherheit und Privacy äußern, werde ich ein paar unschöne Dinge veröffentlichen, zum Beispiel den persönlichen Vertrauensbruch durch eine ihrer beliebtesten Mitstreiterinnen, was mich am allermeisten verletzt hat. Sollte das Spiel, das keins ist, also Spiel in Anführungszeichen, so weitergehen, werde ich auch Namen veröffentlichen und ich behalte mir explizit juristische Schritte vor. Trust no one. Also auch mal die Frage an alle, worum geht's hier? Was ist hier passiert? Weiß da irgendwer, was da los ist? Weil das ist schon irgendwie sehr seltsam. Also der Machao hatte ein bisschen gestochert und es ging irgendwie darum, dass er wohl auch dass er irgendwie die Datenbank von seinem Blog zwecks, also er wollte den überarbeiten, hat die Datenbank dann irgendwie bei den Störenfriedas wohl zwischengespeichert sozusagen. Und da muss dann irgendein Vertrauensbruch passiert sein, aber was genau, weiß ich halt leider auch nicht. Ich habe gleich, als das losging, geguckt, ob ich den erreiche, aber ich habe von ihm halt auch nur den Twitter. Oh, hallo Mammon. Moin. Ich habe vom René halt auch nur den Twitter und der war auch schon abgeschaltet zu der Zeit. Also Twitter hatte den gesperrt, weil er hat ja auch ein paar ziemlich dicke Klöpse auf Twitter in seiner Wut rausgehauen. Unter anderem hat er halt Leuten gedroht. Das ist halt auf Twitter nie so toll und ist überhaupt insgesamt nicht so toll. Ja, nur gerade an den Chat, weil das geschrieben wurde. Das hat jetzt nichts mit dem 1. April zu tun. Das liegt schon ein paar Tage zurück. So, das ja. Ist wahr. Also ein April-Scherz, das wäre natürlich, wenn das jetzt heute passiert wäre, würde man denken, okay, sehr komischer April-Scherz, aber es ist schon ein paar Tage her, nur zum Verständnis. Entschuldigung, dass ich unterbrochen habe. Er hat ja auch zum Beispiel den Namen von Anne Wiczorek genannt in seinen Tweets. Also es scheint auch irgendwas damit zu tun zu haben. Er war ja immer ein sehr großer Verteidiger von den Feministinnen, hat immer gesagt, wir würden das alles überinterpretieren, die Weltraumaffen, und wir sollten doch nicht so auf den Feministinnen rumhauen. Jetzt hat er wohl erlebt, wie das ist, wenn man das richtig zu schmecken bekommt. Ich weiß auch nicht. Also ich hoffe für den René, also der ist mir nicht unsympathisch, und ich hoffe, dass er da irgendwie das Ding unter Kontrolle kriegt, auch um seiner selbst willen. Und um halt, also der Blog war ja auch super beliebt und den haben viele Leute gelesen, und fände ich einfach schade, wenn sowas halt kaputt geht, weil wieder mal irgendwie so eine Political Correctness-Geschichte da mitspielt. Ich habe keine, wie gesagt, aber auch leider keine näheren Informationen dazu. Ich hoffe, also wenn du René, wenn du das hörst, lass halt die Ohren steif. Das ist vom Chaos Computer Club, ne? Das bahnte sich ja so ein bisschen an bei denen in den letzten Jahren schon, dass sie in die Social Justice Warrior Ecke treiben. Ja, also ich kann nur sagen, der Chaos Computer Club ist nach wie vor eine ordentliche Sache, und bei allen komischen Sachen, die da passieren, in den Airfars vor Ort, kann ich jedem nur raten, mal hinzugehen, sich das anzugucken. Wer das noch nie gesehen hat, muss ich trotzdem mal sagen, auch weil der CCC hier so hart angegangen wird, würde halt gerne wissen, mir sind diese Tendenzen bewusst, aber mich würde der Hintergrund einfach hier interessieren. Und die Erfahrungskreise vor Ort gibt es in jeder größeren Stadt. Kann man googeln, kann ich jedem nur empfehlen, einfach mal vorbeizuschauen, mit den Leuten zu reden, sich animieren zu lassen, vielleicht irgendwas zu tun. oder um Hilfe zu bitten, wer weiß. Habe ich schon mal gemacht, die hatten uns damals aber gesagt, sie werden unabhängig vom eigentlichen CCC. Ja, die AirFas, also gut, wie die Vereinsorganisation jetzt genau ist, aber die AirFas vor Ort sind halt vor Ort organisiert. Mhm. Der CCC ist halt die Dachvereinigung. Das ist natürlich das falsche Wort dafür, aber ja. Ja, zumindest haben sie das so dargestellt, dass wenn sie nichts miteinander zu tun hätten. Mhm. Ja, das ist hier so eine kleine Lokalnachricht aus Hannover. Und zwar gibt es hier wohl eine Beratungsstelle für missbrauchte Jungs, die jetzt in finanziellen Schwierigkeiten ist. Und die hat wohl auch eine Förderung von der Stadt Hannover und von der Region Hannover, aber halt eben nicht ausreichend. Und die Fallzahlen gehen wohl auch hoch. Und deswegen reicht das wohl nicht aus. Und das Ganze ist organisiert von diesem Männerbüro Hannover e.V. Und ich bin mir auch eigentlich ziemlich sicher, dass wir die schon mal bei uns dabei hatten. Weil die nämlich auch noch andere Sachen machen als diese Beratungsstelle. Die haben nämlich auch diese sogenannte Täterarbeit. Also halt das, was mit diesem Duluth-Modell da in Verbindung steht. Duluth-Modell für häusliche Gewalt halt eben, was ja eigentlich so dieses Ding ist von wegen, ja, die ganze Gewalt geht von den Männern aus und wir machen jetzt hier Opferarbeit und Täterarbeit, also Opferarbeit für die Frauen, Täterarbeit für die Männer. Und dieser Teil von diesem Verein wird sicherlich nicht in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Weil da ja noch einiges mehr dahinter steckt. Wie, ich dachte, die haben Schwierigkeiten hier. Ja, diese Beratungsstelle, aber das sind zwei verschiedene Teile. Achso. Und die sammeln jetzt Geld ein, oder was? Ich glaube, die sammeln jetzt Geld ein, ja. Wie viel wollen sie haben, was denn? Ja, so viel, wie man spenden will, wahrscheinlich. Ja, nee, haben sie nicht sich kein Ziel gesetzt, um die Wohnung dann eben aufrechtzuerhalten oder ihren Betrieb da sozusagen aufrechtzuerhalten. Hätte ich jetzt gedacht, dass sie eben. Ja, wenn, da steht hier nicht drin, aber das ist auch nicht direkt von denen hier, das ist jetzt hier von Hallo Limmer, das ist so ein lokal online Ding. Ja. Ja, und dieses hier ist auch diese Woche aufgepoppt. AG Familienkonflikt veranstaltet hier einen Kongress. Und zwar in Frankfurt. Und halt mit dem Titel Familienkonflikte gewaltfrei austragen. Und das hat halt dazu geführt, dass hier so diverse Leute sich da irgendwie gegen ausgesprochen haben. Unter anderem halt die Grünen hier im Stadtrat von Frankfurt. Und der Vorwurf lautet halt eben, dass diese AG Familienkonflikt irgendwie eine Nähe hätte zu homosexuellen Heilern und so. Und da hat dann hier auf jeden Fall der Blog Mantau das mal so ein bisschen sich angeschaut. Und also herausgefunden, dass das also weit hergeholt ist, diese Verknüpfung. Ja, konkret ist das doch aus irgendeiner Titelzeile nur, oder nicht? Man bezieht sich dann im Prinzip auf eine Titelzeile von einem Artikel, den der Ahmed geschrieben hat vor, keine Ahnung, wie viele Jahren. Und da war das eigentlich hat er das, weiß ich nicht warum, vielleicht provozierend, wohl irgendwie so dargestellt, dass man da, weiß ich nicht, was aus Verschlüsse ziehen kann. Eben Homophobe oder so. Ja, soweit ich das verstanden habe, hat er irgendwo einen Beitrag geschrieben gehabt, irgendwer, der da jetzt spricht von den Leuten, die wohl auch ziemlich hochkarätig sein sollen, wenn ich das richtig gelesen habe. Also schon Leute, die halt auch Ahnung haben von ihrem Fach, nicht irgendwelche Blogger oder so. Und und irgendwer hat den dann irgendeinen Artikel von ihm aus der FAZ oder so irgendwo verteilt auf irgendeinem anderen Blog, die wiederum irgendwas zu tun haben mit hier Demo für alle oder so. Und das ist ja dann wieder so ein, wo dann die ganzen Parallelen gezogen werden. Ne? Dies ist mit diesem verbunden, das ist mit diesem verbunden und deswegen sind das alles jetzt irgendwie Homo-Heiler und was der Teufel nicht was. So ein bisschen wie Seven Degrees of Kevin Bacon, nur Seven Degrees of Guilt. Ja, habe ich das Gefühl. Es gibt nur noch Gamergate. Ja, das sowieso. Das kommt wahrscheinlich nach heute dann. Und wurde der Kongress auch beim Ex-Gamer-Geld dann irgendwie. Ja. Ja, das war von Price. Das war von Price. Ja, lass mich doch mal schnell auf den Mute-Knopf drücken. Das ist auch so ein Ding. Ja, ich werde hier gerade für das Wort Engagement kritisiert. Ja, es hat keine Bedeutung. Deedless Deity, es hat keine Bedeutung. Also, Projekt 84. Charity CALM Calls for Action on Male Suicide. Das ist im Endeffekt eine Aktion, die in England gerade gefahren wird, die auch einige Unterstützer hat, beispielsweise den ITV, das ist ein Fernsehsender. Wenn man etwas runterscrollt, sieht man auch noch ein paar Bilder von anderen. Da wurden im Endeffekt Mannequins aufgestellt, wie man hier beispielsweise auf dem Bild sieht. Von Weitem sieht das so aus, als ob das Selbstmörder sind, die am Gebäude stehen und vielleicht gleich runterspringen würden. Und da sind im Endeffekt an sehr vielen verschiedenen Orten, Gebäuden in Großbritannien sind diese Mannequins aufgestellt werden, um darauf aufmerksam zu machen, dass halt Männer sich so oft umbringen und 84 Männer bringen sich halt, ich weiß jetzt gar nicht, was es ist, pro Tag um. Pro Woche steht da unten drunter. Ja, genau, ich war mir nicht mehr sicher, aber es ist halt die Zahl und ich finde, das ist eine schöne Aktion, weil es ist natürlich eine Virtual Signaling Aktion, aber es ist mal eine, die halt auch das Problem mit den Selbstmordraten aufmerksam macht und deswegen mal positives Virtue Signaling. Ja, ich würde gar nicht sagen, dass es Virtue Signaling ist jetzt, also weil Virtue Signaling ist ja eigentlich auch was du ohne Aufwand betreibst, also einfach sagst, ja, ich finde das auch schlimm mit der toxischen Maskulinität oder ich hasse Gamergate oder so, also was, wo du wirklich nur was sagen musst. Muss ja nicht unbedingt, also hier ist ja wirklich Arbeit, steckt ja Arbeit drin und ich finde, das ist auch ein Thema, dass man, ja, wie du es auch gesagt hast, wo man ruhig Aufmerksamkeit auch für erregen kann. Weil ja, das halte ich auch für absolut nötig. Und vor allen Dingen, also ich meine, Virtual Signaling, das macht man ja auch meistens zu so Sachen, die halt relativ safe sind. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es zu dieser Sache garantiert auch wieder irgendwelche Leute gegeben hat, die dann, ich sag nur, Femizid oder irgend sowas dann irgendwie herangezogen haben und gemeint haben von wegen, ja, warum kümmert ihr euch nicht um den Femizid, nur um die privilegierten Männer oder so ein Zeug. Also ich habe da jetzt nichts nachgeforscht, aber so die Erfahrung lehrt, dass es sowas in dieser Richtung ja halt häufiger gibt. Also das ist auf jeden Fall, dieses Männerthema ist auf jeden Fall kein Thema, wo man alle Leute sofort bei sich hat, leider, ne? Also nicht so wie die nigerianischen Frauen oder was das da immer war, wo auch unsere Bundestagsabgeordneten drauf rumgeritten sind. Ach ja, weil solche Aktionen kann man immer kritisieren, aber ich fand die Aktion schön. Die haben natürlich auch das volle Programm gefahren, dass halt die Kinder von den Eltern, die sich umgebracht haben, dann halt die Statuen dann halt auch irgendwie. Ja, die standen dann halt symbolisch für den Vater, der sich umgebracht hat, beispielsweise. Also, okay. Ja, ist es halt mal eine Aktion aus der anderen Richtung, selten genug. Ja, eine etwas traurige Meldung. In den argentinischen Profifußball-Nachwuchsvereinen gibt es ein Problem, ja, mit Kindesmissbrauch und im Endeffekt nimmt das so Ausmaße an, dass halt, ja, die Kinder in den Trainingslagern von diesen Nachwuchsligen mit Equipment, also mit Schuhen, mit Trikots und solchen Sachen auch bestochen werden, dass sie halt auch einen Vorteil haben, besser sind als die anderen beispielsweise, um sich zu prostituieren. Und ja, der Artikel nur als kleiner Einstieg in ein Fenster. Wir hatten ja den Telford-Skandal vor kurzem. Aber generell ist es einfach in England ein besonders großes Problem. Nochmal, explizit England. Aber weltweit ist es halt sehr weit verbreitet und das ist jetzt halt gerade in Argentinien ein sehr großer Skandal. Ist ja weit weg, kriegt man nicht so mit. Obwohl es was mit Profifußball zu tun hat, wenn auch nur natürlich bei den Nachwuchsvereinen. Aber ich finde das krass und ich finde das schade. Also sind das Leute, die da auch im Profifußball, also sind das Trainer oder solche Leute oder sind das von außen dann Leute, die sich das zunutze machen? wenn kleine Jungs halt gerne Fußballspieler werden würden und sagen, hier komm, ich würde dich sponsern, aber du musst dann was dafür tun, oder wie läuft das? Kannst dir alles vorstellen. Also ich habe es ja vorhin schon gesagt, es kommt halt teilweise in den Trainingslagern vor, dass sie halt auch Equipment angeboten bekommen, um halt mit dem Argument so, ja hier, du willst doch in die Mannschaft, du willst doch in die nächste Auswahl, aber du hast alte Schuhe, damit klappt das nicht. So, also da kann man sich ja schon vorstellen, das ist ein Problem, was sehr umfassend ist. Also ja, wenn ich Adidas oder Puma oder Nike wäre, würde ich da jetzt aber sofort mal irgendwie einsteigen. Könnte man einiges verhindern, wenn man den Kindern in Argentinien irgendwie ein paar Fußballschuhe zur Verfügung stellt, würde ich sagen. Ja, und ja gut, ich meine, was ich auch interessant finde, ich meine, Argentinien ist weit weg und wie die Leute in Argentinien ticken, das kann man sich hier vielleicht nicht so ganz gut vorstellen. Aber was mich dann doch so ein bisschen irritiert hat, sind die lakonischen, sehr zynischen Äußerungen teilweise. So, das ist halt so, also Äußerungen von Leuten vor Ort, die sagen, ja, das ist halt so. Und ja, also es wundert mich jetzt nicht, das Problem haben wir woanders auch. Es wundert mich nicht, dass wir es jetzt auch im Sport haben. Also gut, an sich genau das, was ich auch gesagt habe, aber ich weiß ja, ich warne ja eher davor und die sagen halt eher so, ja, es ist halt so und ja. Das könnte ein Politiker hier, glaube ich, nicht so sagen. Verzeihung, ein Trainer von einer großen Fußballnationalmannschaft. Wie ist denn in Argentinien die Altersgrenze, weißt du das vielleicht? Die Altersgrenze für was? Ja, für Sex mit Erwachsenen sozusagen. Also es geht hier explizit um Kinder zwischen, also wenn ich es richtig verstanden habe, 10 bis 18 und okay. In einem konkreten Lager, das war ein Lager von 13 bis 19-jährigen Spielern. Ja, das ist ja das Alter, ne, also sozusagen. Das ist die Bandbreite. Das ist bei 14, ne? Die Erlaubnis sozusagen und dann die Selbstbestimmung. Ja, also ich möchte jetzt nicht sagen, dass Argentinien natürlich ein systematisches Problem hat, aber wer weiß, wer weiß. Ja, nee, ich frage jetzt auch nur, weil ich das tatsächlich auch aus Deutschland kenne, so einen Fall, wo, also nicht aus Fußball, sondern wo in so einer kleineren Stadt, in einem Parkhaus, irgendwie sich die Jungs immer anbieten und im Endeffekt haben sie das immer gemacht. Also das ist schon eine Weile her, dass ich das erlebt habe, aber die haben das immer gemacht, damit sie sich die neuesten Klamotten leisten konnten, ne? Und so ähnlich ist es ja hier auch gewesen, ne? Schon irgendwie bitter, fand ich das. Ja, das ist ein etwas auflockerndes Thema Sexroboter. Und ja. Er ist soll so scheiße sein, habe ich gehört. Also ich kann da jetzt nicht großartig was zu sagen, aber ich fand, es ist ein interessanter Artikel. Mit jemandem, der halt damit beruflich zu tun hat. Und es ist nicht nur reines Vertriebsblabla. Es ist auch ein etwas längerer Artikel, wie man sieht, auf einer Seite lesen. Also das ist mehr so eine Empfehlung, weil auch als kleine Auflockerung zwischendurch gedacht, weil natürlich gibt es beim Thema Sexroboter halt viele kontroverse Themen und da gibt es natürlich auch viele Leute, die was dagegen haben. Da bilden sich wahrscheinlich auch viele unheilige Allianzen von religiösen bis hin zu kulturmarxistischen Vereinigungen, die da was dagegen haben. Und ja, gut, ich meine, Sexroboter ist halt eine sehr seltsame Angelegenheit. Ist ein ganz neues Thema für die Menschheit, was Ethik angeht, was Familie und Sexualität und so weiter und so fort angeht. Und da gibt es auch sehr viele kontroverse Themen wie Therapieroboter beispielsweise. Beispielsweise dann halt auch Therapieroboter, die aussehen wie Kinder. Da hat man gerade das Thema ja schon mal. Ich meine, es gibt halt kranke Menschen und denen muss eigentlich auch irgendwie geholfen werden, aber bei dem Konzept bin ich irgendwie noch nicht so ganz an Bord. Naja. Was ist denn eure allgemeine Meinung zu Sexrobotern? Also wahrscheinlich werden sie das zulassen, einfach so wie du sagst, weil das in der Medizin irgendwie gebraucht wird oder so. In der Pflege. Ich kenne das jetzt zwar nicht mit Kindern, sondern mit Tieren, irgendwie, dass die flauschigen Tierchen, die sich dann irgendwie durch dein Bett bewegen oder so, dich irgendwie wieder fit machen, wenn du alt bist. Oder ja, wenigstens hilfreich sind. Ja, was soll ich dagegen haben, gegen Sexroboter, ne? Also, wie gesagt, das wird ja hoffentlich einfach nicht verboten werden, ne? Ja, eben, weil es gibt ja, muss man schon sagen, es gibt ja schon so die ersten Feministen, die da aus ihren Löchern kommen und irgendwie meinen, so nach dem Motto, ja, hier, das ist doch, das Es sind doch gibt auch die auch ersten Frauen, so Klingonen. nach dem Motto, oder das Und beweist ja mal wieder, wie die Frauen irgendwie in der Gesellschaft gesehen werden, nur so als Objekte, mit denen man machen kann, was man will, oder diese ganzen Sprüche halt, ne? es gibt ja Regeln dafür, tatsächlich für den Import, wenn ich das richtig weiß. Und in Schweden ist das auch ein bisschen strenger. Da dürfen die dann nicht unter 1,50 sein oder irgendwie sowas, dann werden die eingesackt und die Leute kommen von Kali. Das ist ein Bullshit. Ja, also ich meine auch, wenn ich würde auch sagen, nicht verbieten, klar, und auch nicht dämonisieren. Wenn das halt Leute sind, die anders keinen Zugang zu Sex haben und den aber haben wollen und den auch mit solchen Robotern haben wollen, ich weiß jetzt nicht, ich finde das Ja, ich glaube nicht. ehrlich gesagt, dass es ein bisschen sinnlos ist mit der Verbieterei, weil dann bauen die Leute sich die Dinger eben selber. Das Also, weiß ich auch wieder naja, nicht, ob das so einfach geht. Also, es gab ja ja, mal einfach ist es vielleicht nicht, aber ne, je nachdem, was da für ein Bedarf hintersteckt. von dem YouTuber Till Deer gab es mal so ein Video darüber auf jeden Fall, wo er halt auch gezeigt hat, dass da schon ganz schön Hightech da drin steckt in diesem Zeug. Also. Wir hatten doch auch mal diesen Chinesen, der sich eine Scarlett Johansson gebaut hatte im Stream, glaube ich, irgendwann. Okay, genau, wir Es leben, gibt ja halt auch in Sachen für einen einer kleineren Geldbeutel, Zeit, die mit irgendwas, was weiß ich, wo ausgestopft sind oder so. Also sowas gibt der es ja auch. kleinere Geldbeutel kauft doch wahrscheinlich die althergebrachte Gummipuppe, oder? Ich Weiß ich meine. nicht, aber es gibt eben in allen möglichen Preis- und ja auch Materialklassen alles Mögliche. Also nicht wirklich alles Mögliche, aber schon einiges halt, ne? Und ich habe ja auch schon mal, als wir das Thema vorher hatten, habe ich gesagt, ich finde das ganz schön billig von den Feministinnen, da jetzt so einen Aufstand zu machen, weil sie haben alle irgendwie ihre bunten Penisimitate zu Hause, die Absolut. auch irgendwie energiebetrieben sind und so. Also da jetzt dann zu behaupten, das wäre jetzt so ein schlimmes Ding, finde ich traurig eher. Also wie gesagt, für die Leute, die es brauchen, um das mal auf den Punkt zu bringen, wegen mir sollen sie das machen halt. Ich fände Ich es grundsätzlich würde ein Dildo persönlich irgendwie reinkriegen. merkwürdig. Also ich würde mir sowas eher nicht antun, glaube ich. Also wir leben halt wirklich in der Zukunft, was das angeht, und da wird es halt auch. Ich meine, die ganze Sexroboter-Sache, das ist ja jetzt schon relativ schnell gegangen. Es wird zwar immer darüber geredet, aber jetzt geht es doch ganz schnell. Und ich glaube, da wird es halt bald halt so Probleme geben wie mit, ja, wie ist das, wenn du das Foto von deiner Nachbarin machst und dann schickst du das an den Sexroboterhersteller? Geht das? Und kann deine Nachbarin dann, wenn die zu Besuch ist und da sitzt der Sexroboter neben dir auf dem Sofa, darf die dann sagen, ja, nee, das möchte ich aber nicht? Oder? So, da kommen ganz neue Sachen Ja, das auf uns Recht am zu, die wir eigenen halt Bild nur oder aus so. Science-Fiction-Sachen kennen bis jetzt. Ich finde das sehr spannend. Das Recht am eigenen Bild hat man aber doch, denke ich mal, trotzdem noch. Ja, du sagst das jetzt so lapidar, aber tatsächlich würde ich das auch Ja, so sehen, aber es ist ich weiß halt das eine neue natürlich, ja. Technologie und deswegen muss es erstmal ja auch kodifiziert werden und zweitens muss es dann halt auch irgendwie umgesetzt werden. Und wie vorhin schon gesagt wurde, wenn du die Dinger verbietest, dann holen sich die Leute die illegal. Ja, das Prinzip gilt Ja, dafür das auch. stimmt auch. Ja. Ja. Putzbot 3000. Ja, so würde ich meinen Sexroboter garantiert nicht nennen, wenn ich mir einen holen würde. Putzbot 3000. Aber das ist natürlich auch ein Aspekt. Können diese Roboter, ich meine, natürlich können diese Roboter jetzt, ja, aber wenn wir mal in die Zukunft denken, vielleicht haben wir Menschen ja sowas wie Service-Roboter, wenn, oder umgekehrt, kann ja auch sein. Ja, Aber die ich Frage ist, meine, ob man das für einen Sex braucht. ja, Also, und ich da wird meine, doch, glaube ich, ein bisschen sehr viel reininterpretiert. Und ja, also ich stelle mir das so vor, ich glaube nicht, dass man das bräuchte jetzt unbedingt, dass das intelligent antwortet, das Gerät. Das bräuchte, weiß ich nicht, braucht man einen Computer ja auch nicht oder so. Ich brauche das auch nicht, weiß ich nicht, irgendwie. Aber bei meiner Perle würde ich das brauchen. Aber es ist ja dann auch keine Perle. Also ich glaube, mit dem Roboter, das ist ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen wie mit der Google Glass Brille. Schöne Sache, kauft aber keiner. da wäre ich mir nicht so sicher, dass das, also die nicht umsonst kaufen ja Leute auch halt Sextoys und Dildos und Gummipuppen. Also die gibt es auch seit 100 Klar. Jahren. Ja, Der aber Markt eben für nicht unbedingt das, was Sexualartikel mit ist dir redet oder immer so, den oder Trend voraus. was jetzt einen Partner imitieren soll. Ich glaube, das ist nicht unbedingt gefragt. Aber das ist nur eine Meinung, das wird man dann ja sehen, wie es kommt. Ja, auf der anderen Seite ist Prostitution auch gefragt. Also. Ja, und da wird natürlich tatsächlich, also da wird irgendwie Gespräch abgefragt oder so als Leistung. Ja, denke ich schon, oder? Also es gibt ja schon viele einsame Leute einfach. Ja. Und sicher auch da ihre Interaktion holen, keine Ahnung. Ja, es geht mal wieder um Spiele in dem Artikel, das sieht man jetzt hier nicht, aber der Artikel kommt von einer Website Feminist Frequency. Ja, uns allen bekannt. Nein! Und hier die Caroline Petit war auf der GDC, auf der Game Developers Conference 2018. Ist auch lustig, die armen, unterdrückten Frauen können sich also Messetickets leisten oder beziehungsweise Kongresstickets leisten, die richtig teuer sind. Warum auch immer. Ich könnte mir das jetzt nicht leisten, dahin zu fahren. Aber natürlich wird in dem Artikel auch gleich wieder gegen die üblichen Verdächtigen losgezogen. Sie hat sich da also einen Talk angeguckt von dem Macher von Bard's Tale. Warte mal, wie hieß er? Michael Cranford, genau. Und erst schreibt sie halt, wie toll sie das auch als Kind beeinflusst hat und dass sie das ganz toll fand und so. Aber dann kommt sie halt drauf, dass er gesagt hat, er wollte eine Fantasy-Welt mit einem Mythos schaffen, die direkt halt jemandem bekannt vorkommt. So wie Tolkien das auch gemacht hat. Und dann kommt natürlich die große Krux. Wem kommt die bekannt vor? Also nur weißen, europäischen und amerikanischen Männern so ungefähr. Und dass halt Hindus und Schwarze und so natürlich da wieder gar nicht vorkommen und la la la la la. Erstmal finde ich super frech, halt auf so ein Spiel loszugehen, das in den 80er Jahren eins der ersten Computerrollenspiele war, die es gab, und dem dann diese mangelnde Diversität und so vorzuwerfen, irgendwie, es ist so, wie weit wollt ihr doch zurückgehen? So? Und zu der Zeit waren so Themen auch noch gar nicht so groß auf dem Tapet, dass man da jetzt hätte irgendwie da Rücksicht nehmen müssen. Und man muss auch nicht Rücksicht nehmen, aber man kann das Spiel so entwickeln, wie man das haben will. Das sind diese Sachen, die finden sich ja auch alle in der Vielfalt der Spiele. Das muss ja nicht alles in einem Spiel sein. Und Cranford hat halt gesagt, er möchte den Leuten in einem Spiel auch näher, also will ihnen die Gelegenheit geben, etwas zu werden, was sie sein wollen und das fantastische Potenzial der Menschen halt entfesseln. Und ja, halt auch wieder, warum machst du das dann nur so, dass das halt für Individualisten ist? Warum machst du das nur so, dass du zwar irgendwie selbstlos versuchst, andere zu retten, aber die eigentliche Belohnung ist ja, dass du derjenige bist, der diese Quest halt erfüllen kann und so wahnsinnig mehr Macht bekommt dadurch. Also so eine völlig verquere Sicht auf Videospiele im Endeffekt, meiner Meinung nach. Also wenn ich ein Rollenspiel irgendwie als Weltretter spiele, habe ich danach nicht das Gefühl, dass ich irgendwie der Geilste bin. Ich kann da relativ genau differenzieren zwischen dem, was in dem Spiel passiert und dem, wer ich in der wahren Welt bin. Und ich weiß, dass das Spiel mich in der wahren Welt kein Stück mächtiger macht oder stärker oder irgendwas. Vielleicht kann ich was davon lernen oder so, aber ja. Und dann geht es ja natürlich dann auch noch auf Ready Player One los, weil das ja gerade der Film von Steven Spielberg kommt ja jetzt nächste Woche in die Kinos. Und da machen sie sich ja alle schon irgendwie in ihre Hosen, weil der so schrecklich wieder den männlichen und den weißen Spielern irgendwie huldigt oder wie auch immer. Also, so genau, ich schreibe dies jetzt nur ein paar Tage, bevor Ready Player One in die Kinos kommt, eine Adaption eines Buches, das schwer von Spielen beeinflusst wurde und das Spielern die gleiche schadhaft oder schädigende Message schickt, die so viele Spiele ihnen schon geschickt haben. Du bist der eine, auf den es wirklich ankommt. Und das finde ich einen richtig beschissenen Satz, weil auch in der Realität, auf wen kommt es denn an in deinem Leben? Also, Wer ist denn die Hauptfigur? Wer ist denn derjenige, der was ändern kann am Leben, an der Welt, an allem? Das bist immer du. Und das ist nie irgendwie jemand anders. Ach, also diese Weltsicht, die da drin steckt, die kotzt mich so richtig an. Und, aber gut, was erwarte ich von einem Feminist Frequency Artikel? Ne? Ist ja klar. Klingt ganz schön amerikanisch, Jo. Ist die Anita jetzt in ihrem Stammgebiet zurückgekehrt, oder wie ist das? Nee, das ist ja von der Carolyn Petit, das ist eine Transgender-Mitarbeiterin von Anita, die auch während Gamergate schon richtig krass dabei war als Anti-Gamergaterin. War noch nicht aufgefallen, okay. Ja, also ich freue mich auf Ready Player One. Ich werde mir den auch anschauen. Jetzt spätestens, nachdem jemand das Gerücht in die Welt gesetzt hat, dass das Gamergate-Maskottchen Vivian James ein Cameo in dem Film hat, was ich absolut feiern würde. Warten wir mal ab. Also, ich freue mich drauf. Oh ja. Und denn einem Dichter den Prozess machen? Hier geht es ja um das Gedicht an der Seite von der Hochschule, runtergenommen werden musste, weil es zwar einen Preis gewonnen hatte, aber dann war es doch nicht gut genug und hat Frauen irgendwie demeant oder so. Und ja, was ist da jetzt Neues passiert? Es gab eine Veranstaltung, bei der halt der Eugen Gromringer, der das geschrieben hat, und Vertreter von dieser Hochschule aufeinandertrafen. Ja. Vertreter von der Hochschule oder Vertreter von der Studierendenschaft? Beides. Okay. Beides. Und was ich schon mal interessant fand, war, dass man nur in den Saal durfte, wenn man sich vorher angemeldet hat und dann auf das Einladungsschreiben der Stiftung Brandenburger Tor geantwortet hat. Und sowieso dürfen nur 100 Leute in den Saal aus Sicherheitsgründen. Also das fand ich schon sehr interessant. Ja. Und es war ein Bergheim für besorgte Bildungsbürger, für Leute also, die etwas altmodisch dröhnenden Frage, was kann und darf Kunst noch mobilisiert werden? Im Saal selbst saßen dann jüngere Frauen mit frechen, blau-grün gefärbten Frisuren und dreieckigen Ohrringen zwischen ihnen. Sofort erkennbar als Abgesandte der Fachhochschule für soziale Berufe, also des gegnerischen Lagers. Es gab sofort halt... es wurden Wörter wie Bücherverbrennung und People of Color benutzt. Ne? Und es hat sofort dann Murmel. Und natürlich kam dann eine Asta-Vertreterin mit hochgeschlossener Bluse und Nerdbrille, die sich aufgrund von vielen Hassmails entschieden hatte, unter dem Pseudonym Frau Roth aufzutreten. Ich auch schon wieder, also ja. Die haben dann natürlich aneinander vorbeidiskutiert, wie man das ja erwarten konnte. Also Gromringer hat das Ganze verteidigt. Das Schönste an dem Gedicht ist, dass es kein Deutsches gibt. Das Ausschauen des Wortes, das Visuelle kann man gar nicht übersetzen, sagte er. Vor allem das I, also das Y, sei keineswegs einfach. Und sondern in seiner Gabelform ein semiotisches Zeichen. Und die alte Hochschulleitung habe das auch verstanden. Gromringer fiel in dieser Aufführung trotz höchster geistiger Lebendigkeit in die Rolle des störrischen Alten zu, der einer überkommenen Vorstellung von Ästhetik nachhängt und die Zeichen der Zeit einfach nicht versteht. Und ungefähr das gaben ihm die Vertreterinnen der Fachhochschule in lauter Höflichkeiten verpackt zu verstehen. Fast so, als wollten sie die klassische Konstellation umkehren, in der männliche Komplimente nur eine besonders perfide Form der Demütigung sind. So lautet schließlich auch der feministische Hauptvorwurf an das Gedicht. Also ich finde das einen sehr netten Artikel. Ja, ich finde das auch alleine schon großartig, so diese Idee. Ich muss mir halt gerade irgendwie vorstellen, wo der Mann da halt eben steht und so sagt so, ja, nee, die Sprache und so und das Y und alles. Und dann da irgendwie Leute stehen und sagen, wir sind ja in Deutschland und so nach dem Motto, also die Internationalisten da halt eben dann irgendwie so irgendwie daherkommen, von wegen, du hast Frauen geschrieben, so, böse, böse, keine Kunst, pfui, pfui. Frau Roth vom Asta etwa behauptete auf fragwürdiger Grammatikgrundlage, die Frau stünde bei Grommringer im Akkusativ Plural, während der Bewunderer ein Nominativ Singular sei. Das Ganze spiegelt ein Geschlechterverhältnis wider, das wir als Asta nicht unterstützen. Ja. Ja, da muss man, glaube ich, für studiert haben. Da wird einfach verrückten Leuten zu viel Raum eingeräumt aus Höflichkeit und aus falsch verstandener politischer Korrektheit. Das ist nicht gut. Ich habe jetzt gelesen irgendwo, dass in der Nachbarschaft das Gedicht aber nochmal an die Wand kommen soll. Das wird gesammelt. Dass die Studenten dem Anblick nicht entkommen können. Gibt es ja schon an mehreren Stellen in Berlin, wo das dann jetzt als Reaktion auch öffentlich dargestellt worden ist. Aber die Prorektorin hat noch gesagt, es sei ein sehr diffiziler Prozess gewesen und den haben wir mit Ehrlichkeit und Redlichkeit umgesetzt. Mhm. Fand ich auch so. Diese Aussage wirkte weder besonders ehrlich noch redlich. Im Gegenteil dient der ganze Prozess augenscheinlich vor allem dazu, die Entfernung des Gedichts zu legitimieren. Das schien auch Eugen Grommringer zu spüren, der im Verlauf der anderthalbstündigen Diskussion allmählich verstummte. Aber das Schweigen ist das Recht des Angeklagten und das Recht des Poeten. Also muss ich wirklich sagen, Hut ab vor der Welt für den Artikel. Fand ich sehr gut, dass sie das so treffend diskutiert haben. Jo, niemand will das, ne? Alle finden das irgendwie doof. Außer der Frau, die da beteiligt sind, ja. Mhm. Wenn man sich diese Erklärung damals, die wir veröffentlicht haben, nur mal so vor Augen führt, das war echt ganz schön Banane. Also wirklich ja auch, dass sie bewundert würden oder so, das haben sie da beklagt. Lächerlich halt, ne? Von vorne bis hinten. Ja, und hier, da haben wir ja letztens drüber gesprochen, ob die Gender Diversity und so auch was in der Hochfinanz zu tun hat. Da hatten wir dieses Ding, dass Gründerfirmen halt ablehnen, von Firmen gesponsert zu werden, die nicht gender diverse sind und so. Und jetzt kam dann die Woche hier die Meldung, dass es jetzt den ersten, ich weiß gar nicht, was ist denn ein ETF hier, Small, du weißt sowas doch. Ja, also ich werde jetzt hier die ganze Asset-Klasse nicht erklären, aber ein ETF ist im Endeffekt ein börslich gehandeltes Wertpapier. Dabei belassen wir es jetzt einfach mal. Es ist nicht sowas wie eine Aktie, aber es wird trotzdem an der Börse gehandelt. So, und da wird einfach eine gewisse Strategie gefahren, in dem Fall beispielsweise Gender Equality ETF. Da kann man davon ausgehen, dass da beispielsweise in Unternehmen investiert werden, die besonders gut auf irgendwelchen Diversity-Indexes sind oder sich besonders hervortun beim Virtual Signaling oder was auch immer. Ja, da sind so selbst was ne? Entschuldigung. Ja. Hm. Ich glaube, ETF steht für extraterrestrische Frau. Ja, das habe ich die Woche auch gesehen und ich muss dazu sagen, es ist nicht der erste Exchange Traded Fund, der diese Strategie fährt oder der eine Gender Equality oder Gender Strategie fährt. Es gibt einmal den Luxor Global Gender Equality, der hat auch eine wunderbare Performance hingelegt seit Auflage, hat der minus, ich kann es nicht genau lesen, 6,8% schätze ich mal jetzt gemacht. Läuft aber erst seit ein paar Monaten. Aber es ist halt, wie gesagt, nicht der erste. Und dann gibt es noch den anderen, den UBS ETF, Global Gender Equality UCITS ETF, Hedge to US Dollar. Und der hat eine wahnsinnige Performance von, ja, ich schätze mal minus 9% seit Auflegung Anfang des Jahres. Muss ja aber jemand antizyklisch investieren, ne? Ja, also das sind die aktuelle Zahlen von heute und natürlich ist es keine Anlageempfehlung pro oder contra. Nee, und Sie können Ihr ganzes Geld verlieren, wenn Sie in Gender Equality Fonds investieren. Das nur nochmal, um den Gesetzen gerecht zu werden. Ne? Ja, also ich fand das interessant, dass Sie dann auch so eine sehr schlechte Performance hingelegt haben, weil ich meine, viele große Unternehmen, die, und jetzt mit Begriffen, um sich zu verweisen, halt irgendwelche Technologieunternehmen, die fahren ja sehr starke Diversity-Schienen. Die sollten in diesen qualifizierten Indexes eigentlich hochgewichtet sein. Und ja, dass sie minus 8%, ich weiß ja nicht, naja, ich habe mir die Anlagestrategie nicht genau angeguckt, aber ich meine, put your money where your mouth is, sagt man ja so schön. Also ich fände es, wenn, ja, sollen die mal alle schön ihr Geld da anlegen. Finde ich in Ordnung. Ja. Ja, dieses Video hier brauchen wir nicht gucken, keine Angst. Das ist mal wieder Pay Gap, das kennen wir ja alles schon. Ich bin da nur drüber gestolpert, weil das ist halt ein Video direkt vom Bundesfamilienministerium. Und wie man da gerade eingeblendet sieht, gibt es da die Behauptung, Frauen arbeiten 77 Tage umsonst. Was ja quasi diese Begründung für den Pay, den Equal Pay Day ist, also auch wann der stattfindet. Und das halt eben basierend auf diesen 21%. Und die schaffen das halt original hier in diesem einen Video, erst zu behaupten, Frauen arbeiten 77 Tage umsonst und dann irgendwas zu reden, von wegen wir brauchen Rückkehrrecht auf Vollzeit. So nach dem Motto, weil wir müssen ja die Lohnlücke schließen, weil Frauen ja weniger arbeiten als Männer. Also sich komplett widersprochen in einem einzigen Video, aber Ungerechtigkeit gegen Frauen. Und nicht gemerkt, selber. Ja. Auch schön. Ja, das ist mal hier für mich eine Lokalmeldung. Es gibt in Hannover so eine Kaserne von der Bundeswehr und die wurde jetzt umbenannt. Und da war hier die Frau Ihnen, die hier bei den Weltraumaffen auch schon mal gefeatured wurde. Das ist eine Bundestagsabgeordnete jetzt von der FDP. Die war da dabei und ihr ist direkt aufgefallen, dass es da keine Frauen gab. Also bei dieser Namensänderung, die da stattgefunden hat. Wir werden auch gleich nochmal schauen, was es mit dem Namen auf sich hatte. Aber auf jeden Fall, ja, die von der Leyen war natürlich dabei, aber keine Frauen. Keine Frauen. Und dann, wie man hier lesen kann, die Initiative No Women, No Panel sollte sich auch noch in der Bundeswehr herumsprechen. Also so nach dem Motto, wenn da keine Frauen sind, dann darf sich da ja auch keiner unterhalten. Und der Witz ist, in den Kommentaren wird sie auch darauf hingewiesen, dass das ein bisschen, naja, merkwürdig ist. Und sie sagt dann da halt auch, dass es ja auch im Prinzip eine gute Diskussion war. Also diese Diskussion, die eigentlich nie hätte stattfinden dürfen, weil da ja keine Frauen dabei sind, war eine gute Diskussion. Also dazu fällt mir auch nichts mehr ein. Und der Hintergrund ist, dass diese Emich-Cambrai-Kaserne, das war irgendwie ein Feldherr aus der Vergangenheit und jetzt heißt die Hauptfeldwebel-Lagenstein-Kaserne. Ach, kommt das jetzt noch? Ja, ich habe ja gerade gesagt, dass ich das gleich noch sage. Also ja, genau, das hier steht halt drin, dieser Herr Emrich war irgend so ein Typ aus dem Ersten Weltkrieg und diese Stadt Cambrai ist eine Stadt in Belgien, wenn ich mich richtig erinnere, stand hier drin, wo halt eben irgendwie die erste Panzerschlacht vom Ersten Weltkrieg stattgefunden hat. Ja, genau, hier stand das. Und das haben sie jetzt umbenannt auf Wunsch wohl von den Soldaten vor Ort. Also die haben da zumindest irgendwie drüber abgestimmt, wie der neue Name sein soll. Und der neue Name ist jetzt jemand, der 2011 in Afghanistan umgekommen ist, ein deutscher Soldat. Ja, das auf jeden Fall dazu. Und dann ist hier noch die Rede von dem neuen Traditionserlass. Und dann diesen Traditionserlass habe ich ja auch nochmal aufgepoppt. Also hier steht nichts von Frauen drin oder irgendwie Geschlecht oder sonst irgendwie was in dem Traditionserlass der Bundeswehr. Also ich wusste nur nicht, dass es sowas gibt. Da steht halt, ja, alles Mögliche irgendwie geregelt. Den haben sie überarbeitet letztes Jahr. Da gab es auch irgendwie so einen Prozess dazu. Was da jetzt neu ist und was da jetzt alt ist oder so, habe ich mir nicht durchgeguckt, aber auf jeden Fall steht hier nichts drin. Irgendwie von wegen, Frauen sind unsere Tradition oder so, wie Frau Ihnen das hier irgendwie gemeint hat. Ja, ja gut, ich meine, ich denke, den gibt es halt wahrscheinlich, damit man eine Rechtsgrundlage hat, um zum Beispiel halt solche Erster Weltkriegshelden oder wir hatten ja teilweise auch noch Helden aus dem Zweiten Weltkrieg, die irgendwelche Namen von Kasernen, also Helden in Anführungszeichen, aus dem Zweiten Weltkrieg die Namen von Kasernen hatten, beziehungsweise andersrum, deren Namen Kasernen hatten. Ja, das stand hier auch konkret irgendwie drin mit den, genau hier, irgendwas mit von wegen, wie die benannt werden und so. nach Persönlichkeiten, die sich durch ihr gesamtes Wirken oder eine herausragende Tat um Freiheit und Recht verdient gemacht haben, indem er gestorben ist, oder? Hm. Der Feldwebel ist ja auch so ein bisschen so, hä? Naja. Ich kann ja gleichzeitig 10 Gegner getötet haben. Das Singen in der Truppe ist ein alter Brauch, der bewahrt werden soll. Das Liedgut ist im Liederbuch der Bundeswehr zusammengestellt. Diese Sammlung ist eine Richtschnur für die Auswahl. War das das, wo sie schwarzbraun ist, die Haselnuss rausgenommen haben? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber ja. Ja, aber ich meine... Ja, also das ist generell ein großes Thema. Ich bin ja selber nie bei der Bundeswehr gewesen, deswegen kann ich dann nur mit Faszination von außen drauf gucken. Da nehmen wir auch gerne noch ein paar Hinweise entgegen, wenn jemand noch was dazu sagen kann. Ich hatte da ein Radiointerview vor längerer Zeit zugehört. Das verlinke ich auch nochmal. Ich kann mich an den Inhalt nicht mehr komplett erinnern, aber ich kann mich erinnern, es ging halt hauptsächlich darum, ja, das Ansehen der Truppe zu stärken, im Grunde genommen halt dann einen neuen Wertekanon zu schaffen, mit dem sich alle identifizieren können, ohne halt auch so Leute außen vor zu lassen, wie beispielsweise Leute, ehemalige NVA-Soldaten aus der DDR, die ja nach der Wende dann auch Bundeswehr beigetreten sind. Und ja, also... Ja, ich bin auf jeden Fall ein harter Vertreter der Initiative No Woman, No War. Ja, genau, finde ich auch gut. Und No Woman, No Cry. Ist auch gut. Und was mir auch noch einfällt zu dieser Nummer ist, also ich muss mir das halt so bildlich vorstellen, ne, wie die Dame dann halt da irgendwie mit unfunktionaler Kleidung da in die Kaserne getorkelt kommt, wo hier jahrelang irgendwelche Leute gingen, also quasi Zwangsdienst leisten mussten, was sicherlich nicht für jeden eine Zumutung ist, aber bestimmt für einige von den Leuten. Und das Ganze ausgehend von der Tatsache, dass sie als Männer in diesem Land hier geboren sind. Und dann fällt ihr irgendwie auf, dass da keine Frauen sitzen, die da irgendwie, also oben natürlich. Also fand ich ganz schön daneben. Man sollte ja meinen, das kommt auf Dauer von alleine, weil viele Frauen sich bei der Bundeswehr ja so für die höhere Laufbahn ja gleich eingeschrieben haben, ne? Ja, es gibt wohl auch ein paar. Das hat sie in den Kommentaren dann auch noch ein paar Leuten gesagt, die sich halt eben darüber aufgeregt haben. So nach dem Motto, die gibt's doch, warum waren die nicht da oder so. Aber das kann ich ehrlich gesagt auch nicht nachvollziehen. Die waren halt nicht da. So. Die haben so wahrscheinlich gerade dran gearbeitet, die Tornados wehrfähig zu machen. Haben wir ja die Woche gelernt, dass die Tornados der Bundeswehr ab 2019 nicht mehr für die NATO fliegen dürfen, weil die so im Arsch sind. Und dann ja, da scheint es ja überall Probleme zu geben. Also ich meine, ich bin ja auch kein Experte dafür, aber nach dem, was man in der Presse zumindest liest, wollen wir mal, also steht auf jeden Fall in Magazinen, die ich durchaus eine Seriosität zu diesem Thema und auch von Leuten behauptet, denen ich eine Seriosität zu diesem Thema zugestehen würde. Und ja, scheint das ja das größte Problem auf jeden Fall zu sein. Und auf der anderen Seite habe ich letztens ja mit einer Dame zusammengesessen, die in dem Bereich LGBT-Aktivismus ihren Lebensunterhalt verdient, die also davon geschwärmt hat, dass ja auch Frau von der Leyen sich letztens zu ihr verirrt hätte und irgendwie davon geredet hat, dass sie sich irgendwie für eine Transgender-Person irgendwie eingesetzt hat, dass sie nicht aus der Bundeswehr entlassen wird oder so. Ja, habe ich auch nichts gegen, aber da denke ich mir dann auch wieder so Prioritäten halt, ne? Also. Nee, aber die Tornados sind halt nicht Transgender, Chris. Ja. Das ist halt so. Ja. Und hier, nachdem Don Alfonso die FAZ jetzt zum 31. verlassen hat, ist gleich der nächste Schlag gegen, sag ich mal, Stimmen der Vernunft in deutschen Presseerzeugnissen erfolgt, nämlich den Herrn Fischer, den wir ja hier schon x-mal positiv erwähnt haben, der in der Zeit so seine Kolumne zu juristischen Themen geschrieben hat, der darf jetzt nicht mehr für die Zeit schreiben. Ja, also hier geht es jetzt erstmal, das ist wieder ein längerer Beitrag von ihm, wie ja alle seine Beiträge eigentlich längere Beiträge sind, aber ich würde da auch nichts eigentlich rausstreichen. Wohin, ich habe mir den die Woche über schon komplett durchgelesen und er arbeitet halt minutiös auf die ganzen Behauptungen, die gewesen sind, halt von diesem Zeitmagazin zu dem Fall Dieter Wedel, von den Leuten drumherum, wie die sich gerechtfertigt haben und so, verglichen mit anderen Dingen Also es ist wieder ein richtiger Fischer. Es ist eine sehr gute Argumentation. Ja, also können wir jetzt auf jeden Fall auch nicht durchgehen, weil dann wäre unser Stream, glaube ich, 5 Stunden lang oder so. Aber kommt in die Quellen und kann ich nur jedem empfehlen, sich durchzulesen, der über diesen Fall mit dem Dieter Wedel-Ding und was die Zeit da verzapft hat, gerne Bescheid wissen möchte. Also. Aber der Witz ist halt, dass dieser Artikel eigentlich der Artikel war, der in der Zeit erscheinen sollte, weil daran hat sich das Ganze nämlich entzündet. Also er hat den Artikel geschrieben und die haben gesagt, auf keinen Fall. Das, genau. Die ganze Sache hat nämlich im Januar angefangen, wo der Herr die ganze Wedel-Berichterstattung kritisiert hat und diesen Artikel vorgelegt hat, wie es hier in dem nächsten Artikel beschrieben wird, der jetzt aufgerufen ist. Und Also der ist eigentlich normalerweise einen freundschaftlichen und gemäßigten Umgang und auch einen höflichen Umgang gewohnt. Ja, und der beschreibt hier im Endeffekt, dass aus einer professionellen und freundschaftlichen Beziehung auf einen Schlag eine abrupte Kampagne gegen ihn gefahren wurde, wo dann mit Wörtern wie Scheiße und sowas um sich geschmissen wurde, was halt. Ja, was er jetzt nicht so super schlimm fand, weil was er jetzt, also er sagt selber, er fand das jetzt nicht schlimm, dass es scheiße war. Er fand nur, es war halt seltsam, dass sich der Tonfall so abrupt auf einmal geändert hatte. Und wie ich schon gesagt hatte, er hat es dann den Text auf verschiedenen anderen Plattformen veröffentlicht und auch verschiedene Folgetexte dann, weil die Zeit halt nichts mehr von ihm gedruckt hat und auch nichts mehr von ihm veröffentlicht hat. Und jetzt haben sie halt erst die Reißleine gezogen und haben halt die Zusammenarbeit mit ihm aufgehört. Beziehungsweise ich bin mir nicht sicher, wer jetzt von beiden die Reißleine gezogen hat. Allerdings hat die Zeit halt auch so Sachen gemacht wie, das ist jetzt vielleicht eine Kleinigkeit, aber hier, die schickt dem, obwohl er für die Zeit offiziell in Anführungszeichen noch geschrieben hat, nicht mal mehr eine kostenlose Aufgabe zu. Also er fühlt sich sehr persönlich gekränkt und er kann überhaupt gar nicht verstehen, aus welcher Ecke das kommt. Weil er selber halt auch immer sehr kontrovers war. Ja, ein weiteres Opfer von der Kulturmarxismusmaschine, würde ich sagen. Oder was heißt Opfer? Als Opfer würde ich ihn nicht bezeichnen, aber er wird deswegen halt auch angegangen. Und der wird auch weiter irgendwo schreiben können, wenn er das will, da bin ich mir ziemlich sicher. Nur, was ich auch sehr frech fand, ist, dass man ihn aufgrund des Artikels in die Nähe von AfD und Pegida auch gerückt hat von der Zeit her. Und das sind so Sachen, da... Also wer mal was von Fischer gelesen hat, weiß, dass das halt auf keinen Fall stimmt. Ja, es ist halt diese Zerstörung, der jemanden wie ihm, der ist eigentlich über jeden Verdacht erhaben, selbst wenn er sich mal kontrovers äußern würde. Aber das hängt ja mit dieser gewissen Autorität zusammen, die ja auch von gewissen anti-autoritären Kreisen irgendwie abgelehnt wird. Die suchen dann andere Autoritäten, seltsamerweise immer, aber anti-autoritäre sind halt nicht, ne, die halten sich halt nicht zurück und sind nicht höflich. Ja, er hat vielleicht gedacht, das ist ein Qualitätsmerkmal, wenn man beide Seiten darstellt. Aber die Zeit ist noch nicht so reif, scheinbar. Also, naja, was Zeit, heißt noch nicht so? Die Zeit kann ja machen, was er will. Die Zeit kann ja machen, was er wieder verlernt oder so. Wir verurteilen das muss man auch sagen, wir verurteilen das hier viel schärfer, als er das selber sagt. Der drückt sich noch viel differenzierter aus, als wir das hier jemals könnten. Also ich glaube halt eher, dass weil der Mammon eben gesagt hat, die Zeit noch nicht reift, ich glaube eher, dass die Zeit vorbei ist. Also weil, das ist ja auch wieder, und wenn ich wen Trigger und Gamergate sage, da hieß es ja auch immer, das ist keine Diskussion mit zwei Seiten. Das ist ja eins der neuen Lieblingsargumente der Progressiven. Auch in der Flüchtlingsdiskussion gibt es nur eine Seite, die recht hat, und das ist die, die sagt, wir müssen die alle retten irgendwie. Die anderen, ja, schon, aber es ist natürlich interne Kritik auch gewesen. Das ist dann vielleicht ein bisschen härter oder ist man vielleicht empfindlicher, sagen wir mal so, nehme ich an. Nicht nur bei der Zeit. Ja, ich finde es auf jeden Fall schade. Die NZZ findet es auch schade, liebe NZZ. Da könnt ihr ja dann gleich auf den Zug aufspringen. Wüsste ich jemanden, der für euch schreiben kann, sage ich jetzt mal. Sammle ich die alle ein. Ja, zu dem ganzen Komplex gab es heute auch einen schönen Tweet von Don Alfonso. Weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Der hat angekündigt, ab morgen für den Spiegel eine Kolumne zu schreiben und Frau Stokowski zu ersetzen. Ist halt heute der 1. April, aber ich musste trotzdem schmunzeln, auf jeden Fall. Aber da ist noch nicht sicher, wo der hingeht oder so, ne? Da steht nichts fest. Also, so wie er spricht, ist da schon was sicher, aber ich denke, er wird damit warten, bis halt jetzt vielleicht Dienstag oder so, bis halt was passiert, also bis die Feiertage rum sind oder so. Ja. Aber ich bin ziemlich sicher, dass der was Neues hat. Okay. Ja, super. Also das ist ja eben auch das Gute, dass man sicher sein kann, dass die nicht direkt weg sind, die Leute, ne? Die Medien, die Leute dann ziehen lassen, die schneiden sich wahrscheinlich selbst ins eigene Fleisch, ne? Und so Leute wie Don Alfonso oder der Fischer haben ja auch Sicherheit. Der Fischer ist Richter. Don Alfonso sagt ja immer, er ist Privatier, er hat genug Kohle, er müsste nicht arbeiten. Und da es heute das Internet gibt, könnten die auch ganz ohne eine Plattform, also könnten ihre eigene Plattform sein. Also ich möchte, wo wir jetzt gerade über Don Alfonso reden, möchte ich mal eine Sache sagen. Und zwar, den Don Alfonso hat ja noch der Frank Schirmacher an Bord geholt. Ja, vielleicht gibt es ja Leute bei uns im Publikum, die nicht wissen, wer der Frank Schirmacher ist. Das ist eine Medienpersönlichkeit gewesen, die vor ein paar Jahren gestorben ist. Man muss jetzt auch nicht alles gut finden, was er gesagt hat, aber der war eine sehr interessante Persönlichkeit. Da lohnt es sich, den mal nachzuschlagen. Der Frank Schirmacher. Ja, und der hatte halt die Strategie gefahren, wir haben so eine Lücke auch in der Gesellschaft und wir haben eine Lücke mit unserer Zeitung, dass halt dieser Lifestyle von Reichen nicht ordentlich vermittelt wird, so wie er halt stattfindet. Und deswegen hat er den Don Alfonso geholt, dass er diese Perspektive da halt noch reinbringt. Genau deswegen hat er ihn an Bord geholt. Der hat den quasi genau aus den Gründen an Bord geholt, warum er jetzt rausgekegelt wird. Das ist ja, und der Chat hat mich da schon links überholt eben. Die wissen alle schon, wo der Don Alfonso ist. Das ist also schon raus. Der erste Artikel ist auch schon raus, Chris. Wenn du mal in den Weltraum auf dem Twitter-Dings guckst, da habe ich den Link reingetan. Ja. Den können wir vielleicht kurz mal einblenden. Der hat also schon, also bei dem brauchen wir uns schon keine Sorgen mehr zu machen. Der hat eine neue Heimat gefunden. Und zwar bei der Welt. Finde ich eine feine Sache. Also ich hätte jetzt eher NZZ getippt, aber Welt ist natürlich auch gut. Ja. Ja, bei der direkten Konkurrenz gelandet, spitzenmäßig, Fatz. Herzlichen Glückwunsch. Ja, da im Artikel steht unten auch, dass er jetzt hier und hier schreibt. Vielleicht sieht man da noch mehr. Mhm. Im letzten Absatz vom Artikel. Ja, ein und wie gesagt, die Perspektive hier. Von dem, es ist halt auch eine andere Perspektive, wie man sie halt sonst von Kolumnisten sieht. Gerade weil er halt auch oftmals über irgendwelche Sachen berichtet, die halt andere vielleicht als dekadent empfinden oder die sagen würden, ja, aus so einer reichen Perspektive, da kann ich mich gar nicht reinvollziehen, okay, aber die Perspektive mal zu sehen, ist vielleicht auch nicht schlecht. Oder zu lesen. Ja, dieses Video wollte ich jetzt mal abfahren hier. Das ist ein Interview mit dieser Dame hier. Schon wieder vergessen, wo sie Intendantin des RBB. Ah ja, genau. Das waren doch die Thomas Gottschalk und Mike Krüger zeigen wollten am heiligen Karfreitag. Ich habe nochmal nachgeguckt. Ja. Sogar. Das stimmt. Schön, dass das klappt. Wir reden über die große Frage Zukunft öffentlich-rechtlicher hier in Deutschland. In der Schweiz gab es eine Abstimmung. No Billag. Relativ klar, deutlich für den Öffentlich-Rechtlichen. Sind Sie jetzt erleichtert und entspannt? Also ich habe mich schon über das Ergebnis gefreut, selbstverständlich. Was heißt entspannt? Wir haben uns sehr genau angeguckt, was ist da passiert. Es hat eine kleine Minderheit sehr laut gefordert, dass die Gebühren zu hoch sind und dass das öffentlich-rechtliche Fernsehen in der Schweiz nicht adäquat sei. Dann gab es eine große Gegenbewegung und die fand ich auch sehr interessant, nämlich die gesellschaftlichen Kräfte, die sich gefunden haben, zusammengeschlossen haben und gesagt haben, Moment, das öffentlich-rechtliche Fernsehen ist uns so wichtig, dass wir es weiter haben wollen. Vielleicht nicht ganz so, wie es jetzt ist, aber wir wollen es weiter erhalten. Mit den Werten, die es vertritt, mit dem Programm, das es liefert, mit Abstrichen. Natürlich kann man sich immer über Dosierung von Verhältnis, Unterhaltung, Information etc. streiten, unterhalten, wie auch immer. Aber der Kern der Aussage ist doch, die Schweizer wollen ein öffentlich-rechtliches Fernsehen weiter erhalten. Und das ist etwas, was mich natürlich freut. Die Abstimmung hat Kräfte mobilisiert, die sagen Daumen hoch. Oder fehlt das in Deutschland? Fehlt das in Deutschland? Nein, das würde ich nicht sagen. Ich glaube, dass sich hier auch sehr viele gesellschaftliche Kräfte ähnlich äußern würden. Viele haben das auch schon getan, die Kirchen, die Gewerkschaften, auch einige Verbände. Natürlich, wir stehen unter Beobachtung. Wir stehen auch. Ja, also die Kirchen und die Gewerkschaften sind für den öffentlichen Rundfunk, das kann ich mir sogar gut vorstellen, weil die haben ja da garantierte Sachen, die sie versenden können. Ne? Also bei den Gewerkschaften weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber auf jeden Fall sind deren Sprecher ja bestimmt auch in der Tagesschau und so. Aber bei den Kirchen ist es ja auf jeden Fall so, dass sie in diesen Räten sitzen. Und ich glaube, die Gewerkschaften sitzen, glaube ich, auch in den Rundfunkräten. Ja. Aber eigentlich ändert sich die Stimmung da so ein bisschen, glaube ich. Also kann ja sein, dass es in der Schweiz jetzt noch so durchging, aber ja, ich glaube, so die Zustimmung zu GEZ ist doch relativ stark gesunken, oder nicht? Ja, und ich halte das auch für ziemlich schwer zu vergleichen, weil die haben ja auch darüber berichtet, über diese Initiative und daher auch richtigerweise gesagt, also jetzt von ZAPP ist jetzt die Rede, dass halt in der Schweiz ja auch mehrere Sprachen gesprochen werden. Und da ist es halt schwierig, irgendwie ein Programm zu machen, ein Rundfunkprogramm, was halt eben die ganzen Leute, diese regionalen Sachen in ihrer Sprache dann irgendwie macht. Das ist ja jetzt kein Riesenland, die Schweiz. Aber trotzdem halt in mehreren Sprachen. Und insofern kann ich mir das schon vorstellen, dass sich da ein paar Leute denken, so, naja, wenn ich jetzt hier, soll ich dann nur noch italienisches Fernsehen gucken oder wie? Und die berichten dann über meinen Teil von der Schweiz oder so. Tja, an dieser Stelle möchte ich mal kurz eine Sache sagen, weil wir jetzt ja schon mehrere andere Länder angesprochen haben. Da möchte ich einmal ganz kurz Dänemark erwähnen. Und zwar zitiere ich jetzt einfach mal was. Dänemark schafft Rundfunkgebühr ab. Dänemark schafft die Rundfunkgebühren ab und finanziert die öffentlich-rechtlichen Sender künftig über Steuern. Das Budget des dänischen Rundfunks soll zudem um ein Fünftel gekürzt werden. Ja, das sind auch schon die Kerninformationen. Das ist ja auch schon diesen Monat passiert. Da wollte ich eigentlich auch mal einen Artikel zu einreichen, ist mir aber immer irgendwie entfallen. Jetzt haben wir das Thema, da wollte ich das gerade mal erwähnen. In Dänemark haben sie das umgestellt von einem öffentlich-rechtlich finanzierten System, wo die Leute 330 Euro im Jahr gezahlt haben, halt monatlich. Und also monatlich im Jahr 330. Und das haben die jetzt auf steuerfinanziert umgestellt. Und deswegen muss es jetzt um 20% reduziert werden. Also es geht anscheinend. Ist nicht Ja. unmöglich. Naja, Ja, wobei das ja auch nur Augenwischerei ist. Ob ich das jetzt direkt von den Leuten eintreibe oder aus Steuergeldern bezahle, kommt am Ende doch aufs selbe raus. also da gibt es viele Argumente für und gegen und natürlich ist es keine perfekte Lösung. Aber eine extra Gebührenstruktur dafür zu schaffen, unter anderem so wie es wir ja auch hier in Deutschland strukturiert haben, das ist ja rechtlich gesehen, ja, also man könnte es einfacher machen, sagen wir es mal so. Ja, und das über Steuern zu machen, warum nicht? Dann, ja, ich meine, ob es dann besser wird, weiß ich nicht, aber nochmal extra dieses zusätzliche Gebührensystem dafür zu schaffen, naja. Also man Also kann es auch das unter. mit dem Kürzen, da könnten wir auch mal anfangen. Aber bei uns ist ja eher das Gegenteil. Der Chef der ARD jammert ja seit Monaten, es müsse mehr Geld geben, weil sonst müsse man bei den Programmen kürzen. Und ich frage mich die ganze Zeit, wer wäre dann so wirklich traurig, wenn man bei den Programmen vielleicht einfach mal ein bisschen kürzt? Ja? Ja, man Also kann die Arte Radio. nicht mehr erzählen, dass es den Femizid gibt. Ja, wobei ich Arte ja noch für den sinnvolleren Teil halte vom Ja, habe öffentlich-rechtlichen ich früher Fernsehen, mal weil auch da. so gesehen, aber seit diesem GEMA-Geld-Kram und diesem Femizid-Kram schalte ich diesen Sender nie wieder ein. Ja, aber sie haben zum Beispiel auch Breaking Bad gebracht und Lilyhammer und solche Sachen, die du halt im normalen deutschen Fernsehen nicht siehst, weil da Tja, ist halt lange immer her. irgendwelche Forsthäuser, Traumschiffe und irgendwelche Schwarzwaldkliniken laufen. Ja, aber das ist wirklich, das sind Lizenzgebühren, die gezahlt werden, um die Sachen auszustrahlen. Und das sind wirklich minimale Ausgaben, wenn wir über Eigenproduktion reden. Ich meine, wir können natürlich sagen, es sollten mehr Eigenproduktionen sein und die sollten nicht so teuer sein. Ja, da haben wir ja ein schönes kleines nepotistisches System in Deutschland mit den ganzen Produktionsfirmen. Ja, wer da die öffentlichen Gelder kriegt. Ja, mehr Das Eigenproduktion. müsste aufgeräumt werden. Dann Ja. könnte mehr selber in Deutschland produziert werden. Das ist meiner Meinung nach auch möglich. Wir haben ja super Produktionsstätten in Deutschland. Es kommen ja Filmteams aus vielen verschiedenen Ländern nach Deutschland, um hier ihre Filme zu drehen. Ja, also daran liegt es nicht. Die Technik ist vorhanden. Nur die haben halt irgendwie geringere Budgets als wir und können trotzdem ihre Filme damit drehen. Ist halt seltsam, ne? Ja. Naja, Nepotismus halt. Auch in der Kritik. Wir müssen uns häufiger legitimieren als andere Institutionen, weil wir bekommen öffentliches Geld. Das ist völlig normal und völlig richtig. Ich glaube, dass auch in Deutschland es so sein würde, in einem solchen Fall, dass sich die Menschen eher für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk aussprechen würden. Denn er ist im Grunde im Kern ein Teil dieses Systems, ein Teil unserer Demokratie. Noch frischer und ein bisschen weniger beachtet ist die Entscheidung, die es gerade in Dänemark gab. Dort wurde der Rundfunkbeitrag, die Rundfunkgebühr abgeschafft. Der Rundfunk dort wird jetzt, der öffentliche Rundfunk, durch Steuern direkt finanziert und gleichzeitig wurde das Budget reduziert. Ist das etwas, das Ihnen Sorge bereitet? Also erstmal bleibt der öffentlich-rechtliche Rundfunk dort erhalten. Er wird kleiner, man muss gucken, was übrig bleibt. Eigentlich ist das Danmark Radio, das ist eigentlich ein sehr, sehr gutes, qualitativ hochwertiges Programm, was die liefern. Ich halte nicht so viel davon, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit Steuergeldern zu finanzieren. Die Staatsnähe ist dann einfach mehr gegeben. Und ich finde das System, was wir haben, ein gutes, weil wir bekommen Geld von den Haushalten, von den Menschen, die uns die Beiträge zahlen. Es ist ein Beitrag für diese Gesellschaft, aber es ist nicht Staatsgeld. Und eigentlich freue ich mich darüber, dass wir weiter die Staatsferne haben und erhalten sollten. Ich glaube, das ist Bullshit, weil das ist genauso eine Zwangsabgabe wie Steuern. Von daher ist das den Bürgern, glaube ich, egal. Im Gegenteil, ja. dass der Staat da jeden Monat aufs Konto, alle 3 Monate aufs Konto zugreift. Das finden, glaube ich, viele eher unangenehm. Ja, also entweder habe ich gerade nicht richtig zugehört oder ich habe dem vorgegriffen. Also, du hattest mir das vorgegriffen, glaube ich. Ja, aber die spricht das jetzt auch mit Dänemark an. Und wie die internationalen Filmbudgets auch international sind, im Chat wird beispielsweise gefragt, wie ist das Verhältnis des BBC-Budgets zu dem von ZDF? Ich weiß, da hat jemand mal ein Video gemacht und die Sachen verglichen. Und ja, also das Budget vom BBC ist ungefähr 2/3 so viel wie das Budget für Deutschland. Und ich meine, da Großbritannien viel weniger Einwohner hat als Deutschland, ist es natürlich viel größer, proportional gesehen. Jetzt um die Frage zu beantworten. Auch hierzulande gibt es immer wieder Erhebungen, Vertrauen öffentlich-rechtlich, aber auch möchte man den Rundfunkbeitrag weiter zahlen, ist oft eine pauschale Frage. Relativ jung ist eine Interneterhebung, bei der herauskam, dass etwa 30% eigentlich gerne darauf verzichten würden, jeden Monat 17,50 im Haushalt abzuführen. Es gibt also schon auch Unmut. Können Sie sich erklären, wo der herkommt? Na, zum einen freuen sich die Menschen nie, wenn ihnen was abgezogen wird, für das sie zahlen sollen und müssen. Das ist immer etwas, was eher Unmut auslöst. Das kennen Sie, das kenne ich auch. Das kann ich nachvollziehen. Auf der anderen Seite, wenn über 70% sagen, es ist gut so, wie es ist, das ist ja der andere Kern der Botschaft. Es waren 66 genau genommen, ne, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also wenn gut 65% sagen, es ist gut so, wie es ist, ist da schon mal eine Menge. Und hier gab es keine große Mobilisierungskampagne. Ich glaube, unser Auftrag muss in dem Zusammenhang sein, unsere Aufgabe muss sein, nochmal sehr deutlich zu machen, was leisten wir für diese Gesellschaft? Wie viel gibt es für die 17,50 Euro? Und da gibt es eine ganze Menge. Die Vielfalt der Angebote ist extrem hoch und nach wie vor nutzen die Menschen das lineare Fernsehen und unsere Hörfunkstationen in überdurchschnittlichem Maße. Es ist ja nicht so, dass es weniger genutzt wird, sondern es wird eher mehr genutzt. Allein das Beispiel Tagesschau, jeden Abend gucken über 10 Millionen Menschen die Tagesschau. Und das an einem normalen Tag, wenn nichts passiert. Wenn etwas passiert, sei es ein Anschlag, ein Erdbeben, eine Wahl, dann gucken noch viel mehr. Oder anderes Beispiel, Brennpunkte. Wenn etwas passiert, wo holen sich denn die Menschen verlässliche, unabhängige Informationen? Das tun sie im öffentlich-rechtlichen System, auch beim ZDF natürlich. Die Politik hierzulande ist... Tja, ist das alles so verlässlich und unabhängig? Naja, es gibt doch andere Medien, die ein Korrespondentennetzwerk haben oder so. Und am Ende kommt dann alles von Reuters. Und auch, ich meine, halt in den 1750 ist halt auch der ganze überflüssige Schwachfug drin, die Serien, dieser ganze Herzschmerz, Schmus, Volksmusik. Und Schmonzetten. Alles, was ich überhaupt nicht konsumiere. Dann, wie wäre es denn, wenn man dann irgendwie sagt, man macht einen Kanal mit Information und Bildung und macht einen Kanal mit dem ganzen anderen Schlotzus und den kann man dann freiwillig abonnieren, so wie man halt auch, oder man macht da mehr Werbung oder wie auch immer, aber ich brauche halt Rosamunde Pilcher nicht und ich brauche auch, und da werden viele aufschreien, aber ich brauche auch den Tatort nicht und auch die Serien, die in Deutschland produziert werden, brauche ich alle nicht. Ja, war überhaupt dort sind, glaube ich, 15 Sender oder so und auch Radiosender sind ja einfach viel zu viele, glaube ich. Auf dem Infokanal hast du natürlich immer noch den Femizid. Also. Ja, aber ich verstehe schon, also ich wäre schon dafür, dass es irgendwie eine öffentlich-rechtliche Möglichkeit gibt, um sich mit Informationen zu versorgen. Ob die jetzt dann da gut oder schlecht sind, das wäre nochmal eine ganz andere Diskussion. Aber ich finde es schon gut, dass es halt was gibt, was nicht von Werbung und Industrie in dem Sinne abhängig ist fürs Überleben. Das finde ich keine schlechte Sache. Aber ich glaube halt nicht, dass dieser gleiche Apparat dann auch noch diesen ganzen seichten Unterhaltungsmüll produzieren muss und wir den alle mitfinanzieren müssen. Ist dennoch Ja, dran, im Prinzip Entschuldigung, darf alles ich noch auf ganz dem kurz was Prüfstand sagen? Ich zu habe stellen, stehen. wegen der ganzen Finanzierung von den ganzen Sachen, da kann ich auch nur wieder auf den KEF-Bericht hinweisen, den ich jetzt, glaube ich, schon 3 oder 4 Mal verlinkt habe, aber wir sind irgendwie noch nicht, also ich habe den immer nur zusätzlich in den Kommentaren verlinkt. Da jetzt an der Stelle ein Hinweis, immer in den Kommentaren unterm Video gucken, da findet man viele Quellen und viele interessante Kommentare von Nutzern, aber auch alle Quellen immer. Der KEF-Bericht, das ist im Endeffekt der Bericht von allen öffentlichen Rundfunken. Die müssen halt, da gibt es halt auch einen Bericht von der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten. Die machen das sogar quartalsmäßig. Und ja, einfach mal durchlesen. Das ist relativ detailliert. Deswegen will ich da jetzt nicht genau drauf eingehen. Aber der Hinweis auf jeden Fall in den Quellen, packe ich das später rein. Das war's. Größere Entscheidungen an Telemedienauftrag. Es geht aber eben auch um den Auftrag und die Struktur und damit am Ende dann auch irgendwie immer um die Höhe des Rundfunkbeitrags. Wie entscheidend ist dieses Jahr medienpolitisch? Es ist medienpolitisch eine wichtige Zeit, nicht alles in diesem Jahr, aber es hängt alles mit allem zusammen. Der Auftrag legitimiert am Ende auch dann tatsächlich den Beitrag. Das ist völlig klar. Und am Ende folgert daraus auch das Telemediengesetz, was ich für dringend erneuerungsbedürftig halte. Das Telemediengesetz, also das Gesetz, was bestimmt, was wir im Internet tun dürfen, was wir im Internet unseren Userinnen und Usern anbieten dürfen. Und wir sind da sehr beschränkt. Das ist 10 Jahre alt. Ja, und das ist der Knackpunkt, auf den sie in diesem Bereich halt immer wieder zurückkommen. Da haben wir auch schon mehrfach drüber gesprochen, dass halt eben ARD und ZDF nicht einfach irgendwelche Texte ins Internet stellen dürfen, sondern das muss alles in Bezug haben zu einem Rundfunkbeitrag von denen. Und es Ja, und das finde ich hat auch in ein Ordnung. Verfallsdatum auch, also es bleibt nicht ewig bestehen. Und dazu sind sie halt eben gezwungen, die Verlage haben das halt mit Lobbyarbeit so hingekriegt, weil sie halt nicht wollen, dass es irgendwie, ja, die müssen sich ja alle um einen Kuchen im Internet irgendwie prügeln. Und dann hast du da irgendwie einen öffentlichen Rundfunk, der einen Marktvorteil hat, finanziert von sämtlichen Haushalten in Deutschland. Ja gut, das Argument kann man natürlich auch wieder differenziert sehen, aber ich finde an der Stelle, ja, also was soll das denn überhaupt? Die machen ihre Rundfunkbeiträge und schreiben ihre Texte dazu, zum Beispiel die Transkripte von diesem Video jetzt, das gibt es dann halt irgendwo als Text auf der Internetseite zu lesen und da kann man doch überhaupt gar nichts Schlimmes dran finden. Da reiben sich die Verlage schon dran. Und das irgendwie zeitlich zu beschränken. Also ich muss sagen, das rechtliche Argument ist ja eine Sache, aber ich verstehe einfach nicht, warum, wieso man das moralisch argumentieren kann. Weil es wird von der öffentlichen Hand bezahlt. Auch wenn es ein gebührenfinanziertes System ist, ist es ja öffentlich. Es ist ja ein öffentliches System. Und sobald das produziert ist, sollte es allen zugänglich sein, kostenlos. Und die Kosten sollten nur für die Produktion sein. Aber gut. Ja, man macht sich ja irgendwie auch ein Archiv kaputt damit, sozusagen. Ich meine, die werden ein Archiv führen, trotzdem, aber Ja gut, die das ist ja auch zeitliche schön. Beschränkung, ich weiß jetzt nicht genau, wodurch sich die zeitliche Beschränkung jetzt Ob sie manche rechtfertigt. depublizieren wollen, ja, oder nicht? Was meinst du? Das ist depublizieren, meinte ich, glaube ich, nach einem Jahr. Das machen die doch immer noch. Ja, das müssen sie machen, aber warum sie es machen, weiß ich nicht. Also. Warum, vor allem, warum müssen die das machen, wenn wir doch dafür bezahlt haben? Also Ja, die müsste rechtliche doch eigentlich Begründung unser ist halt der Eigentum sein, das Archiv. Konkurrenzgedanke. So, das Ja, ist genau, eigentlich. damit die Verlage eben konkurrenzfähig sind weiterhin. Es Das gibt ist ja auch der andere Gedanke. Begründungen, aber das ist die Hauptbegründung und deswegen meine ich ja, ich verstehe es halt rechtlich, kann man alles irgendwie argumentieren, ja, Ja, aber aber darauf das muss ergibt man sich doch auch wenig nicht Sinn. versteifen. Also darüber kann man ja auch noch reden, aber halt eben dieses von wegen so, nee, wir möchten aber gerne Textbeiträge machen. einfach so ohne Rundfunk, aber wir sind trotzdem der Rundfunk und wir wollen gerne Geld dafür haben, dass wir der Rundfunk sind, den ihr unbedingt braucht. Also das kann ich halt auch nicht nachvollziehen. Nun, das System, wie es ist sehr komplex, weil es halt auch aus gewissen Strukturen gewachsen ist. Es gibt halt auch Gründe, dass Zeitungen und Rundfunk getrennt gehandhabt werden. Und ja. Ja, naja. Das ist halt auch so, dass diese ganzen Produktionskosten früher, die du gebraucht hast, um Rundfunk zu machen, ja auch so enorm hoch waren, dass das ja auch nur ein Aufwand war, den du eigentlich als privates Unternehmen erstmal gar nicht leisten konntest. Deswegen hat das ja auch erstmal eine Weile gedauert, bis sie damit eingestiegen sind. Hier kommt gerade die Frage, wie wird der Faktenfinder begründet? Ja, das ist das begleitende Online-Zusatzangebot, was halt irgendwie dann auch wieder erlaubt ist, was halt im Rahmen, was halt darüber hinausgeht, dass sie einfach nur transkribieren, was sie geschafft haben, sondern halt Online-Zusatzangebot. Und das sind dann halt auch immer so die Grauzonen, wo dann halt immer gesagt wird, das ist rechtlich zulässig und das ist dann schon wieder Eingriff in den freien Markt und so. Ja, also ich würde das eigentlich gerne haben, wenn Springer und so das mal klären lassen, ob das geht so. Weil das haben wir ja auch schon ein paar Mal gehabt, dass in diesem Faktenfinder ja auch lauter Sachen drinstehen, wo man jetzt gar nicht weiß, wessen Fakten da überhaupt gefunden werden. Also es liest sich einfach wie ein normaler redaktioneller Text eigentlich. Also ja. Aber ich spiele nochmal die Frau ein bisschen ab. Das ist 10 Jahre alt. Vor 10 Jahren war Netflix ein DVD-Verleih. Nur mal, um zu erläutern, was in den 10 Jahren alles passiert ist. Also es ist dringend nötig, dieses Gesetz anzupassen, klarzumachen, deutlich zu machen, was wir den Userinnen und Usern anbieten sollen und dürfen. Und ich sage, es ist für uns existenziell. Denn in Zukunft werden mehr und mehr Menschen unsere Angebote auch im Netz suchen. Und ja, das ist nämlich genau das Ding. Also das Ganze läuft halt darauf hinaus, dass es keine Daseinsberechtigung mehr gibt für den Rundfunk. Und deswegen wollen sie da auch unbedingt ran. Unser Job muss sein, möglichst viele davon zu überzeugen, dass wir dort auch auffindbar sind und mit den Angeboten vorhanden sind, die die Userinnen und User bei uns suchen und wollen. Die Medienpolitiker müssen ja eine Art Abwägung wie häufig bei Gesetzgebung treffen, bei der eben auf der anderen Waagschale dann liegt die Interessen der privaten Medien, Schutzinteressen der Verlage, die sich in ihrer Existenz, wie es dann immer heißt, gefährdet sehen. Wie viel ist denn da dran? Also nehmen Sie den Verlagen ab, dass sie durch ihre Angebote mitunter auch erdrückt werden? Also ich kann die Sorge verstehen auf der einen Seite und sage aber auf der anderen Seite auch, gute Konkurrenz ist auch gut, tut allen Beteiligten gut. Glaube aber, dass es eher da ein Miteinander geben muss, eine Diskussion geben muss, was können wir gemeinsam anbieten. Private Medien, kommerzielle Medien stehen ja auch nicht nur, wahrlich nicht nur, aber auch für Qualitätsjournalismus. Was die FAZ macht, was die Zeit macht, was der Spiegel macht, ist Qualitätsjournalismus. Ich frage mich immer, ob es da nicht Möglichkeiten gibt, zusammenzuarbeiten, sich zusammen anzusehen, wo können wir Gemeinsamkeiten schaffen, vielleicht eine gemeinsame Plattform schaffen, die ja der Vorsitzende der ARD auch gerade vorgeschlagen hat. Ich halte das für eine gute Idee, eine gemeinsame Plattform für Qualitätsjournalismus zu schaffen. Ihre Frage bezüglich. Ich war die ganze Zeit gemutet. Was redet ihr die ganze Zeit von Qualitätsjournalismus? Was soll denn das? Qualitätsjournalismus? Bild ist Qualitätsjournalismus. Hat ihr das gerade ernsthaft gesagt? Ich dachte nicht mal, das wäre unumstritten. Verdammt. Entschuldigung. Nee, Bild weiß ich jetzt nicht, ob sie das gesagt hat, aber FAZ und so und Spiegel auf jeden Fall. Also ich glaube, sie hat Bild gesagt oder mein Gehirn war so am Durchdrehen, dass ich mir das eingebildet habe. Ja, aber auch wir brauchen eine Plattform. Eine Plattform, sie alle zu knechten. Und dann am besten ja ein Region-Lock überall sonst drauf, so nach dem Motto, du kriegst nur deine deutsche Medienplattform. Und dann können sie sich endlos drüber unterhalten, wer dann da publizieren darf. Wer dann da willkommen ist. Ja, und wer entscheidet, wer der Journalist ist? Jeder, der einen Presseausweis hat oder was? Ja, jeder, der ausreichend groß ist wahrscheinlich. Und den Kirchen ihr es gibt und den Gewerkschaften ihr es gibt. Irgendwie so. Also ja, wird mir auch ganz anders bei, wenn ich sowas höre. Deutlich auf das, was vielleicht die Verlage erdrückt. Ich glaube, die Zahlen sprechen eine ganz andere Sprache. Wenn man sich Untersuchungen ansieht, und das sind wahrlich nicht nur die, die wir selber erstellen, ist es nicht so, dass unser Angebot das Angebot der kommerziellen Anbieter im Netz erdrückt. Wir sind, wenn es ein Ranking, wenn man sich Rankings anguckt, was wird bei uns genutzt, was wird bei den kommerziellen Verlagen genutzt im Netz, sind wir Platz 13, Platz 11, je nach Umfrage unterschiedlich. Auf jeden Fall nicht so wichtig. Bild.de ist viel wichtiger, Focus.de ist wichtiger, Stern.de ist wichtiger. Wir kommen da auf den unteren wichtiger, Rang wichtiger. Das was heißt, meint ihr mit sind nicht wirklich Klickzahlen, die ja? Klickzahlen, Werbekunden, ja? Wie viel per Unique Pageview zahlt der Werbepartner, ja? Wie werbefreundlich ist die Webseite? Darum geht es hier. Da sollte sich keiner irgendwie irgendwelche Illusionen machen, sowohl bei den privaten als auch beim öffentlichen, die klicken, gucken da einfach drauf. Ja, das ist es. Die Quote. Ja, und die ganzen Sachen, die man kritisieren kann oder gut finden kann, hier Bildungsprogramm, Kirchenprogramm, Regionalprogramm, was auch immer, das wird halt oftmals nur vorgeschoben, leider. Obwohl es ja eigentlich eine Berechtigung hätte. Ja, sorry. Maßgebliche Konkurrenz. Und wenn Sie in andere Länder schauen, zum Beispiel in die USA. Und wir begreifen uns ja häufig als nachfolgende Entwicklung in unserem Land, was die Medienpolitik angeht. Wenn Sie dorthin schauen und sich ansehen, wie unwichtig dort, und das halte ich für beklagenswert, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist. Es gibt ihn ja, aber er ist nicht wichtig. Und trotzdem ist es dort auch nicht möglich gewesen, für die meisten Verlage ein wirklich gutes wirtschaftliches Modell im Netz zu finden. Und damit ja, also der öffentliche Rundfunk in Amerika ist ja sowas wie CBS, nee, Quatsch, wie heißt das Ding? PBS, genau, so ähnlich. Das ist im Fernsehen, das sind die unter anderem diesen Jarman oder wie der hieß, diesen Gameshow-Honey da irgendwie hatten, diesen furchtbaren. Und, oder Jamin oder so. Ja, das war auch einer, der diesen ganzen Feminismus-Kram und sowas so die ganze Zeit gebracht hat. Als wäre das einzig Interessante. Und dann im Radiobereich, haben sie NPR, genau, da haben sie schon NPR und NPR waren welche, die diesen ganze College-Rape-Epidemic mit groß gemacht haben, da die ganze Zeit irgendwelche Beiträge zugemacht haben. Und zwar deswegen, weil was die machen ist, die nennen das in ihrer eigenen Sprache Underwriting. Das sind im Endeffekt, die machen ja immer, die sagen ja immer hier, spendet an NPR, so läuft es in Amerika, spendet an uns und ja, die haben halt sehr offene Geschäftsmodelle, was Native Advertising angeht. Da sind die in Amerika uns natürlich sehr weit voraus. Also, dass du im Endeffekt Native Advertising bedeutet, du hast einen Nachrichtenartikel und du berichtest über eine Nachricht, aber die gesamte Nachricht wird quasi entweder schon von einem Werbekunden dir vorgefertigt oder der Werbekunde sagt, berichte mal darüber. Und in der Regel kommt der Werbekunde da sehr prominent drin vor. Jetzt könnt ihr ja mal alle die Tagesschau gucken und gucken, wenn da irgendein Experte interviewt wird, wenn da steht, ja, ist bei Firma Daimler Chrysler oder was auch immer. Oder Daimler Benz oder Volkswagen oder was auch immer. Ja, dann könnte das auch sowas sein. Ja, oder die Journalisten sind unfähig und suchen sich ihre Experten beim Erstbesten. Ja, ich glaube mal eher Letzteres. Also wenn sie da wirklich Geld nehmen würden, das würde, glaube ich, auffallen. Und die Produktionsfirmen, die dahinter stehen, werden ja von den öffentlich-rechtlichen Sendern bezahlt. Und wenn die Produktionsfirmen dafür Geld nehmen, dann... Ja, jetzt vielleicht für also eine Dokumentation oder so. Nur, ne? Aber doch nicht für die Tagesschau. Hier, und dazu, das, was ich jetzt gesagt habe, da sagt NPR offiziell, ja, wir machen das so. Also das ist da nicht umstritten. Ich unterstelle, dass es hier auch so ist. Das ist eine reine Unterstellung meinerseits. Aber die geben es zu, dass sie es so machen. Und das ist das Modell, wie sie ja, sich finanzieren. Ja, aber die haben auf jeden Fall auch das Problem, dass redet, denke ich daran. Native Advertising. Viele von den Sachen, also ich meine, gut, das kann natürlich sein, dass da auch Geld fließt. Also weil NGOs und so sind bei NPR auch immer mit dabei. Also ja. Damit wirklich Geld zu verdienen. Die das tun, sind die Washington Post und die New York Times zurzeit. Das hat auch viel mit Trump zu tun und dem Widerstand, den es auch gibt in den intellektuellen Zentren und urbanen Zentren. Das ist ja, und da würde ich mich mal freuen, wenn ihr das mal hinterfragen würdet. Weil ihr ja wisst, ne, dass das alles irgendwelche Wirtschaftsunternehmen sind, die da Medien machen in Amerika. Aber das kann man trotzdem alles so hinnehmen als vollkommen uneigennützige, nur den Willen und die Sachen, die Nöte des Zuschauers im Blick habenden Journalismus. Und das können wir alles schon übernehmen und so tun, als wären das alles die gesellschaftsrelevanten Themen. Ja, es ist so lächerlich. Ich beschwere mich ja auch immer über die Leute, die nur die New York Times lesen und die abschreiben und daraus ihre deutschen Artikel machen. Ja, und das hast du ja hier auch, also bei den Öffentlich-Rechtlichen. Ja, sie hat ja auch gerade gesagt, dass du die Zahlen da sowieso anders interpretiert. Also, ja. Etwas, wo man sagt, ja, das ist vielleicht auch ein temporäres Phänomen. Es gibt kein wirklich funktionierendes wirtschaftliches Modell im Netz, auch nicht in Amerika, wo der öffentlich-rechtliche Rundfunk keine Rolle spielt. Ergo, wir sind nicht das Hauptproblem für die Verlage auch hier. Wie erklären Sie sich, dass die Verlage dennoch seit Jahren und eigentlich ja immer intensiver, immer lauter aufschreien gegen öffentlich-rechtliche Konkurrenz im Netz? Ja, das, was Sie gerade gesagt haben, ist ja auch wieder falsch. Weil, wie sie ja schon gesagt hat, spielen die da keine Rolle in Amerika und deswegen können sie auch keine Konkurrenz machen. Naja, ich habe den Satz auch gar nicht verstanden, was sie meinte mit, ja, wir sehen ja daran, dass es ohne Öffentliche nicht geht. Nee, dass sie keine Rolle spielen, meint sie insofern, dass sie halt eben den anderen nichts wegnehmen. Aber wie sie ja vorher schon gesagt hat, haben die ja halt da auch keinen Einfluss und sind ja klein. Und deswegen können sie aus den anderen nichts wegnehmen. Das ist ja keine Alternative, also. Nicht immer erfreulich für Verlage, das verstehe ich schon. Ich glaube, es ist vielleicht eine gute Gelegenheit, uns mal klein zu sparen, klein zu kriegen, den unliebsamen Konkurrenten vielleicht in die Ecke zu drücken. Ich halte davon auch wirklich unter den größeren politischen Maßstäben nichts. Ich glaube, wir können es nicht wollen, dass wir in erster Linie nur im Sinne von ausschließlich einen kommerziellen Rundfunk, kommerzielle Anbieter haben für Informationen. Ich glaube, das tut keinem Land gut, denn polarisierende und polarisierte Medien will niemand haben. Auch nicht mit Vorbild auf Amerika, aber auch wenn sie in andere Länder gucken. Ich glaube, der öffentliche Recht. Ja, und da muss ich sagen, also tut meines Erachtens nach der öffentliche Rundfunk in Deutschland auch überhaupt nichts dazu, die Leute zu entpolarisieren oder so. Mit dieser ganzen Haltung und diesem ganzen Hate Speech und diesem ganzen Zeug. Oder irgendwelchen Böhmermännern oder weiß der Teufel nicht was. Oder sehe ich das falsch? Nee, ich auch. Hm. Absolut. Also ich stelle zwar beide Seiten irgendwie da immer, und also in verschiedenen Sendungen vielleicht zur Not oder so, aber sie verbinden das nicht immer nicht auf eine friedliche Weise, sehe ich genauso. Hm. Das duale System ist so wichtig, so erhaltenswert und wir haben es seit Anfang der Bundesrepublik wirklich gut gehabt damit, dass wir uns wirklich unbedingt alle Beteiligten bemühen sollten, ein System zu finden, ein Modell zu finden, was die Verlage selbstverständlich am Leben lässt, uns aber auch und uns nicht einzusparen. Um lösungsorientiert zu bleiben, einen Vorschlag, den haben Sie eben selbst aufgegriffen, ist die gemeinsame Plattform, also eine Art Infrastruktur, die möglicherweise mit Rundfunkbeiträgen finanziert wird, an der auch Verlage profitieren können. Was schwebt Ihnen denn grob vor? Ist das eine Art Supermediathek, in der auch Verlage ihre Texte einstellen? Supermediathek ist sehr schön. Der Gedanke kommt von Ulrich Wilhelm, zurzeit Vorsitzender der ARD. Ich finde das eine wirklich gute Idee. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass man eine Plattform schafft. Ja, wir brauchen unbedingt eine Plattform, wo wir dann private Sachen sortieren können. Und wir haben am besten öffentlich-rechtliche Gatekeeper da vorne dran sitzen, die dafür sorgen, dass Thomas Fischer und Don Alfonso da auf keinen Fall auftauchen. Finde ich auf jeden Fall eine super Idee. So stelle ich mir das vor. Ja, absolut. Und dann am besten noch sagen, so ja, hier im ganzen Internet ist ja eh nur Hate Speech und Frauenhass und so und Kinderpornografie und deswegen machen wir am besten einen Filter, dass die Leute nur noch unsere Supermediathek gucken können für die Demokratie. Wir nennen das die Patrick Gensing Gedächtnismediathek. Oh Mann. Also ich finde, wenn der öffentliche Rundfunk und das Konglomerat sozusagen von privaten Verlagen, wenn die eine gemeinsame Plattform machen können, also praktisch gleich stark sind, dann ist der öffentliche Rundfunk zu groß. Ja. Die sollten sich meiner Meinung nach eben gesund schrumpfen. Ja. Also das ist ja das Argument, was vor sehr, sehr langer Zeit schon mal gekommen ist, so nach dem Motto auch, warum macht die Bundesrepublik Deutschland nicht ein Deutschland-Facebook? Damals hat man auch gesagt, ein Deutschland-StudiVZ. Ja, also quasi ein Social Network für Deutschland und das wird dann betrieben vom Staat für die Bürger und die Bürger können das dann kostenlos nutzen oder wie auch immer das funktioniert. Ich meine, die Probleme dabei sind offensichtlich, wie bei allem, was irgendwie staatlich betrieben wird. Ja, und bei allem, was irgendwie zentralistisch ist, wo die Entscheidungen zentralisiert werden, gibt es dann halt auch wieder das gleiche Problem. Wir haben eine sehr föderale Struktur bei unserem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das ist ziemlich ineffizient, was die Kosten angeht. Aber es hat zumindest theoretisch die Möglichkeit, dass man halt die Meinung nicht so super beeinflussen kann. Ich habe theoretisch gesagt, für alle im Chat, die jetzt vielleicht aufheulen sollen. Ja. Ja, ich glaube, wir brechen das jetzt an der Stelle auch mal ab mit der Dame. Genau, eine Sache noch zu Amerika. Es gibt in Amerika C-SPAN, das wurde vorhin im Chat auch erwähnt. C-SPAN ist eine Sonderkonstruktion, weil C-SPAN ist zwar ein öffentlich-rechtlicher Sender, allerdings wird er nicht öffentlich-rechtlich finanziert, sondern er wird von den anderen Fernsehsendern finanziert, die die Kabelrundfunkfrequenzen nutzen. Also er kriegt, das ist auch ein, gut, C-SPAN ist der Sender, der halt die ganzen legislativen Sachen in Amerika überträgt, aus dem Kongress, Präsidentsachen und so weiter und so fort. Und aber das wird nicht vom Staat finanziert, sondern die anderen Unternehmen, die anderen Cable Companies müssen halt das mitfinanzieren. Ja. Auch ein interessantes Modell. Allerdings C-SPAN könnte man vergleichen mit Phoenix in Deutschland, nur eine sehr abgespeckte Version von Phoenix. Weniger Kommentare. Ja, hier ist auch nochmal ein Beitrag von Zapp, wo es hier um YouTube geht. Unter anderem halt eben auch um Reklame, die Leute bei YouTube machen. Ich weiß nicht, ob das jetzt der Punkt war, ich fahre hier einfach mal ab. Als Markt zu agieren, sich da einfach an kaum irgendwelche Regeln halten und einfach ihre Werbearten nicht transparent machen. Das Netzwerk Mediakraft bemüht sich um Transparenz. Bei anderen YouTubern verschwimmen die Grenzen zwischen Werbung und Inhalt zunehmend. Beispiel Beauty-Bloggerinnen. Das ist also jetzt diese neue Biotherm Aquasource. Hier, das ist die Biotherm Aquasource Nui. Biotherm ist schon immer ein Vorreiter in Sachen Kultivierung von Mikroorganismen. Ja. Die nennt sich... Also, nee. Das ist doch, glaube ich, ein Beitrag aus 2014 oder 2015, den die aus Versehen nochmal hochgeladen haben. Ja, aber ernsthaft, wollte ich auch gerade sagen, hat Zapp das jetzt in den Kommentaren, das Marketing das erfunden, entdeckt? Was ist denn das? Das ist uralt. Ja gut, das mag gut sein, aber die haben es auf jeden Fall jetzt hochgeladen und ich finde es auf jeden Fall lustig, weil ich kann mich nur erinnern, ne, also hier, Zapp geht unter die GEMA geht, da sage ich dann nur, sich drüber beschweren, dass die Leute nicht offenlegen, was sie mit ihrer Werbung machen und so. Dann müsste man jetzt eigentlich sich umdrehen und sagen, hier, was sagt ihr denn hier über die Frauen? Das sind ja Frauen, die hasst ihr ja nur, weil die Frauen sind. Also ich weiß gar nicht, ob das ein alter Beitrag ist oder nicht, aber mich wundert das. Ich meine, Influencer-Marketing ist doch schon wieder eigentlich ein Begriff, der schon wieder passé ist. Nee, ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein alter Beitrag ist, aber... Naja, der wurde auf jeden Fall jetzt da hochgeladen. Keine Ahnung, ob der alt ist oder neu. Genau. Ich habe mich gefragt, warum die nicht depublizieren müssen. Wir haben die irgendwie, ja, kann an der Produktionsfirma liegen, ne? Also wie gesagt, soll keine Kritik sein. Ich sehe ja auch, dass es ein neuer Track ist. Ich meine, wenn du sagst, das ist... Ach, meine ist ja auch also in den Kommentaren. Die wollen das nicht. Es geht mir auch eigentlich nur darum, dass sie sich plötzlich um irgendwie Ethik im Journalismus oder sowas scheren. Also, ich meine, gut, das machen sie ja sowieso hin und wieder mal, aber halt, ich finde es einfach nur lustig halt. Also, ne, so dieses Ding von wegen, die einen kann man da irgendwie platt machen oder da reilt man es dann halt eben nicht, dass sich dagegen nur immunisiert wird, dass einem vernünftige Vorwürfe gemacht werden, die halt begründet sind. Und auf der anderen Seite stellt man sich hin und sagt so, ja, hier, wir sind die es hier irgendwie euch mal zeigen hier, dass es da ein Problem gibt, so, ja. Moralapostel spielen die schon länger gerne, ja. Ja, jetzt sind wir hier nochmal wieder beim Faktenfinder. Dieses war hier so ein Faktenfindung, die mich ziemlich verwirrt hat. Also... Vielleicht könnt ihr beim Durchlesen irgendwie meine Verwirrung irgendwie entwirren, weil das Ding steht hier unter der Überschrift keine Messerepidemie in Deutschland. Und dann steht hier lauter Zeug und dann gibt es hier irgendwie so eine Übersicht darüber, dass angeblich in Berlin, also das soll hier Kriminalität in Berlin sein, halt mit Messer und soll quasi hier zeigen, dass es weniger geworden ist, weil irgendwer gesagt hat, dass es weniger geworden ist. Dann gibt es hier aber so einen kleinen Stern Diese Zahl lag allerdings 2012 bereits bei 2708 erfassten Straftaten. Sie gingen dann zurück und nahmen im vergangenen Jahr wieder zu. Die Steigerung von 2012 bis 2017 liegt allerdings bei 29 Fällen angesichts von wachsender Bevölkerungs- und Tourismuszahlen, was vollkommener Quatsch ist mit den Tourismuszahlen auf jeden Fall. Ein moderater Anstieg. Und dann haben sie jetzt hier unten nochmal drunter geschrieben, Anmerkung, zuerst hieß es in dem Beitrag, die Zahl von 2727 Messerattacken in Berlin ist laut Polizei falsch. Dies beruht auf der Auskunft einer Sprecherin, allerdings bezog sich die Bild tatsächlich auf vorliegende Zahlen des Senats, also des Berliner Senats. Wir haben die Formulierung daher angepasst und versuchen, diesen Widerspruch zu klären. Also Faktenfindung hat hier irgendwie vielleicht eventuell so und so, keine Ahnung, irgendwie ergeben. Naja, und dass es zwischen dem Berliner Senat und der Berliner Polizei Diskrepanzen in den Angaben gibt, liegt vielleicht auch einfach daran, dass die einen das realistisch sehen und die anderen gerne ihre Politik reinwaschen wollen. Ne? Also. Okay, aber die Zahl vom Senat war aber höher. Was? Oder? Okay, wir gehen nochmal runter. Das stand unter der Tabelle. Irgendwo hier Anmerkungen. Bezog sich die Bild tatsächlich auf vorliegende Zahlen des Senats? Ja, falsch, aber okay. Also diese Zahl wäre falsch. Aber die ist, ja, also der Senat sagt, die ist richtig, keine Ahnung. Aber das ist eine Frage, was da gezählt wird. Ne? Ein Messer ist ein Messer und eine Machete ist eine Machete. Da kannst du jetzt zum Beispiel nicht mitzählen. Ne? Meinst du, ja. Aber ich, also ja genau, Straftaten mit in Anführungsstrichen Messer, ja. Ja. Also ich muss dazu sagen, ich finde, es ist eine Aufbereitung, das ist ja wirklich zum, ach, da kommt man, ist das ein April-Scherz, wie das aussieht? Was soll denn das? Faktenfinder, ja? Da blickt man gar nicht durch. Ja, das ist zwar richtig, aber hier liest ihr 5 Seiten durch, oder was? Ich meine, ich mache einen sehr großen Bogen um diese ganzen Faktenfinder und Snopes und diese ganzen Sachen. Weil jedes Mal, wenn ich dann doch so doof war, da drauf zu klicken, denke ich mir so, warum lese ich mir hier irgendwie sowas, so eine Rechtfertigung von jemandem durch, der sich weniger mit dem Thema beschäftigt hat als ich? Also nur 5 Minuten wahrscheinlich. Und vor allen Dingen, dieses hier ist auch glatt gelogen. So würden unter anderem auch Fälle von sexueller Nötigung in der Statistik erfasst, jetzt quasi erst. Das ist vollkommener Humbug. Denn dieser Paragraph, der alte vor der Sexualstrafrechtsreform, der hieß ja auch schon Vergewaltigung und sexuelle Nötigung. Und da wurden ja auch diese zwei, die sie da verknackt haben von der Kölner Silvesternacht, wurden ja auch verurteilt wegen sexueller Nötigung. Und deswegen, wenn sie hier schreiben, die Zahl der Sexualdelikte ist in mehreren Bundesländern deutlich gestiegen, die Ministerien erklären allerdings Übereinstimmung, dieses sei das Resultat einer veränderten Zählweise, so würden unter anderem auch Fälle von sexueller Nötigung in der Statistik gefasst, das kann eigentlich nicht stimmen. Also entweder die haben hier irgendwas falsch verstanden oder die wollen einen hier veräppeln, keine Ahnung. Die haben so andere Sachen rausgenommen dafür. Ja, also das Einzige, was sie halt hier ja auch schreiben, ist dann die sexuelle Belästigung, die dazugekommen ist. Aber dass das vorher Fälle von sexueller Nötigung nicht erfasst gewesen wären, ist einfach falsch. Also wenn sie jetzt hier geschrieben hätten, wir haben die Schwelle niedriger gemacht, sodass jetzt mehr Sachen irgendwie unter Strafrecht fallen, weil es keine Mindeststrafe von 2 Jahren mehr gibt, was ja das ist, was sie gemacht haben, dann würde ich das dann noch irgendwo verstehen. Aber diese Aussage ist einfach falsch, also nach meinem Laienverständnis von der ganzen Sache. Also, Fakten gefunden. Das Risiko, Opfer einer Straftat zu werden, ist so gering wie seit 35 Jahren nicht mehr, sagt Niedersachsens Innenminister. Ja, also, gefühlt ist es aber leider anders. Vielleicht hat es auch mit dem Stadt-Land-Gefälle oder so zu tun, aber ich würde dann lieber gerne mal sehen, wo so eine Statistik sehen, wie das mit Brennpunkten aussieht. Ja? Sieht das aus in Duisburg, in was weiß ich, ja? Also nicht aufs ganze Land umgerechnet oder so, sondern wie sieht es aus mit den Brennpunkten da, wo halt viel Kriminalität ist? Die gefühlte Sicherheitslage ist schlechter. Vielleicht haben sie auch einen Trick angewendet. Sie haben einfach weniger Polizei beschäftigt. Und wenn weniger Polizei da ist, dann können auch nicht so viele Anzeigen einfach aufgenommen werden. Ja, und die Aufklärungsrate steigt dann auch, oder wie? Weil die sie sich nehmen, das sind nur noch die, die man leicht lösen kann. Oder? Ja, auch nur das. Ja, keine Ahnung, darüber können wir uns nur mutmaßen, aber. Die Steigerung des Unsicherheitsgefühls könnte an den Attentaten und an Köln liegen, ja. Das also, ja, aber das kann man ja nicht wegdiskutieren. Dass das Sicherheitsgefühl vor allem halt nach der völligen Planlosigkeit der Behörden und dem völlig unzureichenden Verfolgung von Tätern. Ich meine, ich sag nur hier Anis Amri. Wie viele Behörden haben da insgesamt versagt? Ich habe keine Ahnung. Ja. Und vielleicht liegt es daran, dass die Leute ein bisschen mehr Angst haben, weil sie merken, im Zweifelsfall werden wir sowieso nicht geschützt. Ja, jetzt kommt mein Lieblingsthema für diese Woche. Also, das ist hier dieses Plakat aufgetaucht, auf jeden Fall. Also die Dame ist wohl Kandidatin in Neumünster für die Kommunalwahl und auch auf einem hinteren Platz. Also eigentlich eine unwichtige Person, die wahrscheinlich, auch wenn sie nicht viele Stimmen, also wenn sie jetzt nicht gerade viele Stimmen irgendwie bekommt, kein politisches Mandat haben wird. Und selbst wenn sie ein politisches Mandat hätte, dann wäre das halt irgendwo ein Kommunal. Keine Ahnung, ob das jetzt irgendwie, wie groß dieser Bezirk da irgendwie ist oder ob das für einen Stadtrat ist oder so, das weiß ich jetzt noch nicht mal. Aber ja, auf jeden Fall ist das halt das Ding und natürlich das Problem an der Sache ist halt, dass sie auf diesem Plakat hier mit Kopftuch auftritt. Und ja, also für manche ist es kein Problem, so wie hier die neuen Freiburger in der FDP, die dann hier nur wieder das Grundgesetz zitieren. So, als ob es da überhaupt nichts dran auszusetzen gäbe an dem Kopftuch. Ja, das Kopftuch, ja, aber die Jacke ist hässlich, ne? Ja, keine Ahnung. Und dann auf jeden Fall in diesem Artikel hier von der Welt ist halt aufgezeichnet, dass sämtliche Leute eigentlich aus dem Landesverband hinter ihr stehen. Also zumindest Leute, die jetzt Mandatsträger in der Stadt jetzt schon sind, in Neumünster oder im Landtag oder halt eben Herr Kubicki, der hier irgendwie gesagt hat, wer eine muslimische Kandidatin mit oder ohne Kopftuch verunglimpft, also das ist für mich, tut mir leid, das ist nicht das Gleiche, also mit oder ohne. Ja, soll sich zum Teufel scheren, auf jeden Fall, sollte ich mich jetzt wohl zum Teufel scheren. Wir verzichten lieber auf Wählerstimmen, als unsere Werte zu verraten, die da was wären, liberal oder so. Also ich meine, ja, also dann sollte man sich da vielleicht mal mit Frau Artes drüber unterhalten, die kein Kopftuch trägt. Oder mit Leuten, die ich kenne, die aus dem ehemaligen Jugoslawien kommen und kein Kopftuch tragen. Und auch Muslime sind, aber halt auch nicht irgendwie radikal eingestellt. Und die einzigen Leute im politischen Bereich, ne, die da eher Kopftuch tragen, sind hier Frau Ülesoy oder wie sie heißt, hier von der CDU, oder Frau Gümüşay, so unsere besonderen Freunde. Ja, und deren Einschätzung, also Stellung zu unserem Land, würde ich jetzt nicht so unbedingt als loyal einstufen. Also. Ja, einfach auch dieser Gegensatz von liberal zu schwätzen und sich dann hinter jemanden zu stellen, der ein Symbol einer völlig gegenteiligen Bewegung hinter sich auf dem Kopf hat. Also. Ich verstehe das da finde ich noch nicht mal so schlimm. Die FDP muss das in der Konsequenz irgendwie auch machen, glaube ich. Aber sie ist natürlich keine gute Repräsentantin, ne? Ja, das auch. Aber ich bin mir auch nicht sicher, ob das in der Konsequenz so sein muss. Also. Ja, ich finde es richtig, glaube ich, ja. Ja, und dann ist noch dieses Jahr aufgetaucht. Das ist eine so einen Blog über eine Veranstaltung, wo ihr Name halt auch drin fällt und die ist halt mit der Ali Utlu übersetzt. Das ist wohl von einer Vereinigung, die den Grauen Wölfen nahesteht. Aber also ich hatte zuerst fälschlicherweise angenommen, dass sie da bei einer Veranstaltung von denen gewesen ist. Aber es ist wohl so gewesen, dass dieser Verein an einem Kulturfest teilgenommen hat, wo mehrere andere Sachen auch irgendwie vor Ort waren. Das war ja nämlich diese interkulturelle Woche. Und ja, also die Person ist auch diese Person von der FDP jetzt halt, die da gesprochen hat bei diesem Fest, aber es war halt kein Fest von dieser Vereinigung, sondern das war ja halt einfach diese interkulturelle Woche. Ja, so ist es jedenfalls. Also man weiß es nicht, wie sie jetzt zu diesem Verein steht oder so, oder ob sie irgendwas mit denen zu tun hat, wahrscheinlich dann eher nicht. Also kann man auf jeden Fall nicht von ausgehen, aber auf jeden Fall fällt ihr Name halt hier in diesem Ding. Da fallen aber noch ganz andere lustige Namen hier. Der Herr Aygül Schwertlady. Ja, das ist auf Deutsch übersetzt jetzt. Also. Ja. Ja, DTIP, blablub und so, ne? Also ich, keine Ahnung. Ja, aber allein schon in Nähe zur DTIP wird ja auch, also das meint ja der Ali Utlu auch, dass hier irgendwie der DTIP nahe steht. Und da klingt bei mir das auch schon. Also ich meine, das jetzt war auch in einem Tweet drin. Okay. Ich wollte nur noch mal sagen, was der Kubicki gesagt hat, da kann man natürlich ein bisschen anderer Meinung sein. Also er hätte sich ruhig ein bisschen besser ausdrücken können, ne, über diese Sache. Ja, was da zum Beispiel auch gibt bei der interkulturellen Woche, ist hier die Landesvereinigung Schleswig-Holstein, Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten. Ja, die haben da auch ein Zelt gehabt in 2014 bei dieser Veranstaltung. Was Spezielles. Ja, wir scheinen da auch kein Problem mit den türkischen Nationalisten zu haben, die da sich da so rumtreiben. Das kann man ja auf jeden Fall sagen. Also diese Vereinigung, die da gewesen ist, zumindest eine von den Gästen, scheint ja, wenn man dem Ali glauben kann, auf jeden Fall den Grauen Wölfen nahe zu stehen, also halt türkische Nationalisten zu sein. Und dann weiß ich dann auf der anderen Seite auch wieder nicht, warum, weil das soll wohl eine Veranstaltung von der Stadt Neumünster gewesen sein, warum man solche Verbände dann da einladen muss. Aber ja. Ja, so viel dazu. Das hier ist nochmal auch von der Seran Artis, aber jetzt nicht zu diesem Thema, sondern dazu, dass hier so eine Webseite mit Namen watson.de, ich glaube, die hatten wir ja auch schon mal, so einen Beitrag gemacht hat über 5 Frauen, die in Deutschland muslimischen Feminismus prägen. Und eine von den Frauen ist halt Frau Artis und die anderen Frauen sind jetzt nicht so toll. Zum Beispiel halt Frau Gümüşay ist dabei und die hat ja Frau Artis mittlerweile geblockt bei Twitter zum Beispiel, das hatten wir ja auch mal. Und sie schreibt jetzt hier nochmal in diesem Beitrag, warum sie das nicht so richtig findet, mit der Dame so auf eine Liste gesetzt zu werden. Ja, das wollte ich jetzt nicht komplett durchgehen, aber auf jeden Fall. Ja, aber das hier ist ganz interessant. Köber Gümüşay wurde nicht nur vorgeworfen, die gebotene Distanz zu Erdogan vermissen zu lassen, sondern auch, dass sie wiederholt bei Veranstaltungen von Organisationen des politischen Islam aufgetreten war, darunter bei der lange Zeit vom Verfassungsschutz beobachteten Milli Görüs-Bewegung. Also sie bezeichnete den Begriff der Integration als hochgradig diskriminierend. Super. Sie hatte sich in ihrer Taz-Kolumne das Tuch nicht von salafistischen Sichtweisen distanziert, die sie zuvor ausladend zu Wort kommen ließ. Krass, echt. Ja. Diese Person kämpft in letzter Konsequenz für einen Islam, der die ideologischen Gräben zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen nur mit konsequentem Wegsehen, Wegrationalisieren und Wegargumentieren zuzuschütten versucht. Ja, also hier geht es jetzt um Frau Gümüşay, muss man mal dazu sagen. Yeah. Also nicht, dass das nachher einer thematisch in Verbindung bringt mit der FDP-Geschichte, weil bei der FDP-Geschichte ist halt nicht bekannt, wie die Dame, ja, also Leute aus ihrem Verband haben sie ja sehr in Schutz genommen, Auf jeden Fall muss man hier fairerweise auch noch dazu sagen, aber keine Ahnung. Also ich befürchte auch ehrlich gesagt das Schlimmste, weil ich habe schon, ich kann mich nur erinnern, das hatte ich ja auch irgendwann schon mal erzählt, ich war bei einer Veranstaltung mal, es war auch 2014, glaube ich, so in dem Dreh vom Humanistischen Verband bei mir in Hannover, und da ging es um Pegida, so ein Soziologe, was erzählt über Pegida, und da war jemand dabei von der türkischen Gemeinde, der halt meinte so, also ein SPD-Mitglied, der halt ganz stark darüber geredet hat, dass er halt bei der SPD den Leuten immer sagt, dass halt die Türken da von ihm mit den Politikern in der SPD halt ganz anders reden, als sie hinter verschlossenen Türen reden, wo er halt dabei ist. Und lauter solche Sachen. Und dass er halt immer versucht, auf die einzureden, dass das alles nicht so easy ist mit dem Islam und so. Und er hat halt auch gesagt, dass wenn jemand wüsste, dass er heute da ist, also halt bei dieser Veranstaltung vom Humanistischen Verband, dass er dann richtig Probleme kriegen würde. Und so hat er solche Sachen. Und ich kann es mir halt auch gut vorstellen, dass die Leute sich denken so, ja, wir gehen jetzt einfach in alle deutschen Parteien so und schleusen überall einen rein. Also ist jetzt natürlich, also ist nur meine Vorstellung halt mittlerweile, was ich halt denke, was halt passieren kann wegen solchen Geschichten. Ja. Nun, ist nicht das erste Mal, dass irgendeine Interessengruppe irgendwelche Institutionen infiltrieren würde. Ich denke mal, das machen ja die meisten Interessengruppen mit unterschiedlichem Grad an erfolgreicher Umsetzung. Wo wir gerade bei Interessen sehen, wo der Wind weht, ne? Wer gerade halt Oberwasser hat. Ne? Ja, hier. Es wurden in Deutschland Mitglieder des sogenannten Boxclubs Osman Germania überwacht, telefonüberwacht. Und während eines dieser Gespräche hatte man auf einmal den Herrn Erdogan in der Leitung, der sich mit einem dieser Osman-Jungs direkt unterhalten wollte. Brauchen wir noch irgendwelche, also ich meine, der hat ja die Woche wieder gesagt, er will EU-Mitgliedschaft für sein Land und so, aber was brauchen wir noch? Reicht nicht ein Angriffskrieg und die Einknastung von Leuten ohne Anklage und ohne alles, ohne Grundlage und jetzt halt auch noch der direkte Kontakt zu einer kriminellen Vereinigung in Deutschland? Was muss der Mann noch machen, bevor wir Diplomaten ausweisen? Ich kenne da ein anderes Land, da reichen schon halbgare Indizien, dass wir uns hinstellen und wie der Dackel oder der Pudel von Trump und May Leute ausweisen aus unserem Land. Aber hier, unsere eigenen Sicherheitsbehörden erwischen den Erdo, wie er mit Kriminellen telefoniert, die in unserem Land Unruhe stiften. Und ja, nö, keine Reaktion. Bekanntes Detail an der Sache. Ich weiß jetzt nicht, ob das aktuell immer noch so ist, aber es ist eine Zeit lang mal so gewesen, dass ja, es gibt ja Sanktionen gegen so ein gewisses Land, was du vorhin erwähnt hast. Machen wir jetzt Voldemort draus, der Name darf nicht erwähnt werden. Aber wir wissen ja, es ist an allem schuld, aber jeder weiß, was gemeint ist. Aber da durften gewisse Lebensmittel aus der EU nicht an dieses Land geliefert werden und dann ist es halt in die Türkei geliefert worden. Und dann ist es wohl von der Türkei in das Land geliefert worden. Und ich weiß nicht, ob das immer noch so passiert, aber das nur als kleines Detail am Rande. Wir haben ja auch den Orehov ausgewiesen aus Solidarität mit Großbritannien. Deswegen ist er heute nicht dabei. Ich wollte es eigentlich nicht sagen, aber jetzt, wo es thematisiert wird. Die Türken sind natürlich von ihrer Lage her die gute Karten sozusagen. Also sie sind ja Gatekeeper sozusagen zwischen Asien und Europa, ne? Und bestimmen ja auch mit Griechenland, ja, wieso das mit dem Zuzug nach Europa läuft, von Afrika aus. Wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Ich meine, das ist der Hauptgrund, warum man den so einen Arsch kriegt, ne? Ja, sicher. Ja, also das Thema hier ist ja, ich meine, das ist ja auch ein Thema, was der Maas auch öfters mal erwähnt hat, dass er sagt, ja, die Konflikte werden hier ausgetragen, obwohl sie nicht unbedingt eigentlich hier ihren Ursprung haben. Ja, was ja einfach ganz neutral so ist. Der Artikel ist interessant, weil teilweise das Problem einfach auch wirklich ernsthaft benannt wird. Hier steht zum Beispiel in einem Absatz, so ungefähr bei 40% des Artikels, reflexhaft wurden in Deutschland zuerst Rechtsextreme für die Anschläge verantwortlich gemacht. So forderte die türkische Gemeinde Deutschland, Innenminister Horst Seehofer müsste mehr tun, um Gewalt von rechts zu verhindern. Unter Umständen gehen manche Anschläge tatsächlich auf das Konto von Rechtsextremisten. Allerdings mehren sich die Hinweise auf eine lose Allianz von Tätern aus dem kurdischen und dem linksextremistischen Spektrum. Also es geht hier um den Trend, den man beobachtet hat, dass man halt immer mehr Straftaten zuordnen konnte und halt die einem üblichen Täterumfeld zugeordnet hat, aber dann irgendwann mit der Zeit gemerkt hat, ja, das ist doch nicht ganz so, wie es früher war. Es hat sich halt geändert. Das ist ein Artikel von der NZZ aus der Schweiz, sei dazu gesagt. Deswegen haben die natürlich auch eine etwas andere Perspektive als Journalisten hier in Deutschland. Oder es ist, glaube ich, sogar ein deutscher Journalist, der das hier veröffentlicht hat, aber in der Schweizer Zeitung. Und ja, also ich meine, wir sehen es ja immer mehr. Die Proteste sind die eine Sache. Dann haben wir die Szenen gesehen an den Flughäfen. Ja, also ich meine, ganz abseits welcher Seite jetzt irgendwelche Sympathien gelten oder welcher, was irgendwie gerechtfertigt ist, ja, das ist einfach eine ganz komische Situation und der deutsche Staat weiß, glaube ich, auch nicht so genau, wie er damit umgehen soll, weil es halt auch nicht so viel damit zu tun hat. Ja, es ist einfach nur... Ja, ich weiß ja nicht, was habt ihr davon irgendwas schon mitbekommen in eurem Umfeld? Ich habe schon einige Demonstrationen mitbekommen. So. Ja, also ich habe das schon mitbekommen, dass ich vor 2 Jahren war das, glaube ich, in der Innenstadt von Hannover Türken und Kurden regelrecht um die Häuser gescheucht haben. Also da war doch auch da gab es die Woche auch mehrere kleine Berichte. Das wird auch wieder ein bisschen klein gehalten, glaube ich, darüber, dass es immer wieder größere Auseinandersetzungen gibt. Also irgendwo in Norddeutschland, ich glaube in Hamburg, hatten sie die Woche auch irgendwie zig Leute auf der Straße, die aufeinander eingeprügelt haben. Und wo es dann durch ein Wunder keine Verletzten gab hinterher. Und was diesen einen Anschlag auf eine Moschee angeht, haben sie ja inzwischen 4 Syrer verhaftet, die da unter starkem Verdacht stehen, weil Syrer natürlich auch der Meinung sind, das ist ein völkerrechtswidriger Übergriff von der Türkei auf syrisches Gebiet etc. pp. Also das ist noch deutlich komplizierter, als wir gedacht haben. Und dass die Antifa sich dann auch noch da reinmengt und auch noch irgendwie meint, sie müsste dann, hatten wir ja auch vor ein paar Streams in Marburg, wo die Parteizentralen von CDU und SPD gefarbbeutelt worden sind, weil sie sich da praktisch raushalten. Also ich finde das auch nicht gut. Ich finde auch, man sollte knallhart die Türkei verurteilen für ihren völkerrechtswidrigen Angriffskrieg. Man sollte sie mit Sanktionen belegen etc. pp. Aber halt, das nutzt ja nichts, die Gewaltspirale hier unter den Bürgern hochzudrehen. Ja, jetzt also mal was Kirchliches. Konfrontation. Eine war wohl auch in Duisburg. Da ging es wohl um zig Leute, die auch Macheten genutzt haben. Ich habe den Artikel jetzt leider gerade nicht vor mir, aber ja, da hat auch ein Zuhörer uns berichtet, dass es da halt die ganze Nacht unruhig war. Der ist auch in der Gegend wohntechnisch angesiedelt und der meinte halt auch, er hat das halt auch mitbekommen, lauten Knalle, dann ist wohl mitten in der Nacht ist ein LKW wohl in Brand gesteckt worden und das hat die ganze Nachbarschaft alarmiert. Da ist wohl seit einiger Zeit, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber es war wohl zumindest für ein paar Tage so eine Polizeisondereinsatzzone verhängt, wohl auch in der Gegend. Wir reden jetzt über Duisburg, Marxloh, die Gegend. Und dann gibt es halt wohl da auch eine sehr aktive Car-Tuning und Rennszene. Die wollten sich an einem sogenannten Car-Freitag treffen, um da besonders viele Rennen zu fahren. Da habe ich auch interessante mehrere Nachrichtenartikel dazu gesehen. Kann man mal googeln. Car-Freitag. Car wie das englische Car halt. Da haben die einen extra Begriff für. Finde ich schon faszinierend. Ja, das einfach nur mal so allgemein, ich weiß jetzt nicht, das hat vielleicht nicht konkret was mit Kurden und Türken zu tun, aber es ist halt viel los gewesen jetzt in den letzten Tagen. Gerade die, ja, die das mit 50 Leuten mit Macheten in Duisburg. Ja. Okay. Hm. Ja, Messer wird nicht mehr, hast du doch gerade gehört, Faktenfinder. Und diese K-Geschichte, ja, die gibt's schon seit einer Weile. Also ich könnte auch das mal so. Duisburg-Hamborn, werde ich gerade korrigiert. Ich kenne auch mal so eine Dame, die da ganz aktiv war in der Tuning-Szene und die hat sich auch mal tierisch drüber aufgeregt, dass sie nicht am Karfreitag Auto fahren durfte. Ne? Irgendwie. Wir haben das ja nie genehmigt bekommen. Ich denke auch mal, dass es immer noch illegal gemacht wird. Wegen stillen Feiertag halt. Ja, was ist jetzt hier mit dem Ding? Also ich kann schon mal sagen, Kirchenkritiker, das würde ich direkt schon mal in Anführungsstriche setzen, wenn das der Chef von der Luther-Stiftung ist. Nee, aber scroll mal ein Stück runter. Da ist, glaube ich, so in der Mitte vom Beitrag, finde ich, ein sehr wichtiger Abschnitt. Noch ein Stückchen, warte mal. Halt! Spielt auch die politische Ausrichtung der EKD eine Rolle? In den Führungsgremien, den Synoden, hat ein rot-grünes Milieu die Macht an sich gerissen. Dass für die Gremien ein Wahlprozess stattfindet, ist eine Illusion. Bestimmte unkritische Leute werden in die Gremien kooptiert. Kirchenparlamente suchen sich die Mitglieder selber aus. Das spricht den protestantischen Traditionen ein Hohn. Warum ist die Kirche für die rot-grüne Szene so interessant? Weil man über die Kirche besser die eigene politische Programmatik in die Zivilgesellschaften transportieren kann. Kirche wird damit nur noch zur NGO. Und ja, also, dass das jemand sagt, der in leitender Funktion bei EKD arbeitet, finde ich dann ja schon recht offenherzig. Ja? Also. Ja, das heftet ich mal unter No Shit Sherlock ab. Also. Ja. Also weil selbst. Das sollte ja eigentlich jedem mittlerweile offensichtlich sein, dass das so ist. Ja, nur aber, dass das halt auch jemand, also dass jemand praktisch das eigene Nest beschmutzt und das sagt. Hm. Und auch sagt, schuld sind die Strukturen und sprudelnde Kirchensteuereinnahmen. Die Kirche ist satt geworden und rühmt sich auf ihrem öffentlich-rechtlichen Sonderstatus aus. Hm. Der sagt das natürlich aus einer Perspektive, er will da seine Kirche reformieren. Aber für mich ist es wichtig, dass er halt öffentlich das Maul aufmacht und sagt, hier, so und so sieht's aus. Das finde ich viel besser. Ja, ich würde ihm da auch durchaus gutes Gelingen wünschen. Also. Wäre ja toll, wenn die Kirche sich wieder mehr darauf zurückzieht, Kirche zu sein und halt die religiöse Seite abzudecken und weniger dieses Machtinstrument für die Veränderung der Zivilgesellschaft. Wär ich voll dabei. Ne, das war nur einfach, deswegen habe ich es reingenommen, weil ich diese offenherzige Aussage wirklich, wirklich sehr überraschend fand. Ja. Ich meine, ansonsten ist der Mann natürlich ein Hardcore-Religionsvertreter, mit dem werden wir nicht so viel Gemeinsamkeiten finden, aber zumindest das hat er schön ausgedrückt. Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Headline. Also. Genau, eine gute Headline. Und das ist an sich vielleicht sogar auch ein bekanntes Gesicht, wenn du ein bisschen runterscrollst. Den sieht man also öfters mal. Sieht das mehr wie eine Headkurve aus als eine Headline. Ich habe den noch nie gesehen. Genau. Ich auch nicht. Wenn du das sagst, also wir hatten ja unseren Sonderstream über die Polizei, da haben wir ja die Gewerkschaft der Polizei erwähnt und dass es noch ganz viele andere Polizeigewerkschaften gibt und das ist der Chef einer anderen Polizeigewerkschaft und zwar der BDK des Bundes Deutscher Kriminalbeamter, eine weitere Polizeigewerkschaft. Das ist normalerweise ein ziemlicher Hardliner, hat die üblichen Forderungen wie alle anderen, mehr Ausrüstung, mehr Kompetenzen, mehr vieles andere auch. Und ist medienbewandert, ist auch nicht auf den Mund gefallen. Dem wird halt im Endeffekt vorgeworfen, dass er zu 50% gearbeitet hat, nur noch aber mehr Bezüge bekommen hätte, als er bekommen hätte sollen. Er meint, ja, das stimmt alles nicht so und wie hätte das überhaupt sein können? Dann hätte ich ja irgendwie mehr überwiesen bekommen werden müssen. Also ich kann mir auch nicht so ganz vorstellen, wie das genau stattfinden soll, aber es wird ihm auf jeden Fall vorgeworfen und deswegen wurden halt die Räumlichkeiten durchsucht. Und ich habe dazu eine kleine Theorie, woran das liegt. Ich weiß jetzt nicht, ob du das Video als nächsten Punkt hast, aber vielleicht können wir uns das Video dann einfach ansehen und dann versteht vielleicht jeder, warum der so ein bisschen in Ungnade gefallen ist. Ja, okay. Das sind 2 Minuten. Ja, aber ich weiß nicht, ob wir einfach so ein Video abspielen können hier von so einem YouTube-Kanal. Nicht, dass wir noch irgendwie gestalten. Ich glaube, wir haben da keine Probleme mit. Sanf-Journal. Ja, wer weiß, vielleicht sind das ja knallharte Geschäftsleute. Ja, ne, aber gut. Das ist ein Interview mit dem Chef der Polizeigewerkschaft vom Hamm-Journal. Ihr könnt euch ja denken, wenn die gerne ein Interview mit dem führen, was der da sagt. Der ist, sagt einfach die No-Nonsense-Argumente, dass es einfach sehr viel Arbeit bindet, ein sehr hoher administrativer Aufwand ist und dass man halt sich anderweitig orientieren könnte. Und wenn halt die Sachen nicht mehr so kriminalisiert werden, dann wäre das eine Entlastung für die Polizei und das hören die natürlich gerne. Es ist ein etwas längeres Interview mit verschiedenen Punkten, aber der hat halt hier so in den 2 Minuten seine Talking Points relativ gut rübergebracht. Und es ist einfach interessant, diese Sachen einfach vom Chef der Polizeigewerkschaft zu hören. Aus der Ecke erwartet man das nicht unbedingt. Und ja, wie gesagt, das ist jetzt einfach nur eine kleine Theorie von mir, ob es da nicht vielleicht einen kleinen Zusammenhang geben könnte, aber es hat dann nie irgendwas mit irgendwas zu tun. Ja, das ist leider nicht so ein lustiges Thema. Müssen unsere Notfallpraxen jetzt besser gesichert werden? Hier geht es im Endeffekt darum, dass medizinische Einrichtungen, also nicht nur diese eine, sondern auch verschiedene andere, halt von den Patienten, ja, Patienten benehmen sich nicht wie Patienten, sondern halt mehr wie Leute, die halt, wo es halt Sicherheitspersonal benötigen würde, damit die sich nicht daneben benehmen. Und da gibt es halt verschiedene Phänomene, da gibt es Respektlosigkeit, Sprachverständnisse, kulturelle Differenzen, dann gibt es aber auch Sachen wie, also das sind eher die neueren Phänomene, dann gibt es Sachen wie Drogenprobleme oder solche Sachen wie, wenn Leute verschiedene Drogen benutzen und dann kommen die zu irgendwelchen Beratungsstellen und dann bekommen die quasi Medikamente, die die Wirkung von bestimmten Drogen eindämmen und dann, keine Ahnung, sind die auf einmal wieder voll auf Meth und rasten total aus und prügeln um sich rum oder so. Ja. In dem Zusammenhang spielt die Droge Narcan wohl eine ziemlich große Rolle. Aber da bin ich nicht so, weiß ich nicht so genau. Du hast ja auch einige Erfahrungen vielleicht aus dem Rettungssanitäterumfeld gemacht. Da gibt es ja auch verstärkt Meldungen, dass Leute im Einsatz verletzt werden. Ich meine, der krasse Extremfall ist natürlich, dass irgendwelche Leute den Notruf anrufen und die Leute dann kommen die und dann werden sie überfallen. Das passiert zum Glück noch nicht allzu oft. Ja, also sei es einfach, weil die Leute überfallen werden oder wegen den Medikamenten im Rettungswagen oder sonst was. Aber wie gesagt, das passiert zum Glück noch nicht so oft, aber das gibt's auch. Ja, es ist ein besorgniserregender Trend und das sind die Leute, die uns allen helfen und deswegen finde ich es einfach ein Unding, dass solche Leute attackiert werden. Und ja, das einfach nur mal allgemein als Thema. Es kommen immer wieder Artikel drauf. Ich könnte eigentlich jede Woche einen neuen Artikel zu dem Thema bringen. Jetzt ja, das sagen ja auch ganz viele Krankenhausmitarbeiter sagen ja, dass es halt immer schlimmer wird, dass halt Übergriffe und Leute, die bestimmen wollen, wer ihre Familienangehörigen, vor allem wenn es weibliche Familienangehörige ist, behandeln und versorgen darf oder halt Leute, die dann gleich die Rassismuskeule auspacken, wenn sie nicht sofort drankommen und solche Sachen. Also wer diesen Artikel durchliest, der wird auch genau das, was du gerade beschrieben hast, auch konkret mit dem Nazi-Vorwurf, genau das kommt in dem Artikel vor. Und es ist ein Trend, der immer wieder vorkommt. Aber ich will betonen, es gibt halt auch andere Probleme. Unter anderem ist halt ein sehr großes Problem die Leute, die unterschiedliche Drogen haben und dann auch selber die Kontrolle über sich selber verlieren. Weil die dann zum Beispiel auch hinkommen und dann sagen die nur, ja, ich habe das und das und das genommen, aber nicht das und das und das. Und ich habe es ja gerade beschrieben. Dann sind sie auf einmal wieder voll auf Meth und rasten aus. Ja. Ja, das, also klar, irgendwie in der Notaufnahme oder so sollten die Leute im Regelfall nicht gefährdet sein, aber auf der Straße gibt es natürlich immer wieder, dass Leute attackiert werden und das wird es auch wahrscheinlich immer geben. Also, und du meintest ja eben Erfahrung und so, also ich habe das halt schon erlebt. Ich war ja nur Freizeitsanitäter irgendwie bei irgendwelchen Volksfesten und so und da ist das halt auch hin und wieder mal, dass die Leute halt so viel getrunken haben und dann sich mit jedem halt prügeln wollen, der irgendwie ist, ne? Das ist dann egal, ob die, ob du denen dann helfen willst oder nicht, so, ne? Aber da, bei solchen Sachen sind dann meistens die Polizei auch nicht weit und ja, dann werden die Leute dann halt entsprechend dann festgehalten oder so, wenn sie behandelt werden müssen oder halt eben kommen dann mit einem anderen Wagen mit oder je nachdem, was da halt eben irgendwie los ist. Oder in Zukunft kommen die dann mit dem Elektrodistanzimpulsgerät. Ja, oder so, ja. Aber das Schlimmste, was ich auf jeden Fall mal erlebt hatte, also einer ist mal richtig verprügelt worden, halt auch von einem, der, glaube ich, nicht so betrunken war. Und das kann sogar eine rassistische Sache gewesen sein, weil, also der Kollege da von mir, der war halt auch, ich weiß gar nicht mehr, aus irgendeinem Ostblockland. Und das hat man auch gehört, wenn er geredet hat, auf jeden Fall. Ja. Ja, dann bin ich ja froh, dass du da nichts abbekommen hast. Und natürlich, überall, wo man mit Menschen zu tun hat und mit, deswegen habe ich ja auch immer wieder die Drogen erwähnt, wenn das halt ins Spiel kommt, sei es Alkohol oder irgendwas anderes, da passiert immer etwas, aber die Qualität hat wohl zugenommen. Ich meine, nochmal, in dem Fall vorhin, falls man es nicht im Fenster gesehen hat oder nur die Audioversion hört, es ist der ist halt in seiner Praxis überfallen worden, hat Pfefferspray ins Auge gesprüht bekommen, ist Nazi genannt worden, ist dann noch mit dem Messer bedroht worden. Also das ist schon eine ziemliche Eskalation gewesen. Ja. Das habe ich verdient. Ja, das ist ein Thema, was heiße Wellen auf Twitter geschlagen hat. Und zwar geht es hier um die Jutta Ditfurth. Das ist eine, ich denke mal, man kann sagen, das ist eine Medienperson und linke Aktivistin. Früher sehr stark aufgefallen durch antikapitalistische Sachen und relativ wirtschaftsorientiertes Auftreten, so wie ich sie zumindest wahrgenommen habe vor Jahren, Jahren, Jahren. Mittlerweile ist er halt, so wie ich sie wahrnehme, im typischen Virtual Signaling drin. Und also ich kann das jetzt wirklich nicht bewerten, was hier wirklich passiert ist, aber die ganze Sache wirkt einfach sehr, sehr seltsam. Ich beschreibe es jetzt mal ganz kurz. Und zwar ist die Dame mit dem ICE, der überfüllt war, dass die Leute wohl gestanden haben, gefahren. Und dann hat jemand sie mit einer Eisenstange angegriffen, weil er es so schlimm fand, dass der Zug Verspätung hatte und er mochte sie nicht. Und dann wurde sie mit der Eisenstange geschlagen von dem und dann kam der Schaffner und der Schaffner hat dem einen Platz in der ersten Sitzklasse angeboten und aber keiner hat die Polizei gerufen und sie wurde notdürftig irgendwie verarztet und dann ist sie später zu ihren Terminen gegangen und hat ihre Termine wahrgenommen, hat aber die ganze Zeit immer sich wieder Bezug auf diesen Vorfall genommen, dass er halt schockiert war und dass sie sehr beeinträchtigt ist dadurch und also gesundheitlich beeinträchtigt auch und die ganze Situation ist einfach seltsam, weil die ganze Beschreibung schon mal sehr seltsam ist und sie dann hinterher halt auch aktiv darüber getwittert hat und oder. Sie ist eine arrogante Kuh. Also ich meine, ich kann mir schon vorstellen, wie sowas passiert, sagen wir mal. Ne? Also ich möchte da wirklich nicht dass es rechtfertigen möchte oder so. Aktuell, was die Information angeht, aber das Letzte, was ich gesehen habe, ist, dass sie Vorwürfe bekommen hat, dass das Ganze nur eine PR-Aktion ist, weil sie ihr neues Move promoten will und dass sie daraufhin einen Zeugenaufruf gestartet hat, dass halt irgendwie die Leute, die da in Marburg eingestiegen sind oder wo es war, sich doch bitte melden sollen. Und was daraus jetzt geworden ist, weiß ich nicht, aber die ganze Situation ist so seltsam. Was meint ihr darüber? Also bisher gab es wohl auch noch keine Zeugen, die sich gemeldet haben, was ich bei einem überfüllten ICE plus einem gewalttätigen Angriff halt auch für sehr merkwürdig halte. Also da müsste doch mindestens einer drin sein, der dann sagt, okay, ich habe das gesehen und die liegen ja nicht alle mit Kameras ausgestattet an jeder Ecke. Ich verstehe es auch nicht ganz. Auch, dass sie hat behauptet, also der Schaffner habe die Person dann irgendwie erstmal in die erste Klasse gebracht, die sie gehauen hätte und sie hätte selber sehen müssen, wie sie zurechtkommt und der hätte auch nicht die Polizei gerufen. Also das kann ich mir alles so ganz schwer vorstellen. Also ich will dir nicht Lüge unterstellen oder irgendwas, aber warum, also und heutzutage kann man ja auch ohne weiteres mit dem Handy und wenn sie selber keins dabei hat, dann kann das jemand anders. Da fragt man, können Sie bitte die Polizei rufen? Also, und wenn da Leute drumherum stehen, die sehen, wie sie mit einer Metallstange also Eisenstange ist, glaube ich, auch ein bisschen übertrieben, was du vorhin gesagt hast, Metallstange steht hier. Ich glaube, mit der Eisenstange, dann wäre sie K.O. gegangen, wenn mit voller Wucht von hinten auf den Kopf geschlagen. Ja, gut, ein Metallstock, vielleicht ist es, also man kann da nur spekulieren, vielleicht was ist es so ein Ausklappschirm gewesen oder so. Aber ich sage Eisenstange, weil ich meine, ich will's wirklich nicht kleinreden. Vielleicht ist es ja tatsächlich passiert. Und auf der einen Seite muss ich allerdings auch sagen, da bin ich vielleicht persönlich voreingenommen, deswegen bin ich auch vorsichtig. Ich würde ihr schon zutrauen, so eine Aktion zu inszenieren, um ihr Buch zu promoten. Allerdings würde ich ihr auf der anderen Seite auch zutrauen, dass er das nicht so plump und dämlich machen würde. Deswegen weiß ich einfach nicht, was ich davon halten soll. Ja, aber was mich halt wundert, ist, dass so viele merkwürdige Zufälle da zusammenkommen. Also ein Schaffner, der die Polizei nicht ruft, nachdem eine Prominente in gewisser Art und Weise angegriffen worden ist, gewalttätig. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich habe keine Ahnung, was da wirklich passiert ist. Aber bisher, wie gesagt, gibt es wohl keine Zeugen. Bisher gibt es, ich meine, die Frau Dittfurt hat ja auch schon mal irgendwann in ihrer Vergangenheit eine Geldstrafe kassiert dafür, dass sie Polizisten beleidigt hat. Vielleicht wollte sie auch aus Gesinnungsgründen da nicht hingehen oder so. Aber dann ist sie selber schuld, meiner Meinung nach. Genau, der Schaffner hat da angerufen und haben die gesagt, nee, nicht für die Dittfurt. Also wie gesagt, sehr seltsamer Fall. Und, ja, absolut. Ich kann da auch nur sagen, auch wenn es sehr seltsam vorkommt, ich sag's ja, ich bin ja selbst auch sehr voreingenommen gegen die und ich sehe sie halt sporadisch, seit Jahren verfolge ich die immer mal wieder. Aber selbst ich bin da halt sehr seltsam und deswegen, wenn da was passiert ist, dann habe ich auch in gewisser Weise Mitleid mit der, weil auch wenn sie einfach nur dämlich im Weg stand und dann was abbekommen hat, ja, aber wie sie damit umgeht mit ihrem Buch, also ich meine, es ist einfach blöd. So doof und so plump ist sie nicht, vielleicht hat sie, ich sage jetzt mal ganz böse, vielleicht hat sie auch jemand auf den Kopf gehauen und deswegen benimmt sie sich so plump und egal. Man wollte bargeldlose Bankfiliale ausräumen. Da hat er eine Geldstrafe bekommen. Ja, ein etwas lustiger Zwischenfall, weil das ist auch futuristische Headline, die man sich vor 10 Jahren so auch noch nicht hätte denken können. Ist im Endeffekt vor einem Jahr schon passiert. Und ja, also der Herr ist halt hingegangen und wollte halt die Bank überfallen. Hat die mit einer Waffe bedroht, in Anführungszeichen. Allerdings haben die hinterher ausgesagt, dass sie sich nicht bedroht gefühlt haben. Und deswegen wird der Herr auch nicht wirklich verurteilt wegen einem Banküberfall, sondern nur wegen Waffenbesitz. Ja, und in so einem Fall würde ich dazu sagen, die Bank hat da natürlich, also von Bankseite her gedacht, will die natürlich die Leute nicht antagonisieren und deswegen, vielleicht war das ein sehr sympathischer Herr und es war eine komische Situation. Ja, es ist ein Handwerker, der wohl auch persönlich bekannt war da vor Ort und und der ist auch nicht weggerannt, ja, wo er gemerkt hat, ja, hier gibt es kein Bargeld, hat er gemerkt, scheiße, was habe ich hier gemacht, und hat sogar noch gewartet, bis die Polizei gekommen ist. Also die haben schon sehr viel Nachsicht da walten lassen, weil an sich will ja keine Bank es sich auf sich sitzen lassen, dass ein Bankräuber oder ein potenzieller Bankräuber nicht ordentlich verurteilt wird, allein wegen dem Abschreckungseffekt. Aber ja, gut. Die Titelzeile ist auf jeden Fall gut. Der Titel ist super. Ja, allein der Titel, es ist halt, wir leben einfach in der Zukunft und die Zukunft ist halt teilweise schön, teilweise lustig und teilweise auch so ein bisschen seltsam. Frankreich führt Schulpflicht für Dreijährige ein. Um volle 3 Jahre verlängert Frankreichs Präsident Macron die Schulpflicht in seinem Land. Er hat in der Vorschule einen strategischen Vorteil seiner Nation erkannt. Ja, ich weiß nicht. Also ich bin da nicht so ein Freund von. Deswegen habe ich das auch hier reingepackt. Ich finde es ziemlich krank. Kinder mit 3 Jahren schon in so eine Schule zu zwingen. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit das dann eher wie ein Kindergarten mit Lehrinhalten ist oder so, aber eigentlich finde ich, Dreijährige müssen noch nicht in so ein starres Korsett da gezwungen werden, zumal es auch um eine Ganztagseinrichtung geht. Weil, und der Witz ist, in Frankreich gehen schon 97% der Kinder in so eine Vorschule. Aber das ist Macron nicht genug. Er will die letzten 3% auch noch. Und er sagt halt auch, diese 97% wären Augenwischerei, weil viele Eltern halt, um das Geld für das Mittagessen zu sparen, die Kinder dann nur halbtags hingehen lassen würden. Ja, also möchte er gerne, dass die gesamten Kinder Frankreichs ab 3 Jahren in das Leistungssystem praktisch eingebunden werden. Und da halte ich grundsätzlich erstmal gar nichts von, weil ich nicht finde, dass das angemessen ist. Ich finde, Kinder sollten auch ein Teil ihres Lebens wenigstens noch Kinder sein dürfen. Du musst vor der Geburt musst du anfangen mit Bildung für deine Kinder, damit du einen ordentlichen Vorteil rausholst, bis sie in der Schule sind. Ja, das ist wichtig. Und er sagt auch noch, er will auf keinen Fall so ein schreckliches System wie in Asien, wo die ja schon von Anfang an da geknechtet werden und so. Aber gleichzeitig, was ist das denn anderes, wenn ich die Kinder dazu zwinge, den ganzen Tag abseits der Eltern in so einer staatlichen Einrichtung zu verbringen? Also ich habe für den Macron wenig Sympathie über. Also ich habe ja den Macron schon versucht, hier so ein bisschen darzustellen. Der Macron ist er nicht lieb, wie er da sitzt mit den Kiddies und wie er so schön in die Kamera lächelt, so fotogen und im Hintergrund macht er Sachen, die Leute sich gar nicht vorstellen würden, dass das so ein fotogener Mensch machen würde. Und ich sag's ja, irgendwie allgemein denken, wenn von Macron geredet wird, wird so geredet wie von Trudeau. Und Macron ist einfach doch ganz anders drauf. Ja, ich meine, die Parallelen zu Trump lassen sich einfach nicht verleugnen. Er hat andere Ziele, aber er hat einen eindeutigen Machtanspruch für Europa formuliert. Und der Sebastian Kurz hat jetzt den Widerstand nicht so wirklich ins Rollen gebracht. Und der Macron, der legt jetzt erstmal vor. Da kommen einige Dinge auf uns zu, die, ja, kommen wir vielleicht später noch zu. Apple kennzeichnet Datenabfragen mit einem Logo. Bald gilt ja die neue europäische Datenschutzverordnung. Und da haben sehr viele Unternehmen Angst vor, weil die dann ihre Kunden darüber informieren müssen, wie ihre Daten benutzt werden, um es platt zu sagen. Und sie halt nicht mehr so viel mit Tochterunternehmen und anderen Unternehmen austauschen dürfen. Und es gibt andere Regeln. Gerade unternehmensintern ist es ein sehr extensiver Prozess, wo halt sehr viele Unternehmen noch mitten am Arbeiten sind. Im letzten Weltraumaffen-Stream hatte ich da ja schon mal am Sonntag drüber geredet und eine Sache verlinkt, dass über 40% der Unternehmen mit der Umstellung noch nicht fertig sind. Ja, jetzt haben sie noch einen Monat Zeit. Und Apple ist natürlich da schon eher daran interessiert, so ein bisschen hinter den Sachen her zu sein. Ein Argument ist ja immer gewesen, ja, wenn man das jetzt umsetzt, also vor Jahren, wenn man das jetzt umsetzt, dann verlassen Apple und Google und die Großen den europäischen Markt, weil das nicht mehr interessant ist für die. Ja, Apple verlässt den Markt nicht, sondern jetzt machen sie erstmal eine kleine Datenschutzoffensive. Und zwar wollen sie jetzt überall in ihren Apps einblenden, wenn irgendwelche Daten irgendwohin übermittelt werden mit so einem kleinen Symbollogo. Das können wir jetzt hier leider nicht zeigen, weil sonst würden eure Geräte alle abstürzen, eure Apple-Geräte. Also die wollen da einfach so ein kleines Logo einblenden und dann steht da ja, deine Daten werden da hingeschickt und dann gibt es so eine kleine Einblendung, dann klickst du auf OK und ja, das war es schon. Ja. Das hier ist ein internes Memo von einem hochrangigen Facebook Mitarbeiter, der da 2016 ziemlich offen geschrieben hat darüber, was Facebook da so macht. We connect people, period. That's why all the work we do in growth is justified. Also wir vernetzen Leute, Punkt. Und deshalb ist alles, was wir für unser Wachstum tun, gerechtfertigt. Ja. all die fragwürdigen Praktiken, wie halt mit den Kontakten der Leute umgegangen wird, all die komischen Formulierungen, die Leuten helfen, dass sie von ihren Freunden gefunden werden können, alles, was wir tun, um mehr Kommunikation anzuregen, die Arbeit, die wir wahrscheinlich in China irgendwann machen müssen, was auch immer er damit meint, wahrscheinlich der Regierung halt Zugang zu den Daten geben, alles davon. Ja. So, wir vernetzen mehr Leute, das kann schlecht sein, wenn das negativ läuft. Vielleicht kostet es sogar Leben, wenn wir jemanden Bullies ausliefern. Vielleicht werden sogar terroristische Angriffe mit unseren Werkzeugen vorbereitet. Ja, ist ganz interessant, finde ich, dass jemand dem Zuckerberg offensichtlich sehr vertraut, auch wenn auch intern so offen die Sachen ausspricht. Ist halt jetzt blöd für Facebook, dass das Ding rausgekommen ist aus dem geschlossenen Kreislauf, dieses Memo. Ja, weiß nicht, was denkt ihr? Ist alles gerechtfertigt für das Wachstum meiner Firma? So wie sie definiert ist, ja, und das ist ja das Problem. Da gibt's sehr viele Debatten darüber, wie das ist mit Corporations, also quasi Unternehmen, die ihren Selbstzweck erfüllen und sich auch selber am Leben halten. Da gibt es einen, der hat das bezeichnet als analoge KI, also quasi eine künstliche Intelligenz, nur eine analoge, eine Firma, also ein, so, das fand ich einen sehr interessanten Vergleich. Ja, aber das ist ja der eine Punkt, ja, das ist einfach das System mit den Konglomeraten und mit den Corporations, wo wir drin sind. Die ganze Sache ist natürlich genau deswegen absolut verlogen, alles, was irgendwie mit Daten zu tun hat, natürlich wollte Facebook immer alles maximieren und natürlich haben sie Daten alle immer weitergegeben und natürlich haben sie die Daten lieber an die Leute gegeben, die sie gern hatten, als an die sie nicht gegeben haben, aber generell haben sie immer alle an alle gegeben. So, und jetzt wollen sie ja auch eine Vereinbarung treffen, dass sie Daten, jetzt soll es ja auch so gesetzlich geregelt werden, dass sie Daten nicht mehr weitergeben dürfen. Und das wird dann nur zur Folge haben, dass Facebook und die anderen richtig, richtig großen Unternehmen auf ihren Datenpools sitzen und alle kleinen Unternehmen zwar ihre kleinen eigenen Datenpools anlegen können, aber sich nicht mehr mit anderen vernetzen können und nur noch die Daten von den großen Datenpools kaufen können. Da verlinke ich auch noch mal was in den Kommentaren, da gab es einige sehr interessante Artikel dazu, von Leuten, die halt genau davor gewarnt haben. Sollte da nicht sogar der Verkauf verboten werden? Ja, also das direkt und indirekt, ja. Also es gibt verschiedene Gesetzgebungen, unter anderem, ja, in Amerika betrifft das die Sachen natürlich hauptsächlich. Ich habe den Artikel jetzt gerade nicht, ich verlinke dir doch mal in den Shownotes. Ich glaub, der Robert Habeck von den Grünen hat ja auch gefordert, man müsse Facebook zerschlagen in der letzten Woche. Also das nur mal so als Witz am Rande. Ja, das ist halt ein ganz anderer Ansatz, jetzt mal ganz abseits von dem Herrn. Ist halt ein ganz anderer Abseits. Ja, und hier sind wir wieder beim Thema Post. Soll Kundendaten für den Wahlkampf an Parteien verkauft haben? Alle Unternehmen sitzen halt auf Datenbeständen und diese Daten können ausgewertet werden. Selbst wenn die Unternehmen die selber nicht auswerten können, können die ja gewisse Daten verkaufen oder anonymisiert. Ja, das sind dann halt irgendwelche Stammdaten, ja, einfach allgemeine Kundendaten. Ja, nee, also wenn du dir den Bericht mal durchliest, sind das nicht nur allgemeine Kundendaten, sondern die haben durch die Vernetzung verschiedener Daten praktisch recht genaue, auf Häuser bezogene, also praktisch Profile erstellt und damit den Parteien halt gesagt, wo könnt ihr Leute umstimmen, wo macht es Sinn, zum Beispiel persönlich hinzugehen, wo macht es Sinn, halt eine Werbeaktion zu fahren. Und das finde ich nicht, dass die Post sowas machen sollte, ganz einfach. Also ja, das finde ich auch. Da sollte der Datenschutz viel härter greifen. Im Gegenteil, die Frau Bär hat ja gesagt, sie möchte gern, dass der Datenschutz bei uns noch viel lockerer wird. Aber ich finde sowas schon zum Kotzen. Weil die Post ist für mich halt ein Dienstleistungsunternehmen. Die kriegt von mir Geld dafür, dass sie meine Sendungen befördert. Und die hat einen Fick zu tun, meine Daten irgendwie zu vernetzen und über Kreuz dann an irgendwelche Leute weiterzugeben. Ja, dann würde der Felix meine Briefe umsonst befördern, wenn sie das will, so wie Facebook. Ja, was die Frau Berda gemeint hat. Ja, das ist alles richtig, aber ich muss... Okay, Entschuldigung. Ich wollte zu der Facebook-Geschichte aber nochmal dazu sagen, dieses Ding, mit dem wir es in Kauf nehmen, dass die Leute eventuell sterben. Also ich meine, ja, was willst du denn machen, wenn irgendwelche Leute da irgendwen fertig machen wollen? Also ich meine, so, wenn man dann von vornherein... ja, die Frage ist halt wieder, wie man dann dagegen vorgeht. Ne? Genauso wie mit der Terrorismus-Sache. Ja, man kann halt sagen, so jeder muss alles offenlegen und der Staat muss sich alles angucken dürfen und dann haben wir hier keinen Terrorismus-Kram. Aber es ist halt auch wieder die Frage, ob das dann so gut ist. Und vor allen Dingen, wenn die Terroristen dann sich einfach ein anderes Mittel suchen oder irgendeine Verschlüsselung implementieren, was ja so schwer auch nicht ist, ja, dann ist da auch nichts gewonnen. Aber auf der anderen Seite hast du halt wieder irgendwelche anderen Leuten dann zuhauf die Grundrechte eingeschränkt. Genau, und dann muss ich nochmal sagen, diese ganzen Datensachen, ich weiß es nicht, es ist so schwer verständlich, dass alle Daten erheben und alle Daten verkaufen, die sie verkaufen dürfen, bis auf die Daten, die halt gesetzlich eingeschränkt werden. Ja, ich meine, es gibt, das sind Marketingstrategien mit ganz normaler Werbung zu tun haben, das hat nicht mal irgendwas mit Politik oder sowas zu tun, das kann dafür auch, natürlich auch genutzt werden. Das sind psychografische Analysen. Ja, das ist nicht mal neu. Das ist uralte Sachen, die jetzt halt mit größeren Daten versorgt werden. Und deswegen, überall ist es ein Skandal, dass die Daten verkauft werden. Ich meine, solange die halt nicht wirklich Gesetze überschreiten, ist es kein Skandal, weil die Gesetze ja vorsehen, dass sie es verkaufen können. Und das ist der eigentliche Skandal. Ja, ich finde das so viel schlimmer, was sie mit dem Melderecht gemacht haben, dass du ja quasi ja, jetzt... Auch, ja, die Meldebehörden, ja, also alle verkaufen alles, was sie können, bis auf das, was eindeutig gesetzlich vorgeschrieben ist. Und dass selbst die Meldebehörden die Daten verkaufen können, das ist schon fast unglaublich. Ja, und vor allen Dingen auch, dass sie das automatisch dürfen, es sei denn, du widersprichst nicht. Das ist halt auch so ein Clou. Das war ja eines von diesen Gesetzen, die mit nur ein paar Leuten im Bundestag zeitgleich zu einem Spiel der deutschen Fußballnationalmannschaft gemacht wurden. Ja, und deswegen, der Zug, der ist schon sehr lange abgefahren in der Vergangenheit eigentlich und es wird immer nachgearbeitet, aber ich meine, wir leben in dieser Welt und jetzt tun alle so, als ob das ein Skandal wäre, dass Facebook die Daten erhebt und verkauft an irgendwen für irgendwas. Ich meine, natürlich ist das immer politisch motiviert auch und vielleicht ist es den Leuten wirklich nicht bewusst, aber es sollte, vielleicht wird es langsamer bewusst und nutzt uBlock Matrix oder NoScript, allgemeine Adblocker, wieder an dieser Stelle. Das ja, ist aber das ist doch auch wieder die Sache. Ich möchte ja gerne, dass Leute durchaus auch Geld dafür kriegen, wenn ich ihre Inhalte nutze. Deswegen finde ich das mit den Blockern halt auch. Gibt es denn Blocker, die nur die Matrix-Funktionen blocken? Also ich hab da drei Antworten für dich drauf. Punkt 1. Man kann eine Webseite haben. Es hat vorhin einer im Chat bemerkt, ja, macht ihr Werbung für XY, weil wir einen Artikel gezeigt haben, wo man noch eine Werbeanzeige gesehen hat. Obwohl wir ja Archivlinks immer benutzen, um die Werbung möglichst auszufiltern. So, wenn die Webseite so intelligent ist, den Werbeblocker zu umgehen, indem sie das Bild einfach auf die Webseite macht oder ohne irgendwelche anderen Spirenzken macht, okay, dann sind sie smart genug und dann ist es okay. Dann Nummer 2, du kannst ja selektiv deine Adblocker ausstellen, aber dann hast du die Gefahr und die Gefahr ist Nummer 3. Es kann ja sein, dass selbst wenn das eine gute Seite ist, die du unterstützt, dass die Teil von irgendwelchen Ad-Networks sind oder dass sie einfach irgendein Werbeplugin benutzen oder dass der Werbepartner von denen irgendein Plugin benutzt, was dann vielleicht sogar mit Malware infiziert sein kann oder mit einem Kryptominer, wie wir das Thema vorhin hatten oder so. Und das ist das Problem. Ja, und deswegen kann ich generell nur sagen, immer Adblocker einschalten. Die Leute, wenn sie Werbung schalten wollen, können sie so intelligent sein, die Werbung direkt auf der Seite zu schalten, dass sie auch durch einen Adblocker durchkommt. Aber das ist wie immer meine Meinung. Nur. Ja, Whitelisten geht auf jeden Fall schnell bei den meisten Adblockern. bei dem No-Script, also Gefahr bleibt dabei und da muss ich, das muss ich halt sagen, aber es ist halt eine Gefahr in Anführungszeichen. Mit No-Script kannst du halt aber viele Seiten noch gar nicht mehr benutzen, ne? Weil also zum Beispiel diese ganzen Sachen, die auch in unserem Archiv hier immer schlecht reingehen, die sind auch komplett auf JavaScript dann irgendwie aufgebaut und das brauchst du halt wieder ordens. Genau, und bei allen Adblocken-Dingern, die sind ja in den modernen Browsern so eingebaut, dass ihr oben in der Leiste ein Symbol habt und dann klickt ihr drauf und dann ist er auch direkt aus, wenn ihr ihn ausschalten wollt. Ja, dann wenn, abschließend dazu noch, benutzt auf gar keinen Fall Adblock Plus, sondern benutzt uBlock Origin. Genau. How Data Mining Giant Got Me Wrong. Hier geht es um den Erfahrungsbericht von jemandem, der mal bei verschiedenen, ich nenne sie jetzt einfach mal Internet-Auskunfteien, die Daten über sich abgerufen hat. Es gibt ja, ich meine Google, Facebook, ja, aber es gibt ja hunderte von Firmen, deren Namen man vielleicht mal gehört hat oder auch nicht. Das ist auch irrelevant, weil es sind einfach kleinere Firmen, die diese Daten dann verarbeiten, speichern, verkaufen, was auch immer machen und dann halt auch auf Plattformen zur Verfügung anbieten. Da verlinke ich auch nochmal in den Shownotes später eine Übersicht. Das sind allerdings nur amerikanische Seiten, allerdings sind da auch viele deutsche Daten dabei. Ich habe keine gute Übersicht gefunden über solche Data-Mining-Unternehmen in Deutschland, leider. Da hat Netzpolitik keine gute Arbeit geleistet. Das sollte eigentlich, ne, wenn die da Leute haben, die bezahlt für werden, könnten die das eigentlich finden. Aber ich will meine Ansprüche immer nicht zu hoch schrauben. Ja, und de facto ist es im Endeffekt so, dass er sagt, ja, viele Daten sind einfach nicht richtig und teilweise wird die Datenerhebung auch nicht so ordentlich durchgeführt, so nach dem Motto, so ja, wir erheben die Daten für unsere Marketingzwecke und da ist es egal, ob der jetzt 46 ist oder 57 und deswegen machen wir in diesem Datenfeld keine Fehlerkorrektur. Und dann hat man diese Datenbank und die Datenbank wird an jemand anders weiterverkauft und dann ist auf einmal jemand, der halt irgendwie 43 war, ist auf einmal 57 Jahre alt in dieser Datenbank. Und so können sich Fehler perpetuieren, weil die halt auch immer weiterverkauft und untereinander weiterverkauft und so weiter werden. Und später dann halt Entscheidungen aufgrund von diesen Daten getroffen werden. Beispielsweise, welche Werbung wird dir angezeigt? Oder kriegst du den Kredit oder kriegst du nicht den Kredit? Oder perspektivisch gehst du bei Rot über die Ampel und wird dein Gesicht dann irgendwie groß auf einer Tafel gezeigt. Aber da kommen wir später zu. Und wenn man das im Hinterkopf hat, wofür diese Datenbestände, die jetzt gesammelt werden, halt vielleicht irgendwann mal später benutzt werden, da ist es halt interessant zu sehen, wie fehlerhaft diese Daten sind. Und das ist ein etwas längerer Artikel, den kann ich empfehlen. Einfach nur, ja, so wie ich es jetzt erzählt habe, mehr oder weniger mit mehreren Details. Und ja, hinterlasst nicht zu viele Datenspuren, die ihr nicht hinterlassen wollt. No? Ja, die Transferunion. Hier ist ein Deutschlandfunk-Interview mit dem Chef des Sparkassenverbandes. Und ja, wenn das die Thematik ist im Endeffekt Europa, Macron, Bankenunion, Transferunion. Bankenunion heißt ja im Endeffekt, dass man gegenseitig, dass Banken aus verschiedenen Ländern für sich gegenseitig haften, beziehungsweise Einlagensicherungsfonds über Nationalgrenzen hinweg machen und auch Regierungen im Stützen von Banken über Grenzen hinweg zusammenarbeiten. Was sie ja jetzt auch schon tun, nur es soll halt kodifiziert werden. Und wenn es halt kodifiziert ist, dann hat das halt ganz andere Implikationen für den ganzen Kapitalmarkt, die halt sehr tiefgreifend sind. Und in diesem Kapitalmarkt haben dann bestimmte Systeme keinen Platz mehr, die sich an dieses System nicht anpassen können. Unter anderem sind das halt die genossenschaftlichen und Sparkassenverbände. Das sind, also wir haben in Deutschland Privatbanken, genossenschaftliche und Sparkassenbanken. Das ist eine Eigenschaft, die es in Deutschland so gibt und nicht in vielen anderen europäischen Ländern. Andere europäische Länder haben natürlich auch wieder andere Formen. Aber die beiden stehen halt abseits von diesem System und die müssten entweder in dieses System integriert werden, erstmal auf Deutschland-Ebene, Oder ja, also sie müssten in das System integriert werden, sonst kann das System nicht stattfinden, sagen wir es einfach so. Und deswegen sind die jetzt im Endeffekt die, die den größten Widerstand gegen diese Bankenunion und Transferunion auf institutioneller Ebene leisten. Es gibt genug Leute, die sagen, das ist absoluter Blödsinn, und es gibt auch genug Leute, die, wenn sie verstehen würden, worum es geht, sagen würden, ja Moment mal, vor 15 Jahren hatten wir uns gesagt, das wird nie passieren, und wer das sagt, der ist nur gegen Europa und bla. Und ja, das ist ein Thema, was mit Europa zu tun hat, weil es europaweit ausgerollt werden soll, aber es ist halt ein sehr, sehr extremes wirtschaftliches Thema, was ich jetzt nicht total reinschneiden kann. Hört euch mal an, was der Herr dazu zu sagen hat. Das Thema liegt mir am Herzen, aber ich kann es leider nicht wirklich erklären, weil es doch teilweise sehr kompliziert ist. Aber generell, wir haften dann für die Schulden von anderen Ländern, und wir machen ja in anderen Ländern nicht die Gesetze, zumindest jetzt noch nicht. Und wenn wir in diesen Ländern die Gesetze machen, dann machen wir ja nicht mehr selber die Gesetze, sondern werden die Gesetze in der EU gemacht. Also das muss man dazu auch sagen. Ich glaube, das ist vielen Leuten nicht bewusst. Aber gut. Europa ist ja schön und gut, aber ja. Uber avoids legal battle with family over autonomous vehicle victim. Letzte Woche hatten wir ja das arme Opfer, was überfahren wurde von einem selbstfahrenden Auto während auf der Teststrecke, während die Person aus Versehen nach unten geguckt hat. Und ja, jetzt hat es da im Endeffekt kein ordentliches Gerichtsurteil zugegeben, was nämlich ein ziemlicher Präzedenzfall gewesen wäre, weil es ja der erste Fall dieser Art gewesen ist. Sondern, ja, die haben sich mehr oder weniger gütlich geeinigt. Und ich finde das, ja, also es wäre einfach interessant gewesen zu gucken, wie halt sowas gerichtlich aufgearbeitet werden würde, weil ja wohl auch noch nicht so ganz klar ist, was genau für den Unfall verursacht, was den Unfall konkret verursacht hat, auf technischer Ebene und so weiter. Ja, aber das wird nicht passieren. Nein, Vergleich. Wir machen keine Tests mehr in dem Staat und weitergehen. Hier gibt es nichts zu sehen. Ja. Dass es einen Unterschied zwischen Europa und der EU gibt, habe ich ja, denke ich mal, ziemlich eindeutig vorhin gesagt, oder? Bei rund 90% wirken Antidepressiva nicht besser als ein Placebo. In diesem Artikel wird auf unzureichende Zulassungs- und Testmethoden im Markt für Psychopharmaka hingewiesen. Da das ja ein ziemlicher Eingriff auch in das Leben ist von Menschen, die unter solche Drogen zu setzen oder wenn, ja. Also ich will das Thema jetzt nicht zu sehr ausweiten, aber es gibt halt sehr viele schwierige Erfahrungen mit Leuten, die halt zu schnell unter Psychopharmaka gesetzt wurden oder, was wohl auch ein sehr großes Problem ist, wo die Psychopharmaka zu schnell wieder abgesetzt wurden und die daraufhin dann ja, Probleme hatten, sagen wir es mal so. Es gibt auch gewisse Parallelen zu gewalttätigen Kriminaldelikten und Patienten, die halt quasi diese Sachen abgesetzt haben. Und ist eine sehr große Problematik, die schon eigentlich sehr lange im Fokus steht und wird jetzt langsam mal medial aufgearbeitet, neben der ganzen Epidemie mit Opiaten, wo ja die Leute reihenweise dran sterben und reihenweise abhängig sind, ist das halt auch ein großes Thema, was mehr Medienaufmerksamkeit haben sollte. Ganz aber konkret. Die haben ja schon eine andere körperliche Wirkung, wenn ich mal kurz fragen darf, ne? als ein Placebo. Natürlich, Antidepressiva sind doch so wie ich Hämmer im Gehirn oder so. Ne? Genau, also hier nochmal, das wollte ich gerade sagen, hier geht es konkret darum, ohne dich unterbrechen zu wollen, sorry. Hier geht es konkret darum, dass bei der Zulassung, bei den Tests, die halt relativ leicht zugelassen werden und halt die Testergebnisse halt nicht so eindeutig sind und unterm Strich die Sachen dann einfach auch zu leichtfertig verschrieben werden können und auch nicht so von der Wirkung her richtig eingeschätzt werden können, dass es eben zu diesen Nebenwirkungen kommt, wie ich es vorhin gesagt habe. Entweder es wird verschrieben und sie brauchen es eigentlich gar nicht, das ist nicht gut, wirkt verhaltensändernd, oder sie setzen es zu früh ab oder in der falschen Dosis ab und das wirkt dann auch verhaltensändernd. Vielleicht wolltest du das auch sagen. Also das klingt auf jeden Fall ein bisschen merkwürdig, zumindest in meinen Ohren, weil, also ich kannte mal eine Dame, die in der Medikamentenzulassung gearbeitet hat und auch Menschenversuche durchgeführt hat, wie sie das auch immer so schön genannt hat, betont hat. Und die hat mir eigentlich erzählt, dass diese ganzen Sachen, die was mit dem Gehirn machen, eigentlich auf chemischer Basis ganz gut funktionieren, weil das ja eine ziemlich chemische Komponente halt hat, das Gehirn. Also es hat eine elektrische und eine chemische Komponente und du kannst halt die chemische Komponente ziemlich gut beeinflussen, meinte sie. Aber keine Ahnung, also ich will nicht sagen, dass das nicht stimmt, was da steht, aber es klingt auf jeden Fall nach dem, was die so gemeint hat, ein bisschen merkwürdig. Also bei ihr hatte ich eigentlich das Gefühl, das wäre eine gut erforschte, relativ eindeutige Sache, die ganz gut funktioniert. Also. Ja, also, wie gesagt, ich will gar nichts irgendwie verdammen und es gibt natürlich einen sinnvollen Einsatzbereich, aber das Problem ist eben, dass es halt, ja, es ist, wie ich es gesagt habe, es hat seine ordentlichen Anwendungsbereiche, aber es gibt wohl halt auch Anwendungsbereiche. Es ist wesensverändernd und möglicherweise hast du hinterher weniger Depressionen, aber einen anderen Wesenssucht, der dir selber nicht lieber ist oder der auch den anderen nicht lieber ist oder so, keine Ahnung. Ja, und jeder, ja, das und, natürlich, sagen, ja. Natürlich würde ich jetzt niemandem sagen, hier, wenn jemand wirklich krank ist und in Therapie ist, dann irgendwie zu sagen, ja, ich nehme die Medikamente nicht an. Also ich meine, das ist schon, das ist alles nicht so daneben, aber das ist halt, es ist einfach mittlerweile schon, es laufen einfach einige Sachen schief, so sehr, dass es halt hier auch auffällt. Und es ist einfach ein Trend, der aus Amerika kommt und in Amerika sind die Zulassungskriterien einfach viel laxer als hier. Ja, das stimmt. Da habe ich aber auch schon mal so ein Video gesehen, wo sich einer total über lustig gemacht hat, über so eine Prozac-Werbung, ne? Weil da wird dann irgendwie am Ende Wir reden jetzt über Medikamente. Sein, weil man seinen Selbstmord droht oder so, ne? Also, ja, das ist halt auch so ein Ding, was ziemlich bekannt ist. Also es wird ja auch gemeint, dass hier der Robin Williams war das, glaube ich, Schauspieler, dass der gerade angefangen hatte, irgendwas zu nehmen und dass das in der ersten Zeit wo es so ein Punkt gibt, wo so der Tatendrang halt wieder wächst in der Depression, aber die Stimmung sich noch nicht verbessert. Und das soll wohl so ein Punkt sein, wo das Selbstmordrisiko halt eben steigt. Ja, in Amerika müssen die ja die Nebenwirkungen immer sagen in der Reklame. Das war ja das, was du gerade meintest. Also da zählen die halt zum Schluss immer auf, was da alles passieren kann, ja. Und ich hätte da einige sehr witzige Beispiele, aber die sind dann wirklich 10 Sekunden Werbung, 30 Sekunden, ja, du kriegst Schlafstörungen, du musst Durchfall, du kannst Selbstmord, ist berichtet worden, bla. Und dann geht es wirklich eine halbe Minute lang, zählen die das nur auf und dann hast du so eine richtig schöne Happy-Musik, so da. Und so eine ganz sanfte Stimme sagt dir, ja, sie könnten davon sterben. Klasse. Ja, dann würde ich nochmal eine Anekdote nochmal eine bringen von der Dame aus der Medikamentenzulassung. Die hat nämlich gesagt, dass teilweise in Deutschland das halt eben auch so verrückt gehandhabt wird, dass du zwei Medikamente hast, beide mit dem gleichen Wirkstoff, beide mit der gleichen Dosierung, aber mit einem unterschiedlichen Handelsnamen. Also das, was da draufsteht, ist halt ein anderer Produktname. Und trotzdem musst du diese beiden Medikamente quasi so behandeln, als wären das komplett unterschiedliche Medikamente. Also die werden halt zugelassen, müssen beide den gesamten gleichen Prozess durchlaufen, obwohl es halt wirklich das identische Produkt eigentlich ist. Also so viel dazu nochmal. Ich wollte halt auch nochmal sagen, klar, Nebenwirkungen sind scheiße, aber ich denke, für viele Leute sind Nebenwirkungen besser als den suizidalen Drive beizubehalten, den sie vor der Verschreibung bekommen haben. Also ist ein zweischneidiges Schwert, aber für die Leute, denen es hilft und zu denen zähle ich mich, das habe ich ja schon öfter gesagt, dass ich selber auch ein depressiver Charakter bin, auch eine relativ starke Depression habe und das auch jahrelang abgelehnt habe, Pillen zu nehmen, bis irgendwann mein Therapeut gesagt hat, okay, jetzt weise ich sie entweder ein oder sie versuchen das mit den Pillen. Weil sie sehen aus, als würden sie die nächste Woche nicht überleben, so ungefähr. Und dann habe ich die Pillen ausprobiert und seitdem geht es mir deutlich besser. Und seitdem kann ich so Sachen machen wie heute Abend hier sein. Das hätte ich vorher nicht gemacht. Und das, klar kann das Nachteile haben, klar kann das Nebenwirkungen haben. Und sicher, ich spüre auch Nebenwirkungen davon, aber das ist mir alles lieber, als mir den halben Abend Gedanken darüber zu machen, wie schön es doch wäre, wenn ich tot bin. Also, das, wie gesagt, das. Also ich glaube, die Befürchtung ist eben, oder vielleicht ist es auch der Effekt, der da zutage tritt, dass viele Leute das vielleicht zu früh kriegen. Ja, die gehen mit einer depressiven Verstimmung zum Arzt und bräuchten das vielleicht nicht unbedingt. Und wenn die sowas kriegen und haben möglicherweise keine Überproduktion von irgendeinem Botenstoff im Gehirn oder so und kriegen das dann blockiert, ja, dann fehlt ihnen möglicherweise was und dann hat das eben gegenteilige Auswirkungen. Also ich glaube schon, dass die persönliche Beschaffenheit des Körpers so da eine große Rolle spielt, vor allem bei der Dosierung. Ne? Ja, sicher, auf jeden Fall. Also klar, ich würde auch jedem eigentlich empfehlen. Es kann schnell in die Hose gehen und dann hast du so einen Effekt. Ne? Ich würde auf jeden Fall auch jedem dringend empfehlen, das erstmal mit einem Umstellung des Lebensstils halt zu probieren. Ne? Also mehr Sport machen oder so, das bei vielen Leuten, das ist ja auch schon so, dass das die Stimmung hebt. Also. Ja, sicher. Ne? Also es kann ja auch mal wieder vorbeigehen, also das hätte ich bei jedem dauerhaft. Ne? Ja, also ich sehe das auch so. Also man sollte das nicht konsumieren, ohne da entsprechend sich halt beraten zu lassen, darüber nachzudenken und auch halt ohne einen gewissen Leidensdruck. Ja? Also Das ist einfach so. Das Beste, was ich gerade realisiert habe, der Chat hat tatsächlich ein Elliot Tender-Meme jetzt herbeigememt. Ein Elliot Tender-Thema, meine ich. Kleiner Gruß an den Chat hier. Ja. Ja, also das Thema ist NATO-Osterweiterung. Ja, also es gibt ja diese, ich weiß gar nicht, wie man es bezeichnen soll. Es ist ja kein Gerücht, diesen Bonbon, keine Ahnung, dass halt die NATO Russland quasi, also dass die Westmächte Russland vor dem Fall der Mauer zugesichert haben und nach dem Fall der Mauer zugesichert haben. Die NATO, wenn sie sich erweitert, wird sie sich halt nicht zu sehr nach Osten erweitern und nicht an die russischen Grenzen erweitern. Was natürlich diplomatisch geschickt war und es wurde halt immer behauptet, ja, nee, das wurde aber nie schriftlich zugesichert und deswegen sind wir nicht daran gebunden. Und die osteuropäischen Staaten wollten ja Teil der NATO sein und wollten ja Teil sein und alles. Und jetzt sind wohl historische Dokumente aufgetaucht, die im Endeffekt belegen, ja, das wurde denen zugesichert. Und historische Dokumente legen ja nahe, dass es denen dann wohl auch nicht nur mündlich zugesichert wurde. Und das einfach nur als kleine Meldung, dass, ich meine, hat es eine große Relevanz? Es ist ja, weiß ich nicht, es ist halt nur eins von vielen Argumenten, was immer wieder vorgebracht wird. An der Stelle möchte ich auch nochmal die weiteren Anstrengungen, die weiterhin vorangetrieben werden, auf europäischer Ebene ein europäisches Militärbündnis zu schaffen, was sich PESCO nennt, was dann vielleicht halt die NATO-Rolle in den osteuropäischen Staaten übernehmen könnte, ohne Amerika, was Russland vielleicht ein bisschen diplomatisch besänftigen könnte, ob man das will oder auch nicht. Und das eigentlich nur zu dem Thema. Jetzt habe ich den Namen doch gesagt. Wir wollten den Voldemort-Namen, oder ich wollte den Voldemort-Namen doch gar nicht sagen. Naja. Ja, ich hatte es ja schon verraten, als wir gesagt haben, dass wir Orechow ausgewiesen haben. Ja. Ja, aber schaut es euch an in den Shownotes. Ich meine, ja, es ist halt wirklich irgendwie so ein Argument, was immer wieder in den Diskussionen aufkommt und deswegen fand ich das interessant, dass es jetzt halt so, ja, dann wird es jetzt halt nicht mehr in die Diskussion auftauchen wahrscheinlich. Oder halt so nach dem Motto, man hat immer gesagt, das ist nicht. So wie man jetzt ja sagt, ja, früher hat man ja behauptet, dass es so etwas wie die NSA gar nicht geben würde. Das hat viele vielleicht jüngere Zuschauer, früher war es allgemein verpönt zu sagen, dass es die NSA gibt, weil dann war man ein Verschwörungstheoretiker, weil es war nicht offiziell, dass es die gibt. Gab es, aber es war nicht offiziell. Und ja, ne? Kompliziertheit. Nord Stream Pipeline, Deutschland. Die Nord Stream Pipeline 1 kennt ihr vielleicht noch im Zusammenhang mit so einem netten Biertrinker namens Schröder. Das ist im Endeffekt eine Pipeline, die geht durch die Ostsee und von Russland direkt nach Deutschland. Und da kriegen wir Erdgas und das ist Infrastruktur und das steigert die Versorgungssicherheit und macht den Transport günstiger. Und deswegen hat sich Russland gedacht, okay, jetzt legen wir noch eine zweite Pipeline daneben. Die ist mehr oder weniger daneben, auch örtlich. Die hat einen etwas anderen also die hat einen anderen Ausgangspunkt in Russland, aber hat mehr oder weniger den gleichen Ausgangspunkt in Deutschland. Und ja, das Thema Pipelines ist ja immer etwas prekär. Viele bringen das immer mit dem Wort Geopolitik zusammen. Und dieses Ostsee-Pipeline-Projekt 2, Nord Stream 2, ist halt ein sehr umstrittenes Projekt gewesen. Es hatte sehr viele, also es hatte Befürworter und es hatte Leute, die dagegen gekämpft haben auf wirtschaftlicher Ebene, auf diplomatischer Ebene, auf politischer Ebene, weil es eben, ja, es geht halt wieder um Russland. Das ist der eine Punkt. Dann geht es um Erdgas. Da spielt Amerika eine Rolle, weil Amerika ihre verflüssigtes Gas mit ihren Tankern rüber nach Holland bringen will und da soll es ausgeladen werden und dann sollen wir das verflüssigte Gas hier benutzen anstatt dem russischen Gas. Das heißt, die Holländer wollen das natürlich auch. Und wer das noch will, dass es die Pipeline nicht gibt, ist halt Polen beispielsweise, weil die Pipeline nicht durch Polen geht und die verdienen dann nicht dran. Die hätten es lieber, dass die Pipeline durch Polen geht. Allerdings ist ja der Grund, dass die Pipeline durch die Ostsee geht, auch, dass man halt nicht irgendwelche Abgaben an irgendwelche anderen Länder zahlen muss, wie beispielsweise an die Ukraine, wo ja andere Pipelines durchgehen. Da gibt es ja Probleme mit, kommt alles Gas an und dürfen die was von dem Gas haben oder nicht? Und ja, da gibt es viele Probleme. Und deswegen ist so eine direkte Pipeline von Russland nach Deutschland natürlich für Deutschland an sich strategisch sinnvoll, weil es niemanden dazwischen gibt und weil es günstig ist. Also vom wirtschaftlichen Standpunkt her ist es gut für Deutschland, eigentlich. Politisch gesehen gibt es da sehr viele Querelen. Ich hoffe, die habe ich jetzt einigermaßen gut dargelegt, dass ihr wisst, wer da was will und wer nicht. Und die Nord Stream Pipeline auf deutscher Seite ist es jetzt fertiggestellt, beziehungsweise ist es jetzt klar, dass es passieren wird. Aber alle anderen beteiligten Länder müssen noch quasi gegen die politischen und wirtschaftlichen Gegenstände kämpfen, bis sie dann irgendwann umgesetzt wird. Eine sehr positive Nachricht, der Trend war ja absehbar. Nord- und Südkorea, Annäherung, es geht immer weiter. Die südkoreanische K-Pop-Band macht ihre Tour. Der Präsident des Olympischen Komitees besucht Kim Jong-un. Kim Jong-un fährt mit dem Zug nach China. Also, ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal irgendwann gehört habe, dass irgendein koreanischer Chef mit dem Zug nach China gefahren ist. Das fand ich faszinierend. Dann haben sie großartig von einem großen Panzerzug geredet. Da habe ich so diesen sowjetischen Panzerzug vor meinen Augen gehabt. Ich weiß nicht, vielleicht wisst ihr, was ich meine. Es war aber einfach nur so ein grüner Zug, der halt Panzerplatten hatte, mehr nicht. Aber das Wichtige ist ja Nord- und Südkorea Friedensverhandlungen. Nordkorea hat ihre Verhandlungsposition so dargelegt, dass sie halt bereit sind, nicht weiter aufzurüsten, weil sie sich halt auf einem Stand sehen, dass sie sich durch ihre eigenen Waffen uneingreifbar gemacht haben und deswegen auf weitere Sachen verzichten können aus diplomatischen Sachen. Und Südkorea findet das gut. Und im April gibt es erste offizielle Friedensverhandlungen zwischen Nord- und Südkorea. Und nicht nur dieser Bullshit da in diesem Häuschen an der Grenze. Ich finde das super. Aber was im Iran passiert, aber nicht das Thema jetzt. So, jetzt sind wir nochmal Ich glaube, das ist jetzt das Letzte, was ich auch zu Russland gesagt habe. Es wurde vorhin auch gefragt, ob es nochmal um diese Skripal-Sache geht und um die Diplomaten, die ausgewiesen wurden. Also weiterhin ist die Faktenlage auf UN-Ebene nicht geklärt. Und aber auf diplomatischer und politischer Ebene ist es halt so, dass immer mehr Länder ihre Diplomaten aus Russland abgezogen haben und Russland halt reagiert hat, teilweise diplomatisch, teilweise auch medial. Die haben beispielsweise eine Abstimmung gemacht, okay, welches Konsulat sollen wir schließen? Und dann haben sie eine Abstimmung gemacht und St. Petersburg hat die Abstimmung gewonnen und dann haben sie das St. Petersburger Konsulat geschlossen. Das ist schon ein ziemlicher Shitposter-Move, würde ich schon fast sagen. Der Titel ist ja ganz gut, ne? Also keine Spione gefunden, so. Und deswegen alle Staaten ziehen halt die Leute ab. Wobei man sagen muss, wenn 50 Leute abgezogen werden, dann kann man davon ausgehen, dass da noch mehrere hundert wahrscheinlich da sind. Ja, und wenn eine Person abgezogen wird, sind noch ein Dutzend da oder so. Gut, wenn ein ganzes Konsulat geschlossen wird, dann ja, aber das sind ja immer sehr viele Leute dort, auch in den Ländern, deswegen sind die Zahlen vielleicht auch nicht unbedingt so, ja, die wirken vielleicht ein bisschen größer, als sie sind. Ja, und ich habe auch so ein paar Karten gesehen, welche Länder halt alle ihre Diplomaten abgezogen haben. Das sieht schon gut aus, weil halt die ganzen Flächen dann so eingefärbt sind, aber von der Anzahl her, also ich weiß, wie soll man das einschätzen? Es wird natürlich eine Aggression gefahren, aggressiver politischer Stil wird gefahren. Und ja, da ein lustiger Artikel in dem Hintergrund, alle wollen sie ausweisen und Neuseeland wollte auch ausweisen, nur Neuseeland kann niemanden ausweisen und deswegen ist Neuseeland traurig, weil in Neuseeland gibt es keine russischen Diplomaten, die ausweisen können. Ja, also ich weiß nicht. Wie gesagt, ich kann nicht einschätzen, wie ernst dieses Thema jetzt wirklich ist, weil es ist halt wirklich sehr absurd und deswegen so ein bisschen komödiantisch aufgearbeitet. Also doch noch was mit dem, klar. Okay. Schon kabliert. Ich meine, muss ich dazu irgendwas sagen? Oder ist da schon alles klar? Delicious. Komm her, mein fälliger Freund. Darf ich nicht kraulen? Agents have been pretending to be furries on Tumblr. Genau. On Tumblr. Weil, ja, also ich meine, da steckt natürlich auch irgendwas dahinter, aber da geht es halt wieder nur um irgendeine Marketingfirma, die irgendwelche Profile aufgebaut hat, um die dann an Werbeunternehmen zu verkaufen und halt auch an solche Unternehmen, die halt so politische Marketingkampagnen laufen. Aber die Headline, ich meine, ja, finde ich gut. Nichts gegen Furries. Furry Life Matters. Ja. Ja, hier sehen wir unsere europäischen Brüder und Schwestern in Katalonien, in Barcelona, wie sie sich über uns aufregen. Ja, weil wir haben da ja sowas gemacht. Und zwar haben wir den Puigdemont festgenommen. Ehemaliger Präsident von Katalonien, hatten wir ja schon mehrmals das Thema. Das ist mittlerweile schon wirklich filmreif. Um es so nochmal kurz zu rekapitulieren, der war in Brüssel ich nenne es jetzt einfach mal Exil. Dann ist er auf eine Konferenz nach Helsinki gefahren, warum auch immer. Und dann, während er auf dem Weg dahin war, hat Spanien an den europäischen Haftbefehl erlassen, sodass der im Endeffekt in Finnland hätte festgenommen werden müssen. Dann hat er sich schnell in sein Auto gesetzt, hat sein Handy weggeschmissen und ist mit vier Bekannten, Freunden, Bodyguards, was auch immer, quer bis nach Deutschland gefahren. Und in Deutschland hat Deutschland halt einen Tipp vom Geheimdienst bekommen, dass er ankommt und dann hat man ihn an der Grenze festgenommen. Und der Geheimdienst hat den wohl geortet über das Handy von einer anderen Person, die halt bei dem Auto dabei war. Sein eigenes Handy hat er wohl weggeworfen. Ja, es sind alles etwa ein paar pikante Details. Den Rest könnt ihr euch ja ungefähr ausmalen. Jetzt sitzt er im Endeffekt in Niedersachsen ja im Gefängnis. Wartet dass das Gericht entscheidet, wie über ihn befunden wird. Die Fakten in der Lage sind so, dass der europäische Haftbefehl drei Fakten vorsieht. Und zwar ist das die Rebellion. Dann ist das die jetzt ist mir das eine Wort entfallen, ich mache es aus dem Gedächtnis. Also das eine ist Veruntreuung von Geldern, das andere ist Rebellion und das dritte ist ich hätte gesagt Staatsstreich oder so. Ja, ach, genau, also wie gesagt, den genauen Begriff habe ich jetzt nicht. Ich mache mir den Artikel nochmal nebenbei auf, dann steht das da bestimmt irgendwo auch nochmal. Aber der wird halt wegen diesen drei Punkten festgehalten, wobei der eine Punkt in Deutschland mit der Rebellion überhaupt gar nicht relevant ist, weil wir haben das Gesetz nicht, deswegen kann er nicht ausgeliefert werden. Das ist in diesem einen Fall so. Das zweite Gesetz, das ist der Hochverrat, das war's. Das gibt es in Deutschland auch. Allerdings muss das halt im Zusammenhang mit einer Gewaltanwendung sein, um geahndet werden zu können. Das muss in Spanien auch so sein. Allerdings sagt die spanische Zentralregierung, dass die, ich paraphrasiere jetzt, dass die Regierung, also die spanische Zentralregierung behauptet, dass die katalonische Regierung ein Unabhängigkeitsreferendum abgehalten hat und dass sie das nicht verhindert hat, zählt als Gewaltanwendung. Ja, genau so. Ja. Also ich paraphrasiere, aber es ist mehr oder weniger genau so und das würde in Deutschland nicht durchgehen. Jetzt hat das Gericht 60 Tage Zeit, das zu prüfen. Es kann auch länger als 60 Tage dauern, inwieweit die das jetzt machen wollen. Es ist halt absehbar, dass auf jeden Fall der zweite Punkt, also dass ein niedersächsisches Gericht, nee, schleswig-holsteinisches Gericht, ja, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, sagt, okay, dass ihr da ein Referendum abgehalten habt, das ist Gewaltanwendung gewesen in Spanien. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Das wird nicht passieren. Und deswegen gibt es halt immer noch den Punkt mit der Veruntreuung von den Geldern, was halt in Deutschland auch strafbar ist. Und wenn der Puigdemont dann deswegen an Spanien ausgeliefert wird, würde es allerdings voraussichtlich auch so sein, dass er nur deswegen dann in Spanien auch verurteilt werden könnte. Und das hat halt eine signifikant geringere Strafe. So, das ist die Situation in Deutschland. Die haben jetzt 60 Tage oder mehr, das ist eine Sollzahl, darüber Zeit zu entscheiden. Das heißt, der muss jetzt erstmal noch ein bisschen im Gefängnis sitzen und warten, weil Fluchtgefahr, pipapo, vielleicht kommt er auch mal raus, ist noch nicht so ganz klar. Und in Spanien haben die das Problem, dass sie jetzt ja ihren dritten Präsidenten nicht wählen konnten. Und deswegen sieht das Gesetz jetzt halt vor, dass sie innerhalb der nächsten zwei Monate Neuwahlen veranstalten müssen. Das heißt, sie müssen in Katalonien jetzt auch noch bei diesem ganzen Chaos nochmal Neuwahlen organisieren. So, das ist mal so der kleine Breakdown zu dieser ganzen Sache. Und dass die Leute sich aufregen, da gab es wohl 100 plus Verletzte auch bei diesen Demonstrationen. Also ich finde, mich macht das sehr traurig, diese ganze Situation. Matthias. So, in Amerika gibt es zurzeit sehr viele Cyber-Meldungen. Und zwar sehen wir hier beispielsweise ein Video von der Stadt Baltimore. Da ist im Endeffekt das System gehackt worden und das Emergency-System hat nicht mehr funktioniert. Und die mussten im Endeffekt wieder analog arbeiten und mit Personal und mit Telefon und so das alles organisieren. Notfallmanagement halt. In dem Fall ist es so gewesen, dass es einfach ein System war, was... Ja, es hatte keine ordentlichen Backups und es hatte eine sehr flache Zugangsstruktur, dass es durch so eine Sache wie, dass ein Mitarbeiter einen falschen Link in der E-Mail geklickt hat, konnte das gesamte Netzwerk kaputt machen. So, also es ist kein gezielter Hackangriff gewesen, beziehungsweise in dem Fall ist es ein gezielter Hackangriff gewesen, es ist so eine Honey Trap gewesen, du hast einen Link geklickt und dann wurden die ganzen Dateien verschlüsselt. Und dann, überweis so und so viel Bitcoins an diese Adresse, diese typische Ransomware-Attacke, wie man sie ja vielleicht schon mal mitbekommen hat in der Berichterstattung. Und aber es ist keine gezielte Sache gewesen. Es ist einfach so, irgendein Mitarbeiter hat eine E-Mail bekommen, auf den Link geklickt und dann hat das ganze, gesamte System infiziert und die hatten keine Backups. Das ist nämlich der Knackpunkt. Und auch dabei auch, dass das System nicht dagegen geschützt ist, dass ein Mitarbeiter so doof ist. Also da ja, müsste man ja eigentlich auch vernünftige Sicherheitsmaßnahmen. Also den Endbenutzer kann man nie ganz ausschalten, der ist immer das große Risiko. Aber das System war nicht sicher. Ich weiß jetzt, objektive Gesichtspunkte kann man ja nicht sagen, aber ich verstehe, dass das System nicht sicher war. Und ich habe nur ein rudimentäres Verständnis von solchen Systemen. Wahrscheinlich nicht up-to-date. Also es war ja bei dem letzten großen Ding auch so, dass viele Systeme, die befallen wurden, halt eben einfach veraltet waren, nicht regelmäßig geupdatet worden sind. Genau. Aber da war es auch so, es war halt alles eine flache Benutzerstruktur. Wenn man halt irgendwie den Admin auf einem Host-Computer hatte, hat man den für das ganze Netzwerk gehabt und so. Bei dieser Ransomware-Attacke ist es ja so, die Bitcoins musst du ja irgendwo hinschicken. Und da gibt es halt immer der Begriff ist mir jetzt entfallen, da gibt es halt im Endeffekt so eine Seite und da sind die Informationen. Und in Amerika ist es halt so, dass die Strafverfolgungsbehörden halt dann diese Seite offline nehmen. Und dann hast du gar keine Möglichkeit mehr, das zu bezahlen und die Sachen zu entschlüsseln. Und so ist es in diesem Fall auch passiert. Und deswegen mussten die halt, ja, wussten die halt von Anfang an, okay, wir können eigentlich die Sachen jetzt wegschmeißen, obwohl es ja eigentlich nur heißt, alles neu installieren, aber die Datenbanken sind weg, weil keine Backups da sind. Ja, gut. Es gab halt noch mehrere Fälle. Unter anderem gab es einen Fall, das war, glaube ich, es war vorhin in dem Video auch noch ganz kurz am Ende eingeblendet. Charleston, Virginia war es vielleicht. Bin mir nicht sicher. Müsste man nochmal nachgucken. Schaut es euch im Video nochmal an, in den Shownotes. Es wird ganz am Ende genannt. Da ist beispielsweise genau das Gleiche passiert und die hatten Backups und deswegen hatten die das in ein paar Stunden wieder am Laufen. So, also man kann sich dagegen nicht unbedingt schützen, aber wenn es passiert, dann ist es eigentlich nicht der Weltuntergang, wenn man halt vorgesorgt hat mit Backups und redundanten Systemen und Sachen, die halt nicht unbedingt in Reihe geschaltet sind, sondern bisschen dezentralisierter organisiert sind. Und das hätte Atlanta auch vielleicht nicht geschadet. Das ist nämlich eine weitere Stadt, die halt einen großen Cyber-Ausfall hatte in den letzten Jahren. Also es tut mir leid, man muss das Wort mittlerweile benutzen, es ist allgegenwärtig. Fast wie Cloud. Und zwar sind in Atlanta alles, was irgendwie regierungsmäßige Datenbanken bei den Ämtern ist, ist alles komplett zusammengebrochen. Und ja, halt auch keine Backups, nix, sodass sie halt wirklich alles komplett neu aufbauen mussten. Vorbildlich. Die Details kann man sich ja nochmal angucken, wenn man will. Es hatte auch wieder was mit Updates zu tun. Und es hatte auch wieder was es hat nicht einer aktiv angegriffen. Es war einfach auch wieder nur so irgend so eine Mine, die irgendwo gelegen hat, wo jemand draufgeklickt hat. Und dann hat es die Daten verschlüsselt. Und es ist halt ein absoluter Komplettverlust gewesen, weil die Systeme einfach so zentralisiert geschaltet waren, dass es wirklich ein kompletter Totalausfall war und die das System komplett neu aufbauen mussten. Ich bin mir nicht sicher, es funktioniert jetzt wieder größtenteils, aber es hat halt im Endeffekt eine Woche gedauert, wo die eine Woche hatten, wo die ganze Stadt mehr oder weniger zu Papier und Bleistift zurückgekehrt ist, was diese ganze städtische Administration angeht. War das nicht irgendwie dieser Bastard-Operator of Hell, der solche Sachen immer macht? Kennst du den nicht? Weiß ich jetzt gerade nicht, was du meinst. Den muss man das googeln, ist ein krasses Radio-Ding. Ja, Radio war es glaube ich nicht, aber... Ja, wie einer hat erzählt, dass er immer die Server bei sich in der Firma kaputt macht und so weiter. Gut, finde ich. Ja, also Systemadministratoren, ja. Ich mag Systemadministratoren und ich stelle mich gerne gut mit denen. Das hat Gründe. Ja. So, Jaywalkers under surveillance in Shenzhen, soon to be punished via text messages. Ja, hier haben wir den schönen Fall, den wir am Donnerstag ja schon angekündigt haben. Und zwar gibt es ein Programm in Shenzhen, das ist im Endeffekt eine Datenbank, wo im Endeffekt auch jeder, der sich länger als 30 Tage in Shenzhen aufhält, muss sich da rein registrieren. egal ob Tourist oder was auch immer, wenn du 30 Tage da bist, musst du das tun. Unter anderem wird schon angemerkt, so ja, 30 Tage reicht nicht, weil wir haben so viele Touristen, wir müssen das eigentlich verringern, weil 10% der Leute, die sich hier aufhalten, werden da gar nicht von erfasst von dem System. Aber was macht das System? Das System, das vernetzt sich im Endeffekt ja, einerseits mit deinen technischen Endgeräten und andererseits hat es eine Datenbank und andererseits gibt es halt Kameras im öffentlichen Raum, die dich aufnehmen und die dein Verhalten kontrollieren. In diesem Fall, das ist natürlich auch nur ein Test, ja, für andere Sachen, die später kommen werden, ja, ob du bei Rot über die Straße gehst oder nicht. Und wenn du das machst, dann kriegst du eine kleine Nachricht per SMS oder dann wird dein Bild irgendwo gezeigt auf einer großen Leinwand, je nachdem, wo das ist. Das gibt es jetzt mittlerweile schon in verschiedenen Ausprägungen. Und das zeigt einfach mal eine Sache, wie krass diese Technik anwendbar wäre, wenn man halt nicht diese ganzen rechtlichen und anderen Hürden hat, so gesellschaftlichen Hürden, moralische Hürden und sowas, die man hier in Europa noch hat. Die Technik, die wir haben, ist ja die gleiche. Das Potenzial ist das gleiche. Ja, und deswegen braucht man nur nach China zu sehen, um zu gucken, ja, was ist technisch möglich und ist das eine Richtung, in die wir uns auch bewegen wollen. Ja, und Jaywalking ist übrigens bei Rot über die Straße gehen, falls ich es nicht schon 5-mal gesagt habe. Jaywalking ist in Amerika auch eine Straftat. Also nicht eine Straftat, aber es wird tatsächlich in Amerika auch überraschend geahndet. So. Leute weisen einen auch drauf hin, aber egal. Foreign companies in China brace for VPN crackdown. Ja, wieder China. Es wird immer besser in China. Und zwar, das ist jetzt eine Sache, das ist jetzt auch schon entweder seit gestern oder seit heute ist das aktiv, dass im Endeffekt ja, alle Rechner, die irgendwie zu Unternehmen gehören und halt auch zu, das bezieht sich halt teilweise auch auf Geschäftsreisende, Angestellte, wenn die ihre eigenen Sachen mitbringen, dann unterliegen die halt ja auch diesen Unternehmensrichtlinien. Aber das ist sehr unterschiedlich. Da warte ich auch auf ein paar Erfahrungsberichte von Leuten, die ich kenne, die in China sich aufhalten, weil alle Leute, die immer in China sind, sagen mir, ja, VPN, und dann gibt es halt nicht das große Problem mit den Sachen. Da gibt es natürlich auch Abstufungen, das funktioniert nicht mit jedem VPN und so weiter und so fort, aber jetzt gibt es halt Richtlinien, dass es halt keiner mehr nutzen darf und die Unternehmen müssen es durchsetzen und dann werden sie es auch durchsetzen. Oder werden zumindest die Richtlinien erlassen, inwieweit sich die Leute dran halten. Natürlich, ich weiß jetzt nicht, wie weit die technischen Kapazitäten haben, diese VPNs überhaupt zu blocken. Das geht jetzt über meinen Horizont hinweg. Aber eine weitere, ja, wie vorhin schon gesagt, wenn wir nach China sehen, sehen wir, was technisch machbar ist und mit weniger Hemmnissen auch umgesetzt werden könnte, wenn wir hier nicht wachsam sind. Und das ganze Sesame Credit System und dieses Sozialpunktesystem, dass halt das Verhalten teilweise analysiert wird und man einen Scoring-Wert bekommt und dieser Scoring-Wert jetzt schon teilweise Einflüsse haben kann. Nicht unbedingt konkret dieser, aber andere Scoring-Systeme, ob man beispielsweise fliegen darf oder mit dem Zug fahren darf oder solche Sachen. Das ist jetzt wohl auch schon in der Umsetzung teilweise regional in China. Tiangong 1, das ist eine Weltraumstation. Und zwar ist es eine Weltraumstation von den Chinesen. Bin mir nicht sicher, in welchem Jahr so hochgeschossen wurde. Wurde auch nur 2-mal benutzt. Und sie war nur 2-mal bemannt in ihrer ganzen Arbeitszeit, sage ich mal. Und ja, es wurden wissenschaftliche Experimente da gemacht und hauptsächlich ging es um Experimente zur Erforschung von Technologie, wie sie sich im Weltall verhält und zur Weiterentwicklung von Lebenserhaltungssystemen und von Schwerelosigkeitsexperimenten und Ja, natürlich wurde immer gemunkelt, es gibt auch viele militärische Experimente, die da durchführen würden. Und ja, ich habe jetzt gerade nur noch mal das Startdatum nachgeguckt. Also am 29. September 2011 ist die Raumstation hochgeschossen worden. Und ja, 2013 war das letzte Mal jemand da. Seitdem wurde sie nur noch ferngesteuert benutzt. Und seit ungefähr 2 Jahren hat man den Funkkontakt mit denen verloren. Hier sieht man rechts unten eingeblendet eine Karte. Der Kartenausschnitt, den wir jetzt haben, sieht man jetzt nicht. Hier sieht man im Endeffekt die Umlaufbahn von dem Satelliten, weil der Satellit, der wird jetzt im Endeffekt auf die Erde fallen. Nach 7 Jahren fällt er unkontrolliert auf die Erde. Vor 2 Jahren hat man den Funkkontakt verloren. Deswegen konnte man nicht den irgendwie kontrolliert irgendwie nochmal die Umlaufbahn verändern lassen, sondern jetzt fällt er einfach runter. Und ja, da hat man einen Korridor berechnet, das habt ihr bestimmt auch schon gehört. Wir liegen nicht innerhalb von diesem Korridor. Und ja, es wird wohl irgendwo ein schönes Feuerwerk am Himmel geben. Ich bin nicht aktuell, ob es jetzt, könnte sein, dass es jetzt schon passiert ist oder jetzt jeden Moment passiert. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, wie der Zeitfenster ist. Vielleicht hat ja jemand im Chat schon was dazu gehört. Aber ich finde das ein sehr interessantes Thema. Diese Webseite hier, N2YO, ist auch eine interessante Webseite. Da kann man sich alle Satellitenumlaufbahnen von allen Satelliten angucken auf der Welt. Also alle Satelliten in Anführungszeichen. Und ja. So, und jetzt kommen wir zum Doom- und Gloom-Thema. Diesmal habe ich mir einen etwas leichteren Weltuntergang ausgesucht, und zwar das sogenannte Kessler-Syndrom. Weil der Satellit unkontrolliert auf die Erde abstürzt und wahrscheinlich irgendwo im Ozean landen wird, ist das eine gute Sache, weil dann wird der nicht wie so viel anderer Weltraumschrott um uns herumschwirren. Wir haben sehr viele Satelliten da oben, die aktiv sind und auch andere Objekte und viele Objekte, von denen natürlich auch nur gemunkelt wird, dass sie da sind. Und ja, viele Objekte sind auch zerstört und sind Weltraumschrott. Und Weltraumschrott fliegt einfach durch in der Umlaufbahn immer weiter, wenn es nicht irgendwann von der Erde eingefangen wird, beziehungsweise bis es irgendwann von der Erde eingefangen wird und dann verglüht in der Atmosphäre oder zur Erde stürzt. Aber das kann sehr lange, sehr lange, sehr lange dauern. Und wir haben mittlerweile einfach eine Dichte erreicht, die eine gewisse Gefahr birgt. Und zwar die Gefahr von einer, ja, von im Endeffekt von einer Wrackkaskade. Das heißt, es fliegt sehr viel Weltraumschrott herum. Und wenn jetzt ein sehr großes Objekt, ein großer Satellit oder eine Weltraumstation, so wie die Station, die jetzt runtergefallen ist beispielsweise, ja, von umfliegenden Teilen zerstört wird und in 1000 Teile in alle Richtungen geschleudert wird, trifft das ja wieder andere Teile und das trifft wieder andere Teile und das destabilisiert alle kleinen Partikelchen und zerreibt die Partikelchen noch kleiner und im Orbit sind die Dinger einfach wie ein Kugelhagel für alle möglichen Objekte. So eine Kaskade würde im Endeffekt bedeuten, ja, dass wir erstmal die nächsten 100 Jahre oder so den Weltraum einfach nicht mehr benutzen könnten, weil wir einfach nichts durch diese Trümmerwolke durchschicken können, weil es würde einfach alles direkt kaputt gehen, wenn wir dann nicht mit irgendwelchen Lasern alle Sachen dann vaporisieren. Ja, es ist nicht wirklich Weltuntergang, aber passte irgendwie zum Satelliten und deswegen wollte ich das mal vorstellen, das Kessler-Syndrom. Ja, aber so eine Weltraumputze wie aus hier Spaceballs könnte man da doch konstruieren, indem man es Genau, alles aufsaugt. das ist eine sehr gute Idee. Wir müssen auch unbedingt mal einen Sonderstream über den Black Knight-Satelliten machen, den ersten deutschen Satelliten, der da hochgeschossen wurde. Ja, genau, eine Sache wollte ich noch sagen, der Envisat ist ein Satellit, den es in der Erdumlaufbahn gibt. Das wollte ich noch ganz kurz sagen. Vielleicht kannst du das Video dann gleich nochmal machen. Der Envisat ist ein Satellit, der jetzt in der Erdumlaufbahn ist. Der wird da auch noch 120 Jahre rumfliegen und der ist relativ gefährdet. Da überlegt man sich halt im Moment, ob man den nicht irgendwie bergen kann oder so, weil wenn der von so einem Ding getroffen wird, könnte genau so ein Ding passieren. Also die Gefahr, in der Gefahr sind wir jetzt schon. Und das ist Das ist natürlich Theorie alles, aber es ist eine echte Gefahr. Tatsächlich. Ja. So, das war's. Und hier haben wir nochmal einen lustigen Clip, wie. Ja, ich weiß nicht, wolltest du den nochmal abspielen? Ja, aber nur ohne Ton, ich meine, ist ja schon fast durch. Sag halt, worum es geht. Ja, es kommt irgendwie besser, wenn die das sagt. Im Endeffekt hat H&M ein kleines Problem. Und zwar H&M hat so viele billige Klamotten produziert und hat so viel Konkurrenz, dass keiner die Klamotten kauft. Und was machen die jetzt? Jetzt haben die sich überlegt, ja, da können wir doch einfach die ganzen Kleider nehmen und verkaufen die einfach an die Energieunternehmen und die benutzen die statt Kohle, um Energie zu erzeugen. Die verbrennen die quasi. Die verbrennen die Kleidung und preisen das als environmentally friendly Alternative zu Kohle. Ja, weil der Scheiß ja auch überhaupt nicht aus Plastik besteht, ne? Daumen nach oben. Mich erinnert das ein bisschen an VW. Die müssen in Amerika, glaube ich, 150.000 Autos zurücknehmen. Die wissen auch gerade nicht so richtig, wohin damit. Aber das ist nämlich die Punchline hier. Die haben Multi-Billion-Euro-Pile of unsold clothes, H&M. Und sie geben es an die Energieunternehmen und die benutzen das als Ersatz für Kohle. Warum gibt man das nicht zum Beispiel nach Afrika oder Bangladesch oder. Die wollen das doch nicht haben in Afrika. Du kannst nur an so etwas Naheliegendes denken. Das ist doch ein schwarzenfeindlicher Laden, H&M. Die nehmen doch da nichts mehr, oder? Naja, wenn man es ihnen schenkt, also ich fände es immer noch besser, als es zu verbrennen, auf jeden Fall. Das wird ja am Ende dann auch wieder verbrannt, wahrscheinlich irgendwann, aber es würde so noch einen Zweck erfüllen bis dahin. Das kann man gar nicht glauben, ne? Ist aber tatsächlich so. Coolest Energy in the Power Plant, sag ich da nur. Das ist echte Clean Coal. Super, echt. Ja. Und der Chat sagt, die VWs stellt VW einfach in die Wüste in Amerika. Auch eine super Idee. Ja, 370.000 Dieselfahrzeuge stellen sie wohl in einem gemieteten Platz in der Wüste. Das ist ja auch so eine Sache. In Amerika gibt es viele Wüsten, wo da gibt es irgendwie auch hunderte von Flugzeugen. Flugzeugen und so, ja. Unglaublich. Desert irgendwie Carparks, also gibt es bestimmt YouTube-Videos zu. Ja, VW steht doch auch für Volkswüste, oder nicht? In der Türkei haben sie auch die Formel-1-Strecke zu einem großen Carpark umgewandelt. Also es gibt überall Möglichkeiten. Ja, in Monaco haben sie es, glaube ich, auch gemacht. Oder umgekehrt, weiß ich nicht mehr. Da steht es auch für viel wegschmeißen. Genau, Planeten retten, alles wegschmeißen. Ja, das war ein Weltraumaffen für heute. Ja, vielen Dank für eure Geduld. Ich hoffe, ihr hattet Freude. Lasst euch nicht Ostern. Genau, frohe Ostern noch. Und geht in den Wald. Auch am 1. April. Vielleicht geht mal in meinen Kanal auch. Jemanden, den ihr einen Streich spielen könnt. Ja, Mammon, wie heißt dein Kanal nochmal? Mammon-Magazin. Mammon-Magazin, das ist Mammon-Magazin. Mammon-Magazin. Den schaut ihr euch bitte an. Aber vom Wald auch. Ihr habt ja da sicher auch Empfang. M wie Mammon Magazin. Danke. Macht's gut. Tschüss. Folgt den Weltraumaffen auf Twitter. Und schönes Osterfest.